Vom Glück der Sklaven. Der zitronengelbe MG schleudert. Die junge Frau am Steuer bringt ihn etwas waghalsig zum Stehen, steigt aus und entdeckt, dass der linke Vorderreifen platt ist. Ohne Zeit zu verlieren, trifft sie Vorkehrungen für die Reparatur. Sie blickt den vorbeifahrenden Autos entgegen, als erwarte sie jemand. Auf dieses international genormte Signal weiblicher Hilflosigkeit stoppt bald ein Kombiwagen. Der Fahrer erfasst sofort, was zu tun ist und bittet die Frau zum Zeichen seiner Entschlossenheit um ihren Wagenheber. Er fragt sie nicht, ob sie das Rad selbst wechseln kann, denn er weiß, sie ist etwa 30, modisch angezogen und geschminkt, dass sie es nicht kann. Als sie keinen Wagenheber findet, holt er seinen eigenen. In 5 Minuten hat er die Sache erledigt und das schadhafte Rad an dem hierfür vorgesehenen Platz verstaut. Die Frau bedankt sich überschwänglich und entschuldigt sich für ihre typisch weibliche Ungeschicklichkeit. Wenn er nicht gekommen wäre, sagt sie, hätte sie womöglich bis zum Abend hier gestanden. Als sie einsteigt, schließt er galant die Wagentür und gibt ihr über die heruntergekurbelte Fensterscheibe hinweg noch den Rat, den schadhaften Reifen bald ersetzen zu lassen. Sie sagt, sie werde ihren Tankwart noch am gleichen Tag entsprechend anweisen. Dann fährt sie davon. Während der Mann sein Werkzeug aufräumt und allein zu seinem Wagen zurückgeht, bedauert er, dass er sich jetzt nicht die Hände waschen kann. Auch seine Schuhe, mit denen er während des Radwechsels im feuchten Lehm gestanden ist, sind nicht mehr so sauber, wie es für seine Arbeit, er ist Vertreter, sein sollten. Wenn er seinen nächsten Kunden noch erreichen will, muss er sich beeilen. Er startet den Motor. Diese Frauen, denkt er, eine blöder als die andere. Er fährt, ganz gegen seine Gewohnheit, unvorsichtig schnell, um die Verspätung wieder aufzuholen. Nach einer Weile fängt er an, leise vor sich hin zu summen. Auf eine gewisse Art ist er glücklich. Die meisten Männer hätten sich in der gleichen Situation gleich verhalten. Die meisten Frauen ebenso. Die Frau lässt den Mann, nur aufgrund der Tatsache, dass er ein Mann ist und sie etwas ganz anderes, nämlich eine Frau, bedenkenlos für sich arbeiten, wann immer es eine Gelegenheit gibt. Mehr als auf die Hilfe eines Mannes zu warten, hätte diese Frau nicht unternehmen können, hat sie doch nichts weiter gelernt, als dass man bei einer Autopanne einen Mann mit der Reparatur beauftragt. Der Mann hingegen, der für einen ihm völlig fremden Menschen eine Dienstleistung rasch, fachkundig und kostenlos erledigt, seine Kleider ruiniert, den Abschluss eines Geschäfts in Frage stellt und sich am Ende noch durch überhöhte Geschwindigkeit in Gefahr bringt, hätte außer dem Radwechsel noch ein Dutzend anderer Defekte an dem Auto beheben können und hätte es auch getan, denn dafür hat er es ja gelernt. Und warum soll sich eine Frau mit Reparaturen befassen, wenn die Hälfte der Menschen, die Männer, das so gut kann und auch bereit ist, ihr Können der anderen Hälfte zur Verfügung zu stellen? Die Frauen lassen die Männer für sich arbeiten, für sich denken, für sich Verantwortung tragen. Die Frauen beuten die Männer aus. Aber die Männer sind stark, intelligent, fantasievoll. Die Frauen schwach, dumm und fantasielos. Warum werden trotzdem die Männer von den Frauen ausgebeutet und nicht umgekehrt? Sind Kraft, Intelligenz und Fantasie am Ende gar nicht Voraussetzungen für Macht, sondern für Unterwerfung? Wird die Welt nicht von Könnern regiert, sondern von denen, die zu nichts anderem taugen? Von Frauen? Und wenn es so ist, wie bringen es die Frauen dann fertig, dass ihre Opfer sich nicht betrogen und gedemütigt vorkommen, sondern als das, was sie am wenigsten sind, als die Herren? Wie geben sie ihnen dieses Gefühl des Glücks, wenn sie für sie arbeiten? Dieses Bewusstsein des Stolzes und der Überlegenheit, das sie zu immer noch größeren Leistungen anspornt? Warum werden die Frauen nicht entlarvt? Was ist der Mann? Der Mann ist ein Mensch, der arbeitet. Mit dieser Arbeit ernährt er sich selbst, seine Frau und die Kinder seiner Frau. Eine Frau dagegen ist ein Mensch, der nicht oder nur vorübergehend arbeitet. Die meiste Zeit ihres Lebens ernährt sie weder sich selbst noch ihre Kinder, geschweige denn ihren Mann. Alle Eigenschaften eines Mannes, der die Frau nützen, nennt sie männlich. Und alle, die ihr nicht nützen und auch sonst niemandem, nennt sie weibisch. Der äußeren Erscheinung eines Mannes wird deshalb nur dann Erfolg bei den Frauen beschieden sein, wenn sie männlich ist. Das heißt, wenn sie ganz auf den einzigen Daseinszweck des Mannes, die Arbeit, abgestimmt und dermaßen gestaltet ist, dass er jeder Aufgabe, die man ihm stellen könnte, jederzeit nachkommen kann. Außer nachts. Wenn die meisten Männer bunt gestreifte Pyjamas mit nur 2 bis 4 Taschen tragen, bekleiden sich die Männer mit einer Art Uniform, in Grau oder Braun, aus schmutzabweisendem, dauerhaften Material. Diese Uniformen oder Anzüge, wie man sie nennt, haben mindestens 10 Taschen, in denen der Mann die notwendigsten Hilfsmittel, die er zu seiner Arbeit braucht, immer griffbereit bei sich trägt. Die Kleidung der Frau hingegen hat, da eine Frau ja nicht arbeitet, weder am Tag irgendwelche Taschen noch bei Nacht. Bei geselligen Anlässen ist es dem Mann erlaubt, Kleidung in der empfindlicheren Farbe schwarz zu tragen, denn dort ist die Gefahr der Verschmutzung nicht groß und außerdem kommt neben Schwarz die farbenprächtige Garderobe der Frau umso besser zur Geltung. Männer in grüner oder gar roter Gesellschaftskleidung, die man gelegentlich trifft, sind trotzdem gern gesehen. Lassen sie doch die anwesenden wirklichen Männer umso männlicher erscheinen. Auch in seiner übrigen Erscheinung hat sich der Mann seiner Situation angepasst. Seine Haare trägt er so, dass ein viertelstündiger Haarschnitt alle 2 bis 3 Wochen zu ihrer Pflege ausreicht. Locken, Wellen oder Tönungen sind unerwünscht. Sie würden ihn bei der Arbeit nur behindern. Und selbst wenn er sie trüge und sie ihm gut stünden, würden sie seinen Erfolg bei den Frauen ganz gewiss nicht vergrößern. Denn Frauen beurteilen Männer ganz anders als Männer Frauen. Niemals nach ästhetischen Gesichtspunkten. Männer, die vorübergehend individualistischen Haarschnitt tragen, merken das meist nach einiger Zeit von selbst und kehren zu einer der 2 bis 3 Varianten der männlichen Kurz- oder Langhaar-Standardfrisuren zurück. Das Gleiche gilt für Bartträger. Nur übersensible, meist sind es mehr oder weniger intellektuelle Männer, die durch einen ungezügelten Bartwuchs den Eindruck geistiger Robustheit vortäuschen wollen, tragen über längere Zeit einen Vollbart. Da dies ein nicht unwichtiger Hinweis auf ihre Konstitution und somit auf die besondere Art ihrer Verwertbarkeit ist, wird es von Frauen als brauchbares Erkennungsmerkmal toleriert. Es zeigt, auf welcher Ebene sich diese Männer am leichtesten ausbeuten lassen, nämlich bei der neurotischen Arbeit der Intellektuellen. Im Allgemeinen jedoch benutzt der Mann morgens 3 Minuten lang einen Elektrorasierer, um seinen Bartwuchs im Zaum zu halten. Und zur Pflege seiner Haut genügen ihm Wasser und Seife, denn von seinem Gesicht wird ja nichts weiter verlangt, als dass er es sauber und ungeschminkt, also für jedermann kontrollierbar, zur Schau stellt. Zu erwähnen wären noch die Fingernägel des Mannes. Sie sollen für die Arbeit so kurz wie möglich sein. Ein männlicher Mann trägt, außer seinem Ehering, der anzeigt, dass er bereits von einer besonderen Frau auf eine besondere Art verwertet wird, keinen Schmuck. Die große, plumpe Uhr an seinem Handgelenk, wasserdicht, stoßfest und mit Datumsanzeige, ist wahrhaft kein Luxusgegenstand. Häufig wird sie ihm von der Frau geschenkt, für die er arbeitet. Wäsche, Oberhemden und Socken des männlichen Mannes sind so genormt, dass sie sich von einem Mann zum anderen höchstens in der Größe unterscheiden. Man kann sie in jedem Laden ohne Zeitverlust erwerben. Lediglich bei der Auswahl der Krawatten hätte der Mann eine gewisse Freiheit, aber da er an Freiheit in gar keiner Form gewöhnt ist, überlässt er diese Wahl, wie übrigens die aller anderen Kleidungsstücke auch, der Frau. So sehr sich die Männer im Äußeren ähneln, ein Beobachter von einem fremden Stern müsste annehmen, sie legten es darauf an, sich wie ein Ei dem anderen zu gleichen, ist die Art und Weise, wie sie ihre Männlichkeit, das heißt ihre Verwertbarkeit für die Zwecke der Frauen, unter Beweis stellen, doch sehr verschieden. Sie muss verschieden sein. Da die Frauen kaum arbeiten, braucht man die Männer für alles. Es gibt Männer, die morgens um 8 Uhr eine große Limousine vorsichtig aus einer Garage heraus manövrieren. Andere fahren eine Stunde früher mit einem Mittelklassewagen zu ihrem Arbeitsplatz. Wiederum andere gehen, wenn es draußen noch stockfinster ist, mit einer alten Aktentasche unterm Arm, in der ein Overall und ein paar Frühstücksbrote liegen, zum Bus, zum Zug, in die Untergrundbahn. und fahren zu der Baustelle oder Fabrik, bei der sie beschäftigt sind. Ein unbarmherziges Schicksal will es, dass die letzte Gruppe, die ärmsten unter den Männern, auch noch von den am wenigsten attraktiven Frauen ausgebeutet wird. Denn da es Frauen bei Männern immer nur aufs Geld ankommt und Männern bei Frauen immer nur aufs Aussehen, werden ihnen die begehrenswerten Frauen aus ihrem Milieu immer von den besser verdienenden Männern weggenommen. Es ist ganz gleichgültig, wie ein bestimmter Mann seinen Tag verbringt. Eines hat er mit allen anderen gemeinsam. Er verbringt ihn auf eine demütigende Weise. Und er tut es nicht für sich selbst, zur Erhaltung seines eigenen Lebens. Dafür würde eine viel kleinere Anstrengung genügen. Männer legen ohnehin keinen Wert auf Luxus. Er tut es für andere. Und er ist maßlos stolz darauf, dass er es für andere tut. Die Fotos seiner Frau und seiner Kinder stehen auf seinem Schreibtisch. Er zeigt sie bei jeder Gelegenheit herum. Was immer der Mann tut, wenn er arbeitet, ob er Zahlen tabelliert, Kranke heilt, einen Bus lenkt oder eine Firma leitet, in jedem Augenblick ist er ein Teil eines gigantischen, unbarmherzigen Systems, das einzig und allein auf seine maximale Ausbeutung angelegt ist. Und er bleibt diesem System bis an sein Lebensende ausgeliefert. Es mag interessant sein, Zahlen zu tabellieren und Summen mit anderen Summen zu vergleichen, aber wie lang? Ein ganzes Leben lang? Sicher nicht. Vielleicht ist es ein fantastisches Gefühl, einen Bus durch eine Stadt zu dirigieren, aber wenn es Tag für Tag der gleiche Bus auf der gleichen Strecke in der gleichen Stadt ist, Jahr ein, Jahr aus. Und bestimmt ist es erregend, Macht über die vielen Menschen einer großen Firma zu haben. Aber wie, wenn man herausfindet, dass man eigentlich eher ihr Gefangener ist als ihr Beherrscher? Die Spiele, die wir als Kinder spielten, spielen wir die auch heute noch? Natürlich nicht. Und auch als Kinder haben wir nicht immer das gleiche Spiel gespielt. Wir spielten es genau so lang, wie es uns gefiel. Der Mann aber ist wie ein Kind, das ewig das gleiche Spiel spielen muss. Der Grund ist offensichtlich. Sobald er für eines seiner Spiele mehr gelobt wird als für andere, spezialisiert er sich später darauf und bleibt, weil er dafür begabt ist und damit am meisten Geld verdienen kann, ein Leben lang dazu verdammt. Wenn er in der Schule gut in Rechnen war, wird er sein Leben mit Rechnen verbringen, als Buchhalter, Mathematiker, Programmierer. Denn dort liegt sein Leistungsmaximum. Er wird rechnen, Zahlen tabellieren, Maschinen bedienen, die Zahlen tabellieren, aber er wird niemals sagen können, jetzt habe ich genug, mir reicht's, ich suche mir etwas anderes. Die Frau, die ihn ausbeutet, wird nicht erlauben, dass er sich wirklich etwas anderes sucht. Er wird vielleicht, angespornt durch diese Frau, in der Hierarchie der Zahlentabellierer in mörderischen Kämpfen aufsteigen. Es zum Prokuristen oder zum Bankdirektor bringen. Aber ist der Preis, den er für sein Gehalt zahlt, nicht ein bisschen zu hoch? Ein Mann, der seine Lebensweise ändert, also seinen Beruf, denn Leben ist für ihn das Gleiche wie Arbeiten, gilt als unzuverlässig. Wechselt er mehrmals, wird er von der Gesellschaft ausgestoßen und bleibt allein. Denn die Gesellschaft, das sind die Frauen. Die Furcht vor einer solchen Konsequenz muss beträchtlich sein. Würde sonst ein Arzt, der als Junge gern mit Kaulquappen und Einmachgläsern hantierte, sein ganzes Leben damit verbringen, nun ekelerregende Geschwüre aufzuschneiden, menschliche Ausscheidungen aller Art zu begutachten und sich Tag und Nacht mit Menschen abzugeben, die so aussehen, dass jeder andere vor ihnen die Flucht ergreift? Würde ein Pianist, der nichts weiter als ein Kind war, das gern musizierte, sonst zum tausendsten Mal jenes Nocturne von Chopin vorspielen? Würde ein Politiker, der seinerzeit im Schulhof zufällig die Handvoll Tricks herausfand, wie man Menschen führt und gut damit umgehen konnte, im Erwachsenenalter jahrzehntelang all diese nichtssagenden Phrasen in der Rolle irgendeines subalternen Funktionärs von sich geben? All diese Grimassen schneiden und sich all das fürchterliche Gerede seiner ebenso subalternen Konkurrenten gefallen lassen? Er hat einmal von einem anderen Leben geträumt. Und selbst wenn er auf diesem Weg der Präsident der Vereinigten Staaten werden sollte, hat er für diese Stellung dann nicht doch ein bisschen zu viel bezahlt? Nein, es ist kaum anzunehmen, dass die Männer, was sie tun, gern und ohne den Wunsch nach Abwechslung tun. Sie tun es, weil sie dafür dressiert werden. Ihr ganzes Leben ist nichts als eine trostlose Folge von Dressurkunststückchen. Ein Mann, der diese Kunststückchen nicht mehr beherrscht, der weniger Geld verdient, hat versagt und verliert alles. Seine Frau, seine Familie, sein Heim, den Sinn seines Lebens. Jedwede Geborgenheit. Man könnte natürlich auch sagen, ein Mann, der nicht mehr genug Geld verdient, ist automatisch frei und könnte sich über das Happy End freuen. Aber der Mann will nicht frei sein. Er funktioniert nach dem Modell der Lust an der Unfreiheit. Lebenslängliche Freiheit wäre für ihn noch schlimmer als lebenslängliche Sklaverei. Anders formuliert, der Mann sucht immer jemand oder etwas, dem er sich versklaven kann. Denn nur als Sklave fühlt er sich geborgen. Und seine Wahl fällt dabei meist auf die Frau. Wer oder was aber ist die Frau, dass er sich ausgerechnet ihr, der er dieses entwürdigende Leben verdankt und von der er darin nach allen Regeln der Kunst ausgebeutet wird, versklavt? Und dass er sich ausgerechnet bei ihr geborgen fühlt? Was ist die Frau? Wir haben gesagt, die Frau sei, im Gegensatz zum Mann, ein Mensch, der nicht arbeitet. Man könnte hier die Definition der Frau schon abschließen. Viel mehr lässt sich wirklich nicht über sie sagen. Wäre nicht der Begriff Mensch ein zu umfassender, zu ungenauer Begriff, um Mann und Frau damit gleichzeitig zu definieren? Das menschliche Dasein bietet die Wahl zwischen einer mehr animalischen, also tierähnlichen, niederen Existenz und einer geistigen. Die Frau wählt fraglos die animalische. Körperliches Wohlbefinden, ein Nest und die Möglichkeit, darin ungehindert ihren Brutregeln nachzugehen, sind ihr das Höchste. Es gilt als erwiesen, dass Männer und Frauen mit den gleichen geistigen Anlagen geboren werden, dass es also keinen primären Intelligenzunterschied zwischen den Geschlechtern gibt. Ebenso erwiesen ist aber, dass Anlagen, die nicht entwickelt werden, verkümmern. Die Frauen benützen ihre geistigen Anlagen nicht, sie ruinieren mutwillig ihren Denkapparat und gelangen nach einigen wenigen Jahren sporadischen Gehirntrainings in ein Stadium sekundärer, irreversibler Dummheit. Warum benutzen die Frauen ihr Gehirn nicht? Sie benutzen es nicht, weil sie, um am Leben zu bleiben, keine geistigen Fähigkeiten brauchen. Theoretisch wäre es möglich, dass eine schöne Frau weniger Intelligenz besitzt als beispielsweise ein Schimpanse und dass sie sich dennoch im menschlichen Milieu behauptet. Spätestens mit 12 Jahren, einem Alter, in dem die meisten Frauen beschlossen haben, die Laufbahn von Prostituierten einzuschlagen, das heißt, später einen Mann für sich arbeiten zu lassen und ihm als Gegenleistung ihre Vagina in bestimmten Intervallen zur Verfügung zu stellen, hört die Frau auf, ihren Geist zu entwickeln. Sie lässt sich zwar weiterhin ausbilden und erwirbt dabei allerlei Diplome, denn der Mann glaubt, dass eine Frau, die etwas auswendig gelernt hat, auch etwas weiß. Ein Diplom erhöht also den Marktwert der Frau. Doch in Wirklichkeit trennen sich hier die Wege der Geschlechter ein für allemal. Jede Verständigungsmöglichkeit zwischen Mann und Frau wird an diesem Punkt abgeschnitten. Und zwar für immer. Deshalb ist einer der wichtigsten Fehler, die dem Mann bei der Beurteilung der Frau immer wieder passieren, dass er sie für seinesgleichen hält. Das heißt, für einen Menschen, der mehr oder weniger auf der gleichen Gefühls- und Verstandesebene funktioniert wie er selbst. Der Mann kann das Verhalten seiner Frau von außen beobachten, hören, was sie redet, mit seinen Augen sehen, womit sie sich beschäftigt, aufgrund äußerer Zeichen schließen, was sie denkt. Aber bei allem richtet er sich nach seiner eigenen Wertskala. Er weiß, was er an ihrer Stelle reden, denken, tun würde. Und betrachtet er das nach seinen Maßstäben deprimierende Resultat seiner Studien, wird er daraus nur schließen, dass es irgendetwas geben muss, was die Frau daran hindert, das zu tun, was er selbst an ihrer Stelle gern tun würde. Denn er hält sich, und falls sich der Mensch als ein abstrakt denkendes Wesen definiert, mit Recht, für das Maß aller Dinge. erfährt er zum Beispiel aus seinen Beobachtungen, dass eine Frau so und so viele Stunden am Tag mit Kochen, Saubermachen und Geschirrspülen verbringt, so wird er daraus nicht folgern, dass diese Tätigkeiten sie befriedigen, weil sie ihrem geistigen Niveau ideal entsprechen. Er denkt, dass es gerade das sein muss, was sie an allem anderen hindert, und bemüht sich, ihr Geschirrspülautomaten, Staubsauger und Fertiggerichte zur Verfügung zu stellen, die ihr diese stupiden Arbeiten abnehmen und sie in die Lage versetzen, ein Leben zu führen, wie er es für sich selbst erträumt. Doch er wird enttäuscht sein. Statt dass die Frau jetzt anfängt, ein Leben des Geistes zu führen, sich um Politik, Geschichte oder die Erforschung des Weltraums zu kümmern, verwendet sie die gewonnene Zeit darauf, Kuchen zu backen, Unterwäsche zu bügeln, Rüschen zu nähen oder, wenn sie ganz unternehmungslustig ist, die sanitären Einrichtungen des Badezimmers mit Blümchengirlanden zu bekleben. Da der Mann glauben muss, beziehungsweise da die Frau ihn glauben macht, denn welcher Mann legt schon wirklich Wert auf gebügelte Unterwäsche, Blümchenmuster oder Kuchen, der nicht vom Konditor kommt, das alles brauche man zum Leben, gehöre zumindest zur Kultur, erfindet er den Bügelautomaten für sie, den gebrauchsfertigen Kuchenteig, den industriell verzierten Klosettpapierhalter. Aber die Frau fängt noch immer nicht an, etwas zu lesen. Sie kümmert sich noch immer nicht um Politik. Und die Erforschung des Universums lässt sie absolut ungerührt. Die Zeit, die sie gewonnen hat, kommt ihr gerade recht. Endlich kann sie sich jetzt um sich selbst kümmern. Und weil ihr bekanntlich Sehnsucht nach geistigen Dingen fremd ist, versteht sie darunter natürlich ihre äußere Erscheinung. Der Mann, der die Frau liebt und nichts sehnlicher wünscht als ihr Glück, macht auch dieses Stadium mit. Er produziert für sie den kussechten Lippenstift, das tränenfeste Augen-Make-up, die Heimdauerwelle, die bügelfreie Rüschenbluse, die Unterwäsche zum Wegwerfen. Dabei hat er immer noch das gleiche Ziel vor Augen, dass das alles einmal ein Ende nehmen wird. Dass alle spezifisch weiblichen, ihm fremden, also höheren Lebensbedürfnisse der von Natur aus empfindlicheren, sensibleren Frau, wie er glaubt, erfüllt sein werden und sie aus ihrem Leben endlich das macht, was er einzig und allein für lebenswert hält. Das Leben eines freien Mannes. Und er wartet. Da die Frau nicht von allein zu ihm kommt, beginnt er, sie in seine Welt zu locken. Er propagiert Koedukation auf den Schulen, um ihr von klein an seinen Lebensstil vorzuführen. Er holt sie mit allen möglichen Ausreden auf seine Universitäten, um sie in die von ihm entdeckten Geheimnisse einzuweihen. Und in der Hoffnung, sie gewänne durch direkte Anschauung Geschmack an den großen Dingen. Er verschafft ihr Zugang auch zu den letzten Ehrenämtern, die er bisher noch exklusiv ausgeübt hat, gibt dabei ihm heilige Traditionen auf und animiert sie zur Wahrnehmung ihres politischen Wahlrechts, damit sie die von ihm ausgeklügelten Systeme der Staatsverwaltung nach ihren Vorstellungen verändern kann. Vielleicht erhofft er sich in der Politik von ihr sogar den Frieden, denn er schreibt ihr ja pazifistisches Charisma zu. Er ist so konsequent und verbissen bei seiner vermeintlichen Aufgabe, dass er nicht merkt, wie lächerlich er sich macht. Lächerlich nach seinen eigenen Maßstäben, nicht nach denen der Frau. Diese ist unfähig, Abstand zu gewinnen und deshalb völlig humorlos. Nein, die Frauen lachen nicht über die Männer. Sie können höchstens eines Tages ärgerlich über sie werden. Noch erscheinen die alten Fassaden, Haushalt, Versorgung der Kinder, mit denen sie ihren Verzicht auf eine geistige Existenz kaschieren, nach außen hin nicht baufällig genug, um den vorzeitigen Abgang der Mädchen aus den Hochschulen und ihren Verzicht auf die anspruchsvolleren Berufe nicht wenigstens pro forma zu rechtfertigen. Wie wird es aber sein, wenn die Hausarbeit noch mehr automatisiert ist? Wenn es wirklich genug gute Kindertagesstätten gibt oder wenn die Männer gar entdecken, was eigentlich längst fällig wäre, dass man zum Leben Kinder überhaupt nicht braucht. Wenn der Mann nur einmal in seiner blinden Aktivität einhalten und Bilanz ziehen würde, so müsste er feststellen, dass seine Bemühungen um die geistige Belebung der Frau ihn nicht einen Schritt weitergebracht haben. Dass die Frau zwar von Tag zu Tag geputzter, gepflegter und kultivierter wird, dass sie aber immer nur höhere materielle Ansprüche an ihr Leben stellt und niemals geistige. Hat sie zum Beispiel seine Art zu denken, die er auf seinen Hochschulen lehrt, je zur Entwicklung eigener Theorien verleitet? Hat sie seine Forschungsinstitute, die er für sie geöffnet hat, jemals für eigene Forschungen in Anspruch genommen? Es müsste dem Mann allmählich auffallen, dass die Frau all die wundervollen Bücher, die er ihr in seinen Bibliotheken zur Verfügung stellt, einfach nicht liest. Dass seine fantastischen Kunstwerke, die er ihr in seinen Museen zeigt, sie bestenfalls zur Imitation anregen. Dass all die Aufrufe zur Selbstbefreiung, die er ihr in Filmen und Theaterstücken auf ihrem eigenen Niveau, in ihrer eigenen Sprache nahebringen will, von ihr immer nur nach ihrem Unterhaltungswert beurteilt werden und sie nie zur Revolte verleiten. Es ist ganz logisch, dass der Mann, der die Frau für seinesgleichen hält und dabei mit ansehen muss, was für ein stupides Leben sie neben ihm führt, glaubt, er unterdrücke sie. Doch solange man sich erinnert, ist die Frau nicht mehr zu irgendeiner Unterwerfung unter den Willen des Mannes gezwungen worden. Im Gegenteil. Es sind ihr alle Möglichkeiten zur Verfügung gestanden, sich unabhängig zu machen. Wenn sich also die Frau in dieser langen Zeit nicht von ihrem Joch befreit hat, dann gibt es dafür nur eine Erklärung. Sie hat keins. Der Mann liebt seine Frau, aber er verachtet sie auch. Weil ein Mensch, der morgens auszieht, um voller Energie neue Welten zu erobern, was ihm dann aus Gründen des Broterwerbs freilich nur selten gelingt, einen, der das nicht will, verachtet. Und das ist es, was den Mann vielleicht am meisten dazu bringt, sich um die geistige Entwicklung der Frau zu bemühen. Er schämt sich für sie und glaubt, sie schäme sich auch. Er möchte ihr wie ein Gentleman aus der Verlegenheit helfen. Was er nicht weiß, ist, dass die Frauen diese Neugier, diesen Ehrgeiz, diesen Tatendrang, die ihm so selbstverständlich erscheinen, nicht kennen. Wenn sie nicht an der Welt der Männer teilnehmen, dann deshalb, weil sie nicht wollen. Sie haben kein Bedürfnis nach dieser Welt. Die Art Unabhängigkeit der Männer wäre für sie vollkommen wertlos. Sie fühlen sich nicht abhängig. Die geistige Überlegenheit des Mannes schüchtert sie nicht ein. Ehrgeiz in geistigen Dingen kennen sie ja nicht. Die Frauen können wählen. Und das ist es, was sie den Männern so unendlich überlegen macht. Jede von ihnen hat die Wahl zwischen der Lebensform eines Mannes und der eines dummen, parasitären Luxusgeschöpfes. Und so gut wie jede wählt für sich die zweite Möglichkeit. Der Mann hat diese Wahl nicht. Würden sich die Frauen von den Männern unterdrückt fühlen, hätten sie doch ihnen gegenüber Hass oder Furcht entwickelt, wie man dies Unterdrückern gegenüber nun einmal tut. Doch die Frauen hassen die Männer nicht. Und sie fürchten sie auch nicht. Würden die Männer sie mit ihrem größeren Wissen demütigen, so hätten sie, da ihnen alle Mittel zur Verfügung stehen, danach getrachtet, es ihnen gleich zu tun. Würden die Frauen sich unfrei fühlen, dann hätten sie sich wenigstens jetzt, in dieser günstigsten Konstellation ihrer Geschichte, endlich von ihren Unterdrückern befreit. In der Schweiz, einem der am höchsten entwickelten Staaten der Welt, in dem die Frauen bis vor kurzem noch kein politisches Wahlrecht hatten, ließ man in einem bestimmten Kanton die Frauen über die Einführung des Frauenwahlrechts selbst abstimmen. Die Mehrheit entschied sich dagegen. Die schweizerischen Männer waren bestürzt, glaubten sie doch in diesem unwürdigen Verhalten das Werk ihrer jahrhundertlangen Bevormundung zu sehen. Wie sie sich irren. Die Frau fühlt sich durch den Mann alles andere als bevormundet. Eine der vielen deprimierenden Wahrheiten im Verhältnis zwischen den Geschlechtern ist ganz einfach die, dass in der Welt der Frauen der Mann praktisch nicht existiert. Der Mann ist der Frau nicht wichtig genug, dass sie sich gegen ihn auflehnt. Ihre Abhängigkeit von ihm ist ja nur materieller, gewissermaßen physikalischer Art. Es ist die Abhängigkeit eines Touristen von seiner Fluggesellschaft, eines Wirts von seiner Kaffeemaschine, eines Autos von Benzin, eines Fernsehgeräts von Strom. Solche Abhängigkeiten bereiten keine Seelenqualen. Ibsen, der dem gleichen Irrtum erlegen war wie die anderen Männer, hat sich die Mühe gemacht, mit seiner Nora eine Art Befreiungsmanifest für alle Frauen zu schreiben. Aber die Uraufführung des Stückes im Jahr 1880 hat lediglich bei den Männern einen Schock bewirkt. Sie schworen sich noch verbissener, für menschenwürdigere Lebensbedingungen der Frau zu kämpfen. Bei den Frauen selbst übrigens haben sich die Emanzipationsbestrebungen wie üblich in einer modischen Variante erschöpft. Eine Zeit lang gefielen sie sich in der oft belächelten Maskerade der Suffragetten. Einen ähnlich tiefen Eindruck hat später die Philosophie Sartres auf die Frauen gemacht. Zum Beweis, dass sie alles verstanden hatten, ließen sie sich die Haare bis zur Taille wachsen und trugen dazu Hosen und schwarze Pullover. Das Gleiche widerfuhr den Lehren des Kommunistenführers Mao Zedong. Für die Dauer einer Saison war der Mao-Look in Mode. Der weibliche Horizont. Was immer die Männer anfangen, um den Frauen zu imponieren, in der Welt der Frauen zählen sie nicht. In der Welt der Frauen zählen nur die anderen Frauen. Wenn eine Frau bemerkt, dass ein Mann sich auf der Straße nach ihr umdreht, freut sie sich natürlich. Ist dieser Mann teuer angezogen oder fährt er gar einen teuren Sportwagen, dann ist die Freude umso größer. Sie ist etwa mit jenem Gefühl vergleichbar, das ein Aktionär bei der Lektüre eines positiven Börsenzettels empfindet. Ob der Mann für die Frau gut aussieht oder nicht, sympathisch oder nicht, intelligent oder nicht, spielt keine Rolle. Dem Aktionär ist es ja auch gleichgültig, mit welchen Farben seine Coupons bedruckt sind. Erlebt diese Frau hingegen, dass sich eine andere Frau nach ihr umwendet, was wirklich nur im äußersten Fall geschieht, denn die Maßstäbe, nach denen Frauen sich gegenseitig messen, sind viel unbarmherziger als die der Männer, hat sie ihr Höchstes erreicht. Dafür lebt sie. Für die Anerkennung, für die Bewunderung, für die Liebe der anderen Frauen. Denn in der Welt der Frauen existieren nur die anderen Frauen. Die Frauen, mit denen sie beim Kirchgang, Elternabend oder im Supermarkt zusammentreffen. Die Frauen, mit denen sie sich über die Hecken ihrer Vorgärten hinweg unterhalten. Die Frauen, an denen sie beim Einkaufsbummel in den eleganten Geschäftsstraßen oder bei festlichen Abendveranstaltungen scheinbar achtlos vorübergehen. Sie messen sich mit dem, was in deren Köpfen ist, nicht in denen der Männer. Ihr Urteil ist für sie ausschlaggebend, nicht das der Männer. Und für ein schlichtes Lob aus dem Mund einer anderen Frau verzichten sie gern auf all die unbeholfenen Komplimente ihrer Liebhaber, die doch immer nur dilettantisch sein können. Denn Männer haben keine Ahnung, in welcher Welt die Frauen wirklich leben und übersehen so bei ihren Lobeshymnen immer alle wichtigen Gesichtspunkte. Dann wollen die Frauen den Männern also gar nicht gefallen? Vergessen wir nicht, dass die Männer ihre materielle Basis sind, aber die Bedürfnisse der Männer wären, da sie in Bezug auf Frauen so gut wie ausschließlich auf Sexsymbole und eine gewisse Verfremdung durch Schminke reagieren, mit viel weniger Aufwand zu befriedigen. Zum Beispiel durch lange Haare, bemalte Lippen, eng anliegende Pullover, kurze Röcke, durchsichtige Strümpfe, Stöckelabsätze. Doch die lebenden weiblichen Kunstwerke, die man in den eleganten Einkaufsstraßen von Paris, Rom oder New York trifft, sind den Wünschen und dem Verständnis der Männer weit entrückt. Einen Lidschatten gut zu platzieren und abzutönen erfordert eine hohe Kultur. Die Wahl eines bestimmten Lippenstifts, die Technik, ihn optimal mit Pinseln oder direkt, in Schichten oder nicht in Schichten aufzutragen, die gewünschten Wirkungen und die unerwünschten Nebenwirkungen von falschen Wimpern in ein optimales Verhältnis zu bringen und am Schluss alles in sich und mit dem Kleid, der Stola, dem Mantel, der Beleuchtung abzustimmen, erfordert Spezialistentum. Ein Mann hat dafür keinen Sinn. Er hat überhaupt keine Kultur in Bezug auf weibliche Maskerade entwickelt und kann deshalb wandelnde Kunstwerke dieser Art in ihrer ganzen Größe überhaupt nicht adäquat bewerten. Denn dazu braucht man Zeit, Geld und eine unendliche geistige Beschränktheit. Voraussetzungen, die sich ausschließlich bei Frauen finden lassen. In anderen Worten, eine Frau wird einen Mann immer nur so weit beeindrucken wollen, dass er bei ihr bleibt. Und sie? Im weitesten Sinn allerdings, ernährt. Alles, was sie sonst noch in sich investiert, zielt auf die anderen Frauen. Außerhalb seiner Funktion als Ernährer misst die Frau dem Mann keinen Wert zu. Wenn ein Unternehmen hinter einer Spitzenarbeitskraft her ist, wird es versuchen, sie mit den äußersten Mitteln so lange zu ködern, bis sie weich ist. Es weiß, dass es sich nach Unterzeichnung des Vertrags schadlos halten kann. Es sitzt immer am längeren Hebel. Mit den Frauen ist es das Gleiche. Sie lassen ihrem Mann nur so viel Leine, dass er das Leben an ihrer Seite seiner Kündigung eines Vertrags gerade noch vorzieht. Überhaupt kann man eine Frau gut mit einer Firma vergleichen. So wie eine Firma ein neutrales System zur Gewinnmaximierung ist, so ist die Frau ohne persönliche Liebe, Bosheit und ohne Hass mit dem Mann verbunden, der für sie arbeitet. Wenn er sie verlässt, bekommt sie es natürlich mit der Angst zu tun, denn ihre wirtschaftliche Existenz steht ja auf dem Spiel. Aber dies ist eine rationale Angst. Sie hat rationale Ursachen und lässt sich ausschließlich rational, ohne dass sich Abgründe auftun könnten, kompensieren. Zum Beispiel dadurch, dass sie einen anderen Mann unter Vertrag nimmt. Diese Angst hat also überhaupt nichts mit den Empfindungen eines Mannes zu tun, der sich in der gleichen Situation in Eifersucht, Minderwertigkeitsgefühlen oder Selbstmitleid verzehrt. Da ein Mann eine Frau immer nur wegen einer anderen Frau verlässt und nie, um frei zu sein, gibt es für eine Frau keinen Grund, ihn zu beneiden oder gar eifersüchtig zu werden. Er verbessert ja in ihren Augen seine Position um nichts. Das existenzielle Abenteuer, das ihrem Mann durch die neue Liebe zu einer anderen Frau widerfährt, beobachtet sie aus der Perspektive eines kleinen Unternehmers, der seinen besten Angestellten an die Konkurrenz verliert und sich nun der Mühe unterziehen muss, einen brauchbaren Ersatz aufzutreiben. Liebeskummer ist also für die Frau bestenfalls das Gefühl, dass hier ein gutes Geschäft davon schwimmt. Deshalb ist es auch absurd, wenn ein Mann zum Beispiel seine Frau für treu hält, nur weil sie ihn nicht mit anderen, in seinen Augen weit attraktiveren Männern seiner Umgebung betrügt. Warum sollte sie das tun, solange er gut für sie arbeitet und sie dadurch die Freuden haben kann, auf die es ihr wirklich ankommt? Die Treue einer Frau hat mit der Treue eines Mannes prinzipiell nichts gemein. Frauen sind, im Gegensatz zu Männern, für das Äußere ihres Partners so gut wie unempfindlich. Flirtet eine Frau mit dem besten Freund ihres Mannes, dann will sie damit bestimmt nur dessen Frau ärgern und nicht ihren Mann, denn nur deren Gefühle sind für sie wichtig. Wenn es ihr um den Mann ginge, würde sie das bestimmt nicht so offen zeigen. Gruppensexpraktiken sind lediglich eine Variante des in manchen Gesellschaftskreisen überholten Flirts. Auch hier kommt es der Frau nur auf die anderen Frauen an und nicht auf deren Männer. Die Geschichte ist voll von Anekdoten über Könige und Fürsten, die sich mit mehreren Mätressen zugleich vergnügten. Über weibliche Potentaten kursieren solche Histörchen kaum. Eine Frau würde sich beim Gruppensex nur mit Männern zu Tode langweilen. Das war schon immer so und wird sich nicht ändern. Würden die Frauen auf das Aussehen der Männer reagieren, hätte es sich die Werbung längst zunutze gemacht. Da die Frauen dank des Geldes, das die Männer für sie verdienen, über eine weit größere Kaufkraft verfügen als die Männer, darüber gibt es aufschlussreiche Statistiken, würden die Fabrikanten selbstverständlich versuchen, den Kauf ihrer Produkte durch Fotos und Werbespots von schönen, kräftigen Männern mit ausgeprägten sekundären Geschlechtsmerkmalen zu stimulieren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wohin man sieht, präsentieren die Werbeagenturen schöne Mädchen, die zum Kauf von Pauschalreisen, Autos, Waschpulver, Fernsehgeräten oder Schlafzimmereinrichtungen verführen sollen. Die Filmproduzenten finden erst jetzt allmählich heraus, dass man den Frauen statt der gewohnten Beaus genauso gut hässliche Liebhaber wie etwa Belmondo, Walter Matthau oder Dustin Hoffman vorzeigen kann. Die Männer, die in physischer Hinsicht ein sehr niederes Selbstwertgefühl haben und sich nur ausnahmsweise für schön halten, schön sind in ihren Augen nur die Frauen, können sich mit hässlichen Schauspielern leichter identifizieren. Solange nur die weiblichen Hauptrollen weiterhin mit schönen Stars besetzt bleiben, konsumieren die Frauen diese Filme ebenso gern, denn wirklich interessieren werden sie nur die darin vorkommenden Frauen. Dieser Umstand konnte dem Mann eigentlich nur deshalb verborgen bleiben, weil er ständig erlebt, wie eine Frau die andere diffamiert. Wenn er immer wieder hört, wie seine Frau die krumme Nase, den flachen Busen, die X-Beine oder die fülligen Hüften einer anderen kritisiert, muss er logischerweise annehmen, die Frauen könnten sich gegenseitig nicht ausstehen oder fänden sich zumindest ganz und gar reizlos. Doch das ist natürlich eine Fehlinterpretation. Einen Firmeninhaber, der ständig vor seinen Angestellten die Konkurrenzfirma lobt, würde man ja auch für wahnsinnig halten. Er wäre seine besten Angestellten sicher bald los. Wenn es sich die Frauen materiell leisten könnten, würden sie sich bestimmt eher mit anderen Frauen zusammentun als mit Männern. Nicht etwa, weil sie alle lesbisch wären. Was die Männer die lesbische Veranlagung der Frau nennen, hat vermutlich wenig mit dem Geschlechtstrieb der Frauen zu tun. Nein, die beiden Geschlechter haben so gut wie keine gemeinsamen Interessen. Was also sollte die Frauen bei den Männern halten, wenn nicht das Geld? Sie selbst hätten untereinander so viel Gemeinsamkeit, denn der weibliche Intellekt und das weibliche Gefühlsleben sind auf einem primitiven, das heißt allgemeinen Niveau stehen geblieben. Und es gibt so gut wie keine individualistisch oder außenseiterisch veranlagten Frauen. Man könnte sich gut vorstellen, was für ein anregendes Leben sie miteinander führen würden. Ein paradiesisches Leben vielleicht, wenn auch auf einem schauderhaft niedrigen Niveau. Aber wen könnte das schon stören? Das schönere Geschlecht. Nur dank einer jahrhundertelangen Verwirrung aller Wertmaßstäbe kann es möglich geworden sein, die Frau als das schöne Geschlecht zu apostrophieren. Allein die Tatsache, dass sie dümmer ist als der Mann, würde genügen, diese absurde Behauptung zu widerlegen. Ein dummer Mensch kann niemals schön sein. Es sei denn, man legt den kreatürlichen Charakter des Menschen bei der Beurteilung zugrunde. Und es muss betont werden, dass vor allem der Mann selbst den Fehler begeht, die Frau nach Maßstäben zu bewerten, die Mensch und Tier auf die gleiche Stufe stellen. Das ist wohl nötig, denn in der Gruppe Homo sapiens hätte sie nicht die geringste Chance. Der Mann braucht, wie wir noch sehen werden, die Frau, um sich ihr zu unterwerfen. Und um vor sich selbst zu bestehen, lässt er nichts unversucht, sie mit Qualitäten auszustatten, die seine Unterwerfung rechtfertigen. Da sie ihren Geist noch nie unter Beweis gestellt hat, kann er sie nicht gut für geistreich halten, obwohl er mit der Erfindung des Begriffs weibliche Intuition auch in dieser Richtung schon Versuche unternommen hat. Also nennt er sie schön. Ästhetische Maßstäbe erzwingen die Haltung der Subjektivität. Jedes ästhetische Urteil ist ein Akt persönlicher Freiheit. Aber die Subjektivität wird leicht zum Alibi und der Mann lässt sich gern versklaven. Nur weil die Frau sich auf eine Weise herausputzt, die darauf abzielt, alle Blicke auf sich zu lenken, setzt der Mann voraus, sie habe auch einen Grund dazu. Er findet sie schön, weil sie sich selbst schön findet. Und er ist ihr dankbar dafür, dass sie ihm erlaubt, sie schön zu finden. Sie unterstützt diesen Anspruch auch noch mit einem Trick. Da sich das höchste Ideal der Frau, ein Leben ohne Arbeit und Verantwortung, mit dem eines Kindes deckt, imitiert sie das Kind. Kinder sind rührend hilflos. Sie haben einen lustigen kleinen Körper mit lustigen kleinen Gliedmaßen. Über ihren lustigen kleinen Fettpolstern spannt sich makellose, junge, zarte Haut. Sie können leicht zum Lachen gebracht werden, benehmen sich überhaupt possierlich. Sie sind eine Verniedlichungsform des Erwachsenen. Und da sie sich nicht selbst ernähren können, ist es selbstverständlich, dass man für sie sorgt und ihnen alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Das ist durch einen biologischen Mechanismus gesichert. Spezies, die ihre Nachkommenschaft zugrunde gehen lassen, sterben aus. Durch eine raffinierte Kosmetik, die darauf abzielt, ihren Babylook zu konservieren und ein hilflos niedliches Geplapper in dem Ausdrücke des Erstaunens, der Überraschung und der Bewunderung »Oh, aha, wundervoll« die Hauptrolle spielen, versucht sie ihrer Umwelt so lang wie möglich das süße, liebe kleine Mädchen vorzugaukeln. Denn dadurch, dass sie ihr Kindergesicht und eine gewisse Attitüde der Hilflosigkeit bewahrt, appelliert sie an die Beschützerinstinkte des Mannes und veranlasst ihn, für sie zu sorgen. Diese Rechnung ist, wie alles, was die Frau selbstständig unternimmt, so dumm und kurzsichtig, dass es an ein Wunder grenzt, wenn sie trotzdem aufgeht. Solange sie nämlich das Babygesicht als weibliches Schönheitsideal propagiert, muss sie sich spätestens mit 25 Jahren in einer Sackgasse wiederfinden. Mit allen Tricks der Kosmetik, in Frauenzeitschriften liest man tatsächlich, die Frau habe beim Denken Denkfalten und beim Lachen Lachfalten zu vermeiden, lässt es sich nicht verhindern, dass sie in diesem Alter das Gesicht einer Erwachsenen bekommt. Aber was soll der Mann, der darauf dressiert wurde, nur süße kleine Mädchen schön, liebenswert und hilfsbedürftig zu finden, mit einer erwachsenen Frau anfangen? Was soll er anfangen mit einer Frau, deren glatte, feste Rundungen zu schwabbligen Fettklumpen unter einer schlaffen, weißen Hautdecke geworden sind? Deren Stimme nicht mehr kindlich klingt, sondern schrill? Deren Lachen nicht mehr spontan und fröhlich ist, sondern stoßweise und wiehernd? Mit einer Schreckschraube, deren abstoßend dummes Geschwätz jetzt, da es nicht mehr aus Kindermund kommt, an seine Nerven zerrt und in deren Gesicht die vielen überraschten A's und O's immer seltener den Ausdruck naiven Erstaunens hervorzaubern und immer häufiger den des Schwachsinns. Keinerlei erotische Wunschträume wird die kindische Mumie jemals wieder entzünden. Man möchte glauben, endlich sei es aus mit ihrer Macht. Doch die Rechnung der Frauen geht trotzdem auf. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil sie mit Hilfe der Kinder, die sie inzwischen geboren haben, wiederum Schutzlosigkeit vortäuschen können. Und zweitens, weil es auf der Welt einfach nicht genug junge Frauen gibt. Es liegt wohl auf der Hand, dass die Männer, hätten sie nur die Wahl, ihre erwachsen gewordenen Babyfrauen von Herzen gern gegen Jüngere eintauschen würden. Doch weil das zahlenmäßige Verhältnis zwischen den Geschlechtern annähernd 1:1 ist, es also nicht für jeden Mann zu jeder Zeit eine junge Frau geben kann und weil er zum Leben unbedingt eine Frau braucht, bleibt er bei der, die er schon hat. Der Beweis ist leicht zu erbringen. Wenn der Mann tatsächlich wählen kann, wählt er immer die jüngere Frau. Marilyn Monroe oder Liz Taylor waren in dem Augenblick passé, als sich zum ersten Mal ihre Fältchen nicht mehr vollständig verkleistern ließen. Der Mann hat an der Kinokasse einfach das Billett für eine jüngere gekauft. Wer es sich finanziell leisten kann, wählt nicht nur an der Kinokasse, sondern auch im Leben. Die Manager aus Finanzwelt und Showbusiness tauschen regelmäßig ihre altgedienten Ehefrauen gegen jüngere ein. Da sie gute Ablösungen bezahlen, findet niemand etwas dabei, nicht einmal die Frau selbst. Die ist vermutlich froh, den Mann so günstig loszuwerden. Aber diesen Luxus können sich nur die reichen Männer leisten. Wenn ein armer Schlucker sich aufbläst und in einem Augenblick des Überschwangs und der Verblendung zum zweiten Mal eine junge Frau nimmt, kann er sicher sein, dass er sie bald wieder verliert, weil sein Geld zum Unterhalt von zwei Frauen und der Kinder, auf denen auch die zweite bestehen wird, nicht ausreicht. Hat eine schöne junge Frau die Wahl zwischen einem älteren und einem jüngeren Mann mit gleichem Einkommen, wird sie auf jeden Fall den Jüngeren bevorzugen, und zwar nicht, weil dessen Jugend sie ästhetisch oder sympathisch beeinflussen würde, sondern weil er länger für sie sorgen kann. Die Frauen wissen genau, was sie von einem Mann erwarten, daher wissen sie auch, wie sie sich zu entscheiden haben. Vermutlich ist es noch nie vorgekommen, dass eine Frau einen armen 20-jährigen Mann einem reichen 40-jährigen vorgezogen hätte. Es ist ein großes Glück für die erwachsenen Frauen, dass die Männer sich selbst nicht für schön halten. Dabei sind die meisten Männer schön. Mit ihrem glatten, von der Arbeit trainierten Körper, ihren kräftigen Schultern, ihren muskulösen Beinen, ihren melodischen Stimmen, ihrem warmen, menschlichen Lachen, ihrem intelligenten Gesichtsausdruck und ihren ausgewogenen, weil sinnvollen Bewegungen stellen sie alles in den Schatten, was die Frau auch bei rein kreatürlicher Betrachtungsweise jemals sein könnte. Und da sie im Gegensatz zur Frau arbeiten und ihren Körper ständig sinnvoll weiterbenützen, bleibt er auch länger schön als ihrer, der infolge fehlenden Trainings rasch verfällt und nach 50 Jahren nichts weiter mehr ist als ein beliebiger Haufen menschlicher Zellen. Man beobachte nur einmal auf der Straße die 50-jährigen Hausfrauen und vergleiche ihr Aussehen mit dem gleichaltriger Männer. Aber die Männer wissen nicht, dass sie schön sind. Es sagt ihnen niemand. Man faselt von der Anmut der Frauen, vom Liebreiz der Kinder, vom Zauber der Tierwelt. Doch wenn vom Mann die Rede ist, dann lobt man höchstens seinen Mut, seine Tapferkeit, seine Entschlossenheit. Lauter Eigenschaften, die sich auf seine Verwertbarkeit für die Zwecke der Frauen beziehen und nie auf seine äußere Erscheinung. Es gibt wohl außerhalb der medizinischen Lehrbücher keine Beschreibung des Mannes, die sich lang mit der Form seiner Lippen, der Farbe seiner Augen bei dieser oder jener Beleuchtung, beim kräftigen Wuchs seiner Haare, der Zartheit seiner Brustwarzen oder der Ebenmäßigkeit seiner Hodensäcke aufhielte. Und der Mann selbst wäre höchst erstaunt und belustigt, wenn man ihn wegen dieser Merkmale seines Körpers loben würde. Der Mann ist nicht daran gewöhnt, dass man von seinem Aussehen redet. Die erwachsene Frau, die meist hässlich ist und somit genug Anlass hätte, sich der Bewunderung des Mannes hinzugeben und Zeit dazu hätte, sieht ihn nicht. Das ist keine Böswilligkeit oder gar Berechnung, aber für sie ist der Mann eine Art Maschine, die materielle Werte produziert. Eine Maschine beurteilt man nicht nach ästhetischen, sondern nach funktionellen Gesichtspunkten. Der Mann ist der gleichen Ansicht und beurteilt sich ebenso. Die Männer sind viel zu sehr in den Arbeitsprozess eingespannt und vom permanenten Konkurrenzkampf zermürbt, um sich mit Abstand sehen zu können. Vor allem aber wollen die Männer gar nicht wissen, ob sie schön sind oder nicht. Um ihrem Kampf einen Sinn zu geben, müssen ganz einfach die Frauen die Schönen sein, die Hilflosen, die Anbetungswürdigen. Und deshalb nennen sie sie weiterhin, in Ermangelung einer genaueren Definition für ihre widersprüchlichen Eindrücke, das schöne Geschlecht. Ihre Dummheit macht die Frau göttlich. In seinen ersten Lebensjahren ist ein Mensch immer unfrei. Er ist eingekeilt zwischen den Regeln der Erwachsenen und, da er selbst noch keine Erfahrung im sozialen Verhalten hat, von diesen Regeln auch vollkommen abhängig. Er entwickelt deshalb einen starken Freiheitsdrang, wünscht sich nichts sehnlicher, als seinem Gefängnis zu entrinnen und tut das bei erster Gelegenheit. Ist er dann endlich frei, wird er sich, falls er dumm ist, und Frauen sind dumm, in seiner Freiheit sehr wohl fühlen und sie sich zu erhalten suchen. Ein dummer Mensch denkt nicht abstrakt, verlässt das eigene Terrain nicht und kennt deshalb auch keine Existenzangst. Er fürchtet sich nicht vor dem Tod. Er kann ihn sich nicht vorstellen und fragt nicht nach dem Sinn des Daseins. Alle seine Handlungen erhalten in der Erfüllung seiner Komfortgelüste einen unmittelbaren Sinn, und der genügt ihm. Auch Religionsbedürfnisse sind ihm fremd. Sollten sie trotzdem einmal auftreten, befriedigt er sie umgehend an sich selbst, denn es liegt im Charakter der Dummen, dass sie imstande sind, die eigene Person hemmungslos zu bewundern. Hängt eine Frau eine Religion an, dann nur, damit sie in den Himmel kommt. Der liebe Gott ist nichts weiter als der Mann, der das für sie bewerkstelligen soll. Die Lage des Intelligenten, des Mannes, ist ganz anders. Er empfindet zwar die Befreiung zunächst als unendliche Erleichterung, die grandiosen Perspektiven seiner Unabhängigkeit berauschen ihn, doch sobald er dann von dieser Freiheit Gebrauch machen, also sobald er sich durch eine freie Tat in dieser oder jener Richtung festlegen will, bekommt er es mit der Angst zu tun. Da er abstrakt denken kann, weiß er auch, dass jede seiner Taten die Möglichkeit unendlich vieler Konsequenzen in sich birgt. Folgen, die er trotz seiner Intelligenz nicht alle vorhersehen kann und für die er, da er sich für die Tat frei entscheidet, voll verantwortlich ist. Wie gern würde er aus Furcht vor negativen Auswirkungen seiner Handlungen überhaupt nichts mehr unternehmen. Und weil das nicht möglich ist, der Mann ist zu Taten verurteilt, fängt er an, sich nach den festen Regeln seiner Kindheit zurückzusehnen, nach jemandem, der ihm sagt, was er tun und lassen soll, und so seinen jetzt sinnlosen Handlungen wieder einen Sinn gibt und ihm seine große Verantwortung erleichtert. Und er sucht sich einen Gott, der ihm den Gott seiner Kindheit, der seine Mutter war, ersetzt und dem er sich bedingungslos unterwerfen kann. Am liebsten wäre ihm zu diesem Zweck ein zwar strenger, aber auch gerechter, weiser, allwissender Gott wie etwa der jüdische, christliche oder mohammedanische. Doch da er intelligent ist, weiß er natürlich, dass es einen solchen nicht geben kann, dass jeder Erwachsene per Definitionem sein eigener Gott selbst ist und dass er folglich seine Lust an der Unfreiheit, die Rückkehr in ein der frühkindlichen Abhängigkeit ähnliches Stadium bereitet ihm tiefes Wohlbehagen, immer nur an selbst erfundenen Regeln befriedigen kann. Und er macht sich daran, sich solche Regeln, Götter, zu erfinden. Er tut es unbewusst mit anderen zusammen, er gibt wie die anderen seine Einzelerfahrungen zu Protokoll, vergleicht sie mit denen der anderen, erkennt darin Gemeinsames, erfasst dieses Gemeinsame unbewusst mit den anderen in Regeln, erfindet so Gesetze für künftiges Sinnvolles, das heißt für irgendjemand oder etwas außer ihm nützliches Verhalten, und unterwirft sich ihnen freiwillig. Die so entstehenden Systeme werden kollektiv und individuell immer weiter ausgebaut und sind bald so komplex, dass sie der Einzelne nicht mehr überblicken kann. Sie gewinnen Autonomie und werden göttlich. Man kann ihren Gesetzen nur noch vertrauen, ebenso wie man als unerfahrenes Kind den teils sinnvollen, teils sinnlosen Gesetzen der Eltern vertrauen musste. Kontrollieren kann man sie nicht, und bei ihrer Übertretung droht immer Ausschluss aus der Gemeinschaft und Verlust der Geborgenheit. Marxismus, Nächstenliebe, Rassismus oder Nationalismus sind solche erfundenen Systeme, und Männer, denen es gelingt, ihr Religionsbedürfnis daran zu befriedigen, werden für die Unterwerfung durch eine Einzelperson, Frau, weitgehend immun. Die weitaus größte Zahl der Männer unterwirft sich jedoch vorzugsweise bewusst den Exklusivgöttern Frauen. Sie nennen diese Unterwerfung Liebe. Denn diese haben für die Befreiung ihrer Religionsbedürfnisse die günstigen Voraussetzungen. Die Frau ist immer für den Mann da. Sie hat kein eigenes Religionsbedürfnis, ist also insofern tatsächlich göttlich. Weil sie ständig Forderungen stellt, fühlt der Mann sich von ihr nie verlassen. Sie ist als Gott immer gegenwärtig. Sie macht ihn unabhängig von kollektiven Göttern, die er mit Konkurrenten teilen müsste. Sie erscheint ihm vertrauenswürdig, denn sie gleicht, indem sie seiner Mutter gleicht, dem Gott seiner Kindheit. Sie gibt seinem sinnlosen Leben einen künstlichen Sinn, denn alles, was er tut, gilt jetzt ihrem Komfort, nicht seinem. Später auch noch dem Komfort ihrer Kinder. Sie kann als Göttin nicht nur strafen, durch Entzug von Geborgenheit, sondern auch belohnen, durch Gewährung von sexuellem Genuss. Die wichtigsten Voraussetzungen für ihre Göttlichkeit sind jedoch ihr Hang zur Maskerade und ihre Dummheit. Ein System muss seine Gläubiger entweder durch seine Überlegenheit an Wissen beeindrucken oder diese durch seine Unverständlichkeit verwirren. Da die erste Möglichkeit für die Frauen nicht in Frage kommt, profitieren sie von der zweiten. Ihre Maskerade lässt sie dem Mann fremd und geheimnisvoll erscheinen. Ihre Dummheit macht sie für jeden seiner Kontrollversuche völlig unerreichbar. Denn während sich Intelligenz in verständlichen logischen Handlungen äußert und dadurch messbar, berechenbar und kontrollierbar wird, entbehren die Handlungen der Dummen jeglicher Vernunft und lassen sich dadurch weder voraussehen noch überprüfen. So ist die Frau, genau wie die Päpste und Diktatoren, durch einen Schutzwall aus Pomp, Maskerade und Geheimniskrämerei ständig vor Entlarvung geschützt. Sie kann ihre Macht immer weiter ausbauen und garantiert gerade dadurch dem Mann auf lange Sicht die Befriedigung seiner Religionsbedürfnisse. Dressurakte. Damit der Mann in seiner Freude an der Unterwerfung sich aber auch tatsächlich der Frau unterwirft und nicht etwa anderen Männern, einer Tierart oder einem der erwähnten Systeme, hat sie in sein Leben eine Reihe von Dressurakten eingebaut, mit deren Einstudierung sie frühzeitig beginnt. Dabei kommt es ihr zustatten, dass er ihr gerade dann am meisten ausgeliefert ist, wenn er sich am leichtesten dressieren lässt. Als Kind. Allein die Tatsache, dass der Mann von Anfang an daran gewöhnt ist, eine Frau um sich zu haben, ihre Gegenwart als normal zu empfinden und ihre Abwesenheit als anormal, würde genügen, ihn später in einer gewissen Weise von ihr abhängig zu machen. Doch diese Abhängigkeit wäre nicht gravierend, denn ein Leben ohne Frau käme in diesem Fall dann lediglich einem Milieuwechsel gleich. Wer im Gebirge aufgewachsen ist und später im Flachland wohnt, wird sich vielleicht ewig nach dem Gebirge sehnen, aber deshalb wird er noch lange nicht dorthin zurückkehren. Es läge auch nicht im Interesse der Frau, im Mann nur so eine romantische, untergeordnete Sehnsucht nach Art des Heimwehs zu erzeugen, die zu keinen Konsequenzen führt. Wichtig ist für sie, dass sie den Mann direkt zur Arbeit erzieht und dazu, dass er ihr alle Früchte dieser Arbeit zur Verfügung stellt. Sie wird deshalb in erster Linie versuchen, eine Reihe von Reflexen bei ihm zu bedingen, die ihn zur Produktion all jener materiellen Werte veranlassen, die sie braucht. Das erreicht sie dadurch, dass sie ihn von seinem ersten Lebensjahr an nur auf ihre eigene Wertskala dressiert. Damit bringt sie ihn so weit, dass er zum Schluss seinen Wert mit seiner Nützlichkeit für sie gleichsetzt und sich nur wohlfühlt, wenn er in ihrem Sinne wertvoll ist, das heißt, etwas für sie Wertvolles produziert. Die Frau selbst wird ihn dabei zu einer Art Skala, an der er zu jedem Zeitpunkt Wert oder Unwert einer bestimmten Tätigkeit ablesen kann. Und wenn er etwas tut, was nach dieser Skala wertlos ist, etwa Fußball spielen, wird er versuchen, dieses Minus so rasch wie möglich durch erhöhte Aktivität auf einem von der Skala anerkannten Gebiete wettzumachen. Von allen Dressurmethoden, deren sich die Frau bei der Erziehung des Mannes bedient, hat sich das Lob als die brauchbarste erwiesen. Es ist eine Methode, mit deren Anwendung man sehr früh beginnen kann und die noch bis ins hohe Alter ihre Wirksamkeit unvermindert beibehält. Im Gegensatz etwa zur Dressur durch Sex, die nur über einen relativ kurzen Zeitraum praktikabel ist. Die Lobmethode ist so effektvoll, dass man bei richtiger Dosierung sogar auf ihren Antagonisten, den Tadel, verzichten kann. Jemand, der an Lob gewöhnt ist, wird sich ohne Lob bereits so vorkommen, als sei er getadelt worden. Dressur durch Lob hat zum Beispiel folgende Vorteile. Sie macht den Gelobten abhängig. Damit das Lob etwas wert ist, muss es von einer höheren Instanz kommen. Der Gelobte wird also den Lobenden zu einer höheren Instanz erheben. Sie macht ihn süchtig. Ohne Lob weiß er bald nicht mehr, ob er etwas wert ist oder nicht. Er verliert die Fähigkeit, sich mit sich selbst zu identifizieren. Sie steigert seine Leistung. Lob wird zweckmäßig nicht immer wieder für die gleiche Leistung erteilt, sondern für eine jeweils höhere. Sobald ein männlicher Säugling zum ersten Mal dafür gelobt wird, dass er seine Notdurft nicht im Bett verrichtet hat, sondern auf einem Töpfchen, wenn er ein gütiges Lächeln und ein paar jener bekannten munter-idiotischen Redensarten als Lob für ein leer getrunkenes Fläschchen erkennt, tritt er in den Teufelskreis. Um wieder in den Genuss des lustvollen Gelobtwerdens zu kommen, wird er bei nächster Gelegenheit genau das zu wiederholen versuchen, was dieses Gefühl hervorgerufen hat. Bleibt das Lob eines Tages aus, ist er unglücklich und tut alles, worin er auch nur die geringste Chance sieht, jenes Glück, nachdem er süchtig geworden ist, aufs Neue zu erlangen. Während der ersten beiden Lebensjahre macht die Frau kaum einen Unterschied zwischen den Geschlechtern ihrer Kinder. Aber die Dressur bricht beim Mädchen ab, sobald es die Regeln der Hygiene gelernt hat. Die Wege trennen sich, und je weiter die Erziehung fortschreitet, desto mehr wird das eine Mädchen zur Ausbeuterin erzogen, der kleine Junge zum auszubeutenden Objekt. Indem sie den Spieltrieb ihrer kleinen Kinder zuerst fördert und dann ausnützt, lenkt die Frau wie zufällig in die gewünschte Richtung. Dem kleinen Mädchen gibt sie Puppen und Puppenaccessoires, Wagen, Bettchen, Miniaturgeschirr. Dem kleinen Jungen Baukästen, Modelle von elektrischen Eisenbahnen, Rennwagen, Flugzeuge. So erhält das weibliche Kind früh Gelegenheit, sich mit seiner Mutter zu identifizieren, die Rolle der Frau zu erlernen. Es überträgt deren Dressursysteme auf die Puppen, lobt und tadelt, wie es selbst gelobt und getadelt wird, lernt spielerisch die Grundgesetze der Menschenführung. Und weil auch das kleine Mädchen auf Lob angewiesen ist, dieses Lob aber nur für Identifikationen mit der Frauenrolle bekommt, wird es auch später nichts anderes sein wollen als weiblich. Seine maßgebende Instanz werden deshalb immer Frauen sein, nie Männer, weil nur Frauen beurteilen können, wie gut es diese Rolle spielt. Den Männern wird gelehrt, die Frauenrolle sei minderwertig, sie kommen daher als Lobredner nicht in Frage. Dem männlichen Kind wird für alles applaudiert, nur nicht für das Spiel mit Miniaturmenschen. Es baut Modelle von Schleusen, Brücken, Kanälen, zerlegt aus Neugier Spielzeugautos, feuert Schüsse aus Spielzeugpistolen und übt so alles, was es später zum Unterhalt der Frau einmal brauchen wird. Wenn ein kleiner Junge ins Schulalter kommt, kennt er bereits die Grundgesetze der Mechanik, Biologie, Elektrotechnik aus eigener Erfahrung. Er kann Hütten aus Brettern bauen und in Kriegsspielen verteidigen. Je mehr eigene Initiative er dabei entwickelt, desto sicherer erntet er Lob. Die Frau ist ja daran interessiert, dass er bald mehr weiß als sie. Sie selbst könnte sich mit ihren Kenntnissen in einer Welt ohne Männer kaum am Leben erhalten und dass er sich in allem, was Arbeit betrifft, ganz von ihr unabhängig macht. So ist der Mann, noch bevor er sich für die eine oder andere Lebensweise selbstständig entscheiden könnte, derart süchtig geworden nach Lob, dass er sich nur noch bei solchen Tätigkeiten wohlfühlt, für die ihm jemand Beifall zollt. Und er wird, weil er süchtig ist, immer mehr Beifall brauchen und daher immer größere Leistungen in der von der Frau gewünschten Richtung vollbringen müssen. Natürlich könnte der Beifall im Prinzip auch von einem Mann kommen, aber die Männer sind, aus eben diesen Gründen, ununterbrochen beschäftigt und stehen gegeneinander in feindseliger Konkurrenz. Deshalb holt sich ein Mann, sobald er es sich leisten kann, seinen eigenen, exklusiven Lobredner ins Haus. Jemand, den er jederzeit fragen kann, ob er gut und brav war oder nicht und wie gut und wie brav er war. Die Frau ist, scheinbar zufällig, für diese Rolle die ideale Besetzung. Aber sie hat ja auch alles so inszeniert und nur darauf gewartet, sie zu übernehmen. Nur selten gelingt es einem Mann, einem erfolgreichen Künstler oder Wissenschaftler etwa, diesen Bann zu brechen und seinen dringend benötigten Beifall auch von Männern zu beziehen. So macht er sich zwar von den Frauen unabhängig, aber nie von der Sucht nach Beifall selbst. Der Beweis dafür ist, dass ein Mann, der auf einem bestimmten Gebiet erfolgreich war und daher auch materiell gesichert ist, sich nie freiwillig in ein anderes begibt, um dort seine Fähigkeiten zu erproben und seine Neugier zu befriedigen. In der Regel arbeitet er, wie zum Beispiel Miro mit seiner Strichpunkttechnik, Strauss mit seinen Walzern oder Tennessee Williams mit seinen Frauendramen, immer auf dem Terrain, auf dem er schon einmal Lob geerntet hat. Er scheut das Risiko, sein eigener Maßstab zu sein. Der Verdacht, dass der sogenannte persönliche Stil eines Künstlers nichts Positives ist, liegt sehr nah. Ein Autor wie Beckett etwa, der im Lauf von 20 Jahren immer Godot-Varianten produziert, tut es nicht aus Vergnügen. Dafür ist er zu intelligent. Er scheut, lobsüchtig, das Risiko wie eine Entziehungskur. Könnte er sich doch von seiner konditionierten Verhaltensweise lösen. Längst hätte er etwas anderes gemacht, vielleicht Flugzeuge konstruiert. Die zuverlässige Mechanik seiner Stücke lässt auf technische Begabung schließen. Seltene Pflanzen gezüchtet oder zumindest einmal eine Komödie geschrieben, So viel Erfolg verprellt bestimmt die beste Verzweiflung. Vielleicht eine Komödie, in der eine Frau bis zur Taille in einem Erdhügel steckt und nach ihrer Zahnbürste sucht, wie in Glückliche Tage. Vielleicht hätte er damit sogar Erfolg beim Publikum. Aber ein solches Experiment wäre für einen nach dem Leistungsprinzip dressierten Mann natürlich zu riskant. Deshalb schreibt einer wie Beckett lieber weiterhin dramatisch über die Absurdität des Lebenstriebes. Denn dafür ist ihm Lob sicher. Dressur durch Selbsterniedrigung. Manchmal wird ein kritisch eingestellter Mann vielleicht sagen, die Frauen hätten, wegen der Schamlosigkeit, mit der sie ihre Ignoranz auf allen Wissensgebieten eingestehen, kein Ehrgefühl. Dabei vergisst er allzu leicht, dass er seine eigenen Begriffe von Ehre, Stolz, Menschenwürde etc. weiblicher Dressur verdankt. Dass er nur deshalb ehrenhaft, stolz, ritterlich geworden ist, weil er von einer Frau dazu dressiert wurde. Und dass diese Eigenschaften, die seine Männlichkeit ausmachen, auf die er so stolz ist, desto stärker in seinem Charakter verankert sind, je gründlicher diese Dressur an ihm vorgenommen wurde. Er selbst hat nichts dazu getan. In jedem einschlägigen Psychologie-Lehrbuch steht zu lesen, dass Leistung beim Kind am besten durch Selbstvertrauen gefördert wird. Es ist aber unmöglich, dass ein Kind von sich aus Selbstvertrauen gewinnt. Es wird in ein Milieu hineingeboren, wo ihm alles überlegen ist und es aus eigener Kraft nichts erreichen könnte. Die Frau, die daran interessiert ist, aus einem männlichen Kind einen Menschen zu machen, der nicht nur sich selbst erhält, sondern auch noch andere, wird deshalb mit ihrer Erziehung in erster Linie darauf abzielen, Selbstvertrauen zu züchten. Sie wird die Gefahren des Daseins, soweit sie diese überhaupt selbst erkennt, in seinen Augen bagatellisieren, die Möglichkeit seines eigenen Todes vor ihm verheimlichen. Zum Beispiel durch die Versprechung eines ewigen Lebens als Belohnung für Wohlverhalten in ihrem Sinn. Und so jene schwachsinnig optimistische Grundstimmung in ihm erzeugen, die es für ihre Dressurakte und somit für das Leben überhaupt am besten aufrüsten. Eine der Methoden, das männliche Selbstbewusstsein und damit das Leistungsniveau hochzuschrauben, ist das Lob. Eine weitere ist die Selbsterniedrigung der Frau. Wenn die Frau einem von ihr geborenen Kind nicht wenigstens während seiner ersten Lebensjahre an Intelligenz überlegen wäre, hätte die Menschheit längst aufgehört zu existieren. Doch eine gute Mutter wird immer auf der Hut sein, dass diese anfängliche Überlegenheit ihr Kind nicht in seiner Entwicklung hemmt, sich so eines Tages womöglich noch gegen sie selbst richtet und das Kind länger als unbedingt nötig an ihrem Rockzipfel hängt. Sie wird versuchen, ihrem Kind, besonders wenn es ein Junge ist, so bald wie möglich ein Gefühl der Überlegenheit über sie zu vermitteln, eine Art Vorschuss auf spätere Leistungen, der ihm sein erstes Selbstvertrauen gibt. Dabei gebraucht sie umso häufiger einen Kunstgriff, je weiter der präsumptive Mann in seiner Entwicklung vorwärts kommt. Sie stellt sich immer noch dümmer, als sie ohnehin schon ist, und gibt ihm so einen Vorsprung, den er, wenn er ein richtiger Mann werden will und sie sorgt dafür, dass er es will, nicht mehr verlieren darf. Da der Wert der Frauen in der Gesellschaft nicht nach ihrer Intelligenz gemessen wird, sondern nach ganz anderen Gesichtspunkten, eigentlich wird überhaupt nichts gemessen, der Mann braucht sie und damit genug, können sie es sich leisten, sich so dumm zu stellen und so dumm zu sein, wie es ihnen gerade kommt. In diesem Punkt gleichen die Frauen den Reichen allgemein. Auch bei diesen ist nicht wichtig, ob sie intelligent sind, sondern dass sie reich sind. Wenn Henry Ford II. Die geistige Kapazität einer der Stammkundinnen von Tiffany's hätte, wäre er nicht minder gesellschaftsfähig. Nur sein Chauffeur kann sich das nicht leisten. Ebenso wie ein Reicher kann sich eine Frau jede Blöße geben, und man kann mit Recht behaupten, dass sie sich jede nur mögliche Blöße gibt, ohne dass ihr Nachteile daraus erwachsen. Mit anderen Worten, eine Frau kann so dumm sein, wie sie nur will. Der Mann wird trotzdem zu ihr aufsehen und nicht auf ihre Gesellschaft verzichten wollen. Ihre Beschwörungsformel lautet ganz einfach: Arbeiten ist männlich, nichts tun weibisch. Sie verkündet, der Mann sei in einer beneidenswerten Situation, stark und ungebunden, sie dagegen schwach und durch die heilige Bürde des Gebärens ans Haus gefesselt. Sie sei zu wertvoller Arbeit körperlich nicht geeignet. Der Mann folgt dieser Mythologie willig und hält sie für schmeichelhaft. Er bedenkt nicht, dass auch der Elefant stark ist, stärker als ein Mann zum Beispiel, und dass Männer trotzdem für die meisten Arbeiten besser geeignet sind als Elefanten. Natürlich verheimlicht die Frau dem Mann, dass sie selbst im Vergleich zu ihm so gut wie nichts tut. Tatsächlich beschäftigt sie sich ja unentwegt mit irgendetwas. Sie sagt nur, alles, was sie tut, sei im Vergleich zu seiner Arbeit minderwertig. Sie suggeriert ihm, dass die schwachsinnigen Vergnügungen, denen sie sich im Lauf des Tages hingibt, bügeln, Kuchen backen, das Heim verschönern, für das Wohl der Familie notwendige Arbeiten seien und dass er sich glücklich schätzen könne, eine Frau zu haben, die ihm diese niedrigen Dinge abnimmt. Der Mann, der ja nicht ahnen kann, dass einer Frau solche Beschäftigungen tatsächlich Spaß machen, wird sich glücklich schätzen. Indem die Frau alle Arbeiten in männlich und weibisch, in würdig und unwürdig einteilt und so mit Gefühlswerten befrachtet, denen sich nach einiger Zeit niemand mehr entziehen kann, wird sie selbst unkontrollierbar und verschafft sich so in ihrem Machtbereich völlige Narrenfreiheit. Was immer sie tut, es ist ja im Vergleich zur Männerarbeit sowieso nichts wert. Sie selbst sagt es. Und warum sollten die Männer das nachprüfen wollen? Natürlich könnte der Mann, wenn er nur wollte, die weibliche Terminologie entlarven, die männlichen und weibischen Arbeiten schwer und leicht nennen. Männerarbeit ist meist schwer, Hausarbeit immer leicht. Mit den Maschinen, die der Mann dafür erfunden hat, erledigt sich die Arbeit zum Beispiel für einen 4-Personen-Haushalt mühelos in 2 Vormittagsstunden. Alles, was die Frauen sonst noch tun, ist überflüssig, dient ihrem Vergnügen und zur Erhaltung der idiotischen Statussymbole ihrer Clique. Spitzengardinen, Blumenbeete, Hochglanzpolitur. Wenn sie es als Arbeit bezeichnen, so ist das nichts weiter als eine unverschämte Zwecklüge. Hausarbeit ist so leicht, dass sie in psychiatrischen Heilanstalten traditionell von jenen Schwachsinnigen erledigt wird, die zu keiner anderen Tätigkeit mehr taugen. Wenn sich die Frauen beklagen, dass sie für diese Arbeit nicht noch extra Geld bekommen, sie fordern nicht viel, nur etwa den Lohn eines Automechanikers, dann ist das nur ein weiterer Beweis dafür, wie attraktiv diese Arbeit für sie ist. Solche Forderungen sind außerdem kurzsichtig, denn sie könnten dazu führen, dass die Frauen eines Tages tatsächlich als Arbeitskraft bewertet und angemessen belohnt würden. Das würde dann offenbaren, wie sehr sie auf Kosten der Männer über ihre Verhältnisse leben. Doch der Mann ist an die weibliche Terminologie von Kind an gewöhnt und hat kein Interesse, sie zu entlarven. Er muss den Glauben haben, dass er etwas Großes tut, wenn er Geld für seine Frau verdient, dass er etwas leistet, wozu eine Frau nicht fähig wäre. Hätte er dieses Gefühl der Überlegenheit nicht, müsste er an der Stumpfsinnigkeit seiner Arbeit verzweifeln. Sobald er den Eindruck hat, etwas zu tun, das ebenso gut eine Frau tun könnte, und hin und wieder finden die Frauen es opportun, diesen Eindruck zu erwecken, versucht er, seine Leistung zu steigern und so den gewohnten Abstand zwischen sich und dem schwachen Geschlecht wiederherzustellen. Er braucht das für sein Selbstbewusstsein. Die Analyse des Teufelskreises ist einfach. Die Frauen erfinden Regeln, dressieren die Männer darauf und können sie so beherrschen. Sie selbst halten sich nie an die Regeln der Männer. Die Mannesehre zum Beispiel ist ein System, das die Frauen gemacht haben. Sie selbst nehmen sich von diesem System aus, verzichten für sich auf jede Art Ehre und manipulieren auf diese Weise die Männer. In einem der bekannten Fernsehkrimis mit Emma Peel stehen sich in einer Szene 2 Männer feindselig an einem Billardtisch gegenüber. Jeder hat eine Pistole vor sich liegen und sie vereinbaren aus Fairness, dass sie laut bis 3 zählen und dann aufeinander schießen würden. Der Held nimmt die Pistole schon bei 2 und rettet so sein Leben. Er blieb außerhalb des Systems und konnte so den anderen manipulieren, der sich auch in Lebensgefahr noch lieber an ein System hielt als an die Vernunft. Indem die Frau alles verächtlich macht, was sie selbst tut, bringt sie den Mann dazu, den Rest zu übernehmen. Also alles, was ihr kein Vergnügen macht. Sie war ja als seine Mutter zuerst da und hat die Wahl vor ihm getroffen. Er fühlt sich unglücklich und wertlos, wenn er Frauenarbeit verrichtet. Viele Männer stellen sich bei der Hausarbeit sogar absichtlich ungeschickt an, denn ihre Unbeholfenheit wird von den Frauen gefeiert, weil sie so männlich ist. Ein Mann, der sich selbst einen Knopf annäht, ist kein richtiger Mann. Hantiert er mit dem Staubsauger, muss irgendetwas mit ihm nicht in Ordnung sein. Mit solchen und ähnlichen Argumenten lässt sich der Mann entmündigen. Er traut sich alles zu, nur nicht, dass er eine Suppe kochen kann und sich ohne Widerspruch vom anspruchslosesten Arbeitsplatz der Welt vertreiben. Erst von einem gewissen Stadium seiner Dressur an kann er dann ohne Gefahr für bestimmte Hausarbeiten als Hilfskraft herangezogen werden, wobei er natürlich die Anweisungen der Frau strikt zu befolgen hat, denn er versteht ja nichts von solchen Dingen. Er wird diese Arbeiten immer als entwürdigend empfinden und nie merken, wie angenehm das alles im Vergleich zu seiner eigenen Arbeit ist. Allein der Stoßseufzer, sie sei einer Arbeit als Frau nicht gewachsen, entledigt eine Frau jeder Mühe. Wenn sie zum Beispiel nur hin und wieder in ein Gespräch einfließen lässt, womöglich im Beisein von Zeugen, ihr Mann könne viel besser Auto fahren als sie, gewinnt sie durch diese einfache Bemerkung einen Chauffeur auf Lebenszeit. Die Autobahnen sind voll von Frauen, die sich von Männern chauffieren lassen. Oder wenn eine Frau sagt, als Frau könne sie nicht allein ein Lokal, Theater, Konzert besuchen, dann gibt es zwar für dieses Argument keinen rationalen Grund. Frauen werden in Restaurants so gut und so schlecht bedient wie Männer. Und wenn sie nicht belästigt werden wollen, wie sie sich ausdrücken, brauchen sie sich nicht so aufreizend zu kleiden. Aber sie bekommt durch solche Geständnisse einen Lakaien, der sie wie ein Staatsgast bis vors Portal fährt, für sie einen freien Tisch erkämpft, ihr Menü zusammenstellt, sie unterhält und abschließend noch die Rechnung bezahlt. Oder sie gesteht, von Politik verstünde sie nichts, eine Frau sei einfach zu dumm dafür, und schon findet sich ein Mann, der für sie Tageszeitungen und politische Magazine studiert, langwierige Fernsehdiskussionen über sich ergehen lässt, die verschiedenen Argumente anderer Männer gegeneinander abwägt und ihr am Wahltag fix und fertig eine Meinung präsentiert. Sie wählt dann die Partei, die jener Mann aufgrund seiner gewissenhaften Studien in seiner und somit ihrer speziellen Situation für die günstigste hält und entledigt sich der lästigen Wahlpflicht, indem sie die Meinung ihres Mannes verdoppelt und das Endergebnis nicht gefährdet, was ja für ihr persönliches Wohlergehen, denn sie versteht tatsächlich nichts von Politik und weiß das auch, katastrophale Folgen haben könnte. Eine der fantastischsten Blüten dieser Dressur durch Selbsterniedrigung ist es, wenn eine Frau, die ihre Tage unter paradiesischen Bedingungen in einer komfortablen Vorortvilla verbringt, in Gesellschaft von Kindern, Hunden und anderen Frauen, ausstaffiert mit Zweitwagen, Fernsehapparat und allen nur möglichen Haushaltsgeräten, ihrem Mann, der vielleicht Ingenieur ist oder Rechtsanwalt, sagt, er sei zu beneiden, denn er habe ein erfülltes Leben, während sie als Frau gezwungen sei, ein menschenunwürdiges Dasein zu führen. Wenn sie das einem Mann sagt, der diesen ganzen Plunder mit seinem Leben bezahlt. Und wenn dieser Mann das glaubt. In der Bibel heißt es, Eva sei aus Adams Rippe gemacht, somit also eine Kopie und weniger wertvoll als dieser. Ein typisches Beispiel von Dressur durch Selbsterniedrigung. Man kann fast sicher sein, dass diese Geschichte irgendwann einmal von einer Frau erfunden worden ist. Aufgeschrieben hat sie dann selbstverständlich ein Mann. Dass Frauen schreiben können, ist jüngeren Datums. Ein Wörterbuch. Ihre ständige Selbsterniedrigung vor dem Mann hat dazu geführt, dass sich die Frauen in seiner Gegenwart einer Geheimsprache bedienen, die sie zwar selbst untereinander verstehen, zu der aber der Mann keinen Zugang hat, weil er sich an ihren Wortlaut hält. Es wäre deshalb für ihn lohnend, sich den Code zu verschaffen und eine Art Wörterbuch anzulegen, in dem er jedes Mal, wenn er eine solche Phrase hört, nachschlagen und deren Sinn in Klartext übersetzen könnte. Hier einige Beispiele. Original mit jeweiliger Übersetzung in die männliche Sprache. Ein Mann muss mich beschützen können. Ein Mann muss mich vor Unbequemlichkeiten schützen können. Wovor könnte er denn eine Frau sonst schützen? Vor Räubern? Vor dem Atomkrieg? Ich will mich bei einem Mann geborgen fühlen. Mit Geldsorgen muss er mir um alles in der Welt vom Halse bleiben. Zu einem Mann muss ich aufblicken können. Damit er für mich überhaupt in Frage kommt, muss er intelligenter, verantwortungsbewusster, mutiger, stärker, fleißiger sein als ich. Was sollte ich denn sonst mit ihm anfangen? Ich würde meinen Beruf sofort aufgeben, wenn es mein Mann von mir verlangt. Sobald er genug Geld hat, werde ich nie mehr arbeiten. Ich wünsche mir nichts weiter, als ihn glücklich zu machen. Ich werde mir alle Mühe machen, damit er niemals merkt, wie ich ihn ausnütze. Ich will ihm alle kleinen Sorgen abnehmen. Ich werde alles tun, damit ihn nichts von der Arbeit abhält. Ich will nur für ihn da sein. Kein anderer Mann soll für mich arbeiten dürfen. Ich werde nur noch für meine Familie leben. Nie mehr im Leben werde ich etwas tun. Soll er sich mal anstrengen? Ich halte nichts von der weiblichen Emanzipation. Ich bin doch nicht blöd. Ich lasse lieber einen Mann für mich arbeiten. Wir leben schließlich im Zeitalter der Gleichberechtigung. Er soll nicht denken, dass er mir Vorschriften machen kann, nur weil er mein Geld verdient. Ach, ich bin in diesen Dingen so schrecklich ungeschickt. Das ist eine Arbeit, die er mir abnehmen muss. Wozu ist er denn sonst da? Er weiß einfach alles. Man kann ihn sogar noch als Nachschlagewerk benutzen. Wenn man sich wirklich liebt, braucht man nicht gleich einen Trauschein. Er ist noch etwas widerspenstig, aber im Bett kriege ich ihn schon rum. Ich liebe ihn. Er ist eine erstklassige Arbeitsmaschine. Doch solche Phrasen sagen die Frauen selbstverständlich nur zu einem Mann direkt oder wenn er in Hörweite ist. Sind sie unter sich, sprechen sie von Männern, wenn überhaupt, ganz normal. Etwa so, wie sie von Sachen sprechen würden, also so, als tauschten sie zusätzliche Bedienungsanweisungen für ein Haushaltsgerät, von dessen Nützlichkeit ohnehin jeder überzeugt ist. Wenn eine von ihnen etwa sagt, diesen Mantel oder jenen Hut kann ich nicht mehr tragen, weil er meinem Freund nicht gefällt, dann ist mit der Erwähnung des Freundes keinerlei Gefühlswert verbunden, höchstens mit der des Hutes oder Mantels. Es bedeutet so viel wie, ich tue ihm in Gottes Namen den Gefallen, er macht ja sonst alles, was ich will. Wenn Frauen untereinander von den Bedingungen sprechen, zu denen sie sich für einen bestimmten Mann entscheiden würden, dann sagen sie gewiss nicht, dass es einer sein müsste, dem sie sich unterlegen fühlen, der sie beschützt, solches Geschwätz würde Gelächter provozieren oder zu dem sie aufblicken können. Sie erwähnen vielleicht, dass sie einen Mann mit diesem oder jenem Beruf bevorzugen würden. Berufe stehen für Gehaltshöhe, Alters- und Witwenversorgungen, die Fähigkeit, hohe Lebensversicherungsprämien zu zahlen. Oder sie sagen etwa, der Mann, den ich heiraten würde, müsste ein paar Jahre älter sein, mindestens einen halben Kopf größer und intelligenter als ich. Das heißt dann nur so viel wie, es fällt weniger auf und wirkt natürlicher, wenn ein etwas älterer, intelligenterer, kräftiger Mensch einen jüngeren, kleineren und dümmeren ernährt. Kommerzialisierte Gebete. Die meisten Männer vergessen, wie gesagt, ihren Kinderglauben. Was bleibt, sind andressierte Verhaltensmuster wie etwa die Wahrheitsliebe, die Freude an der Arbeit oder die Lust an der Unfreiheit. Vom moralischen Standpunkt aus ist das Recht auf Lüge eines jener Menschenrechte, die eigentlich jedem zustehen sollten. Denn mit der Lüge kann man allzu dreiste Überwachungsversuche der Gesellschaft abwehren und so den eigenen Existenzkampf verringern. Ungünstig ist dabei nur, dass Lügen nur dann sinnvoll ist, wenn nicht jeder lügt. Das heißt, damit jemand belogen werden kann, muss er wahrheitsliebend sein und das auch bei anderen voraussetzen. Die Lüge ist also gewissermaßen ein Luxusartikel, sie hat Seltenheitswert und der muss, durch unablässige Verteufelung, im Interesse der Lügner unbedingt erhalten bleiben. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass die Frau den Mann zur Wahrheitsliebe dressiert. Nur wenn er die Wahrheit liebt, kann sie sich diesen Luxus leisten. Die Wahrheitsliebe des Mannes ist für das Überleben der heutigen Gesellschaftsordnung, in der alle wichtigen Arbeiten von Männern verrichtet werden, ohnehin Voraussetzung. Auf der Lüge könnte man keine funktionstüchtigen, das heißt logischen Systeme errichten. In unserem hochentwickelten arbeitsteiligen Gesellschaftssystem muss einer mit dem anderen zusammenarbeiten und sich auf dessen Daten vollkommen verlassen können. Würden die Männer lügen, würden sie, nur weil es ihnen in einem Augenblick nützlich wäre, etwa falsche Angaben über die Abfahrtszeiten von Zügen, Kapazitäten von Frachtern oder Benzinvorräte von Flugzeugen an ihre Kollegen melden, so hätte dies für das gesamte Wirtschaftssystem verheerende Konsequenzen. Binnen kürzester Zeit entstünde ein komplettes Chaos. Eine Frau kann ruhig lügen. Da sie nicht in den Arbeitsprozess eingegliedert ist, schadet ihre Lüge immer nur einem einzelnen Menschen, meist ihrem Mann. Und sie nennt sie, wenn sie zuweilen doch ertappt wird, auch nicht Lüge oder Betrug, sondern weibliche List. Und solange sie nur weibliche List anwendet, solange es nichts mit einer körperlichen Untreue zu tun hat, das einzige Delikt, das ihr der Mann nicht verzeihen würde, findet niemand etwas Anstößiges an ihrer Lügerei. Es scheint dem Mann ganz natürlich, dass eine Frau, schwach und abhängig wie sie ist, solche Listen gebraucht, um ihn, den starken, triebbesessenen Koloss, dieses unselige Tier, auf den richtigen Weg zu lenken. Und es ist deshalb kein Wunder, dass erfolgreiche Erfahrungen in dieser Sparte unter den Frauen ganz offen diskutiert und sogar in ihren Gazetten, den Frauenzeitschriften, veröffentlicht werden können. Die Mütter geben sie an ihre Töchter weiter und diese an die ihren. Sie empfinden diesen Erfahrungsaustausch als völlig legitim, denn sie sind ja häufig dazu gezwungen, beide den gleichen Mann auszubeuten. Erst den der Mutter, dann den der Tochter. Und ihr ganzes Wohlergehen hängt davon ab, wie er pariert. Natürlich sagen sie einem erwachsenen Mann nicht offen, dass er nicht lügen darf. Sie tun nichts weiter, als mit seiner Lüge Unlustgefühle zu verbinden. Das machen sie entweder über den Umweg der Glaubenssysteme, bei denen auf Lügen fiktive Strafen stehen, oder direkt durch eine Art persönlicher Magie. Wenn eine Frau ihrem Kind sagt, Lügen ist etwas Böses, du darfst deine Mutter niemals belügen, dann bekommt das Kind automatisch beim Lügen Gewissensbisse. Sie braucht dieses Böse nicht weiter zu begründen, das Kind glaubt es einfach so, es ist darauf angewiesen, ihr zu glauben und vertraut darauf, dass sie es ihrerseits auch nicht belügt. Was natürlich Unsinn ist, denn Mütter belügen ihre Kinder ständig. Es ist die gleiche Magie, mit der die Frau später ihren Mann überzeugt. Untreue ist etwas Erbärmliches, du darfst mich nie betrügen. Oder bei den sogenannten großzügigen Frauen, wenn du mich betrügst, ist es nicht so schlimm, nur verlassen darfst du mich nicht. Der Mann folgt diesem Befehl, denn es ist ein Befehl, ohne dessen Berechtigung zu bezweifeln. Er wird eine solche Frau gelegentlich betrügen, doch verlassen wird er sie selten. Obwohl doch das Eingeständnis einer solchen maßlosen Gleichgültigkeit für ihn ein Signal zum sofortigen Aufbruch sein müsste. Im Allgemeinen lügt der Mann nur in einer einzigen Situation, nämlich dann, wenn er, seinem starken Geschlechtstrieb folgend, eine Frau, die er liebt, trotzdem mit einer anderen betrogen hat. In diesem Fall bekommt er es dermaßen mit der Angst vor den möglichen Konsequenzen, dass die geliebte Frau etwas Gleiches mit Gleichem vergelten könnte, dass er eher die größten Unlustgefühle in Kauf nimmt, als die Wahrheit zu gestehen. Wenn es aber zum Beispiel darum geht, einen schweren, selbstverschuldeten Autounfall zu beichten, einen menschlichen Verrat oder einen verbummelten Arbeitstag, unterdrückt er seine Angst vor Komplikationen und erleichtert sich bei ihr lieber mit einem vollen Geständnis. Bei der Frau verhält es sich genau umgekehrt. Sie verheimlicht ihrem Mann alles, nur nicht ihr Interesse an einem anderen Mann oder dessen Interesse an ihr. Wenn sich schon ein zweiter oder dritter Mann für sie interessiert, dann muss dieses Interesse auch umgehend kommerzialisiert werden und so einen Sinn bekommen. Der Mann, dem sie es eingesteht, muss begreifen, dass es notfalls noch andere gibt, die für sie sorgen würden. Das wird augenblicklich seine Produktivität steigern und ihn wieder auf Trab bringen. Über die männliche Lust an der Unfreiheit wurde in einem anderen Teil dieses Buches berichtet. Sie führt zur Religiosität und zu Gebeten. Eine Modifikation der kindlichen Gebete sind die Schlager. Der frühere Gott wird kurzerhand direkt durch die viel glaubwürdigere Göttin Frau ersetzt. Denn von ihr hängt ja tatsächlich das Glück des Mannes ab. Die Inhalte, Sehnsucht nach Unterwerfung, Flehen um Gnade oder ganz einfach Idealisierung, bleiben praktisch gleich. Ob man singt »You're driving me crazy« oder »Befiehl du deine Wege«, ob man singt »Fly me to the moon« oder »So nimm denn meine Hände«, kommt auf das Gleiche heraus. Gebete und religiöse Lieder, vertonte Gebete, beschwichtigen die Existenzangst, weil sie immer an ein Überbewusstsein appellieren, von dessen Wohlwollen alles abhängt. Man kann sich gehen lassen, braucht um sein Glück nicht mehr selbst zu kämpfen, alles liegt ja in der Hand des Angebeteten. Je erwachsener der Mann wird, desto größer wird auch seine Angst, von der er jetzt weiß, dass sie begründet ist, und desto größer wird auch sein Verlangen, sich wenigstens für Augenblicke gehen zu lassen und in die Allmacht eines anderen zu begeben. Früher haben die intellektuellen Jünglinge Liebesgedichte verfasst, die als Gebete eine ähnlich beruhigende Wirkung auf sie hatten. Heutzutage ist diese Form der Anbetung überflüssig geworden, denn das Angebot an Schlagern, die dunklen Triebe der Männer werden selbstverständlich immer auf deren eigene Kosten kommerzialisiert, wird von Jahr zu Jahr reichhaltiger. Im Allgemeinen besingen die Frauen nicht den Mann, sondern die Liebe, was ihnen, da der Mann sie zur Liebe braucht, letzten Endes doch wieder selbst zugutekommt. Irgendwann müssen sie dabei entdeckt haben, dass es ihnen auch möglich ist, sich selbst zu besingen, ohne dabei zu sehr aufzufallen. Seither preisen sie unbekümmert ihre eigene Göttlichkeit, ihre Unberechenbarkeit, ihre Grausamkeit oder die Selbstherrlichkeit, mit der sie sich diesem oder jenem hingeben, ihn dadurch vernichten oder erlösen. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motten das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nichts. So singt Marlene Dietrich im Blauen Engel. Wenn die Frauen sich selbst so göttlich finden, wie göttlich müssen sie dann erst sein? Im Leben betreiben sie die Ausbeutung der Männer subtiler als in diesem Film. Sie ruinieren sie vor allem nicht so rasch. Niemand wird ein Huhn schlachten, das goldene Eier legt, sondern im Lauf eines ganzen Lebens. Daher lachten die Männer über die unglückliche Gestalt des Gymnasialprofessors, statt sich darin selbst zu erkennen. Heute singt Nancy Sinatra etwas abgewandelt: These boots are made for walking, and that's what they're going to do. One of these days these boots will walk on over you. Ein Hit, denn das befriedigt ebenso gut die Sehnsucht der Männer nach einer grausamen Göttin wie die Ansprüche der Frauen auf Allmacht. Selbstdressur. Das Ideal eines Dompteurs wäre, ein Tier so weit zu bringen, dass es sich selbst dressiert. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Beim Mann verhält es sich anders. Von einem bestimmten Stadium an tut er es. Er ist ja viel intelligenter als seine Dompteuse. Wichtig ist dabei nur, dass er Ziel, Belohnung und Strafe immer vor Augen hat. Wir haben bereits eine Variante dieser Eigendressur in der Idealisierung der Frau durch die Schlagerindustrie kennengelernt. Die beste Möglichkeit zur Selbstdressur bietet jedoch die Werbewirtschaft. Dort idealisiert er die Frau nicht, weil es ihm masochistische Lust verschafft, sondern weil diese Idealisierung für ihn zu einer Frage des Überlebens wird. Nur die Ausbeuterinnen haben genug Zeit und Geld, seine Produktion zu kaufen und zu konsumieren. Um die Frau in seiner eigenen Vorortvilla mit Kaufkraft zu versehen, bleibt ihm nichts anderes übrig, als ganze Legionen ebenso kauflustiger Frauen in anderen Vorortvillen zu züchten, die seine Produkte kaufen. Er dreht sich dabei in einem Teufelskreis und er dreht sich immer schneller, bis ihm der Atem ausgeht und ein anderer seine Rolle übernimmt. Aussteigen und davonlaufen gibt es nicht. Die Marktforschungsinstitute fahnden vorzugsweise nach bewussten weiblichen Wünschen und verkaufen ihre Trophäen für viel Geld an die Konsumgüterindustrie. Die beeilt sich, die erkannten Marktlücken zu schließen. Auch der umgekehrte Weg wird gegangen. Männer produzieren von sich aus einen neuen Artikel, von dem sie sich ausrechnen, dass die Frauen nach einer entsprechenden Werbekampagne Geschmack daran finden könnten. Sie beauftragen dann eine Werbeagentur damit, die Sehnsucht nach dem neuen Produkt zu wecken. Alle paar Jahre geht wegen dieser kostspieligen Förderung weiblicher Konsumfreudigkeit eine Welle der Entrüstung durch die Reihen der Männer, denn das Klischee von der Frau als Opfer männlicher Ausbeutung ist in ihrem Bewusstsein so stark verankert, dass sie noch bei einem so eindeutigen Beweis ihrer eigenen Ausbeutung mit Blindheit geschlagen sind. Die Frau werde, sagen sie, durch die Werbung manipuliert. Ihre Naivität, Gutgläubigkeit werde in schamloser Weise zu Zwecken der Absatzsteigerung missbraucht. Diese Männer sollten sich doch besser einmal fragen, wer denn hier manipuliert wird. Derjenige, dessen verborgenste Wünsche entdeckt, gehätschelt und befriedigt werden, oder jener, der, um sich die Zuneigung des Ersten zu erhalten oder zu erwerben, diese Wünsche entdecken, hätscheln und befriedigen muss. Es galt dem Mann schon immer als höchstes Ziel, die geheimen Wünsche einer geliebten Frau zu erfüllen, von ihren Augen abzulesen, wie es in konventionellen Romanen heute noch heißt. Es ist soweit. Es gibt keinen weiblichen Wunsch mehr, der verborgen bliebe und fast keinen, der nicht durch entsprechende Anstrengung erfüllbar wäre. Dass so die Frauen notgedrungen immer noch dümmer werden und die Männer immer noch intelligenter, dass sich also der Abstand immer mehr vergrößert, eine Verständigung immer unmöglicher wird, fällt kaum noch auf. Es ist ein biologisches Grundprinzip, dass Intelligenz sich nur im Wettbewerb entwickelt. Die Frau aber steht außerhalb jeden Wettbewerbs. Das Überangebot an Komfort schläfert sie ein und lässt auch die letzten Überbleibsel ihrer geistigen Anlagen verkümmern. Während der Mann gerade wegen des weiblichen Komfortbedürfnisses immer neue Geldquellen erschließen und seine Erfindungsgabe zu immer größeren Leistungen anspornen muss, wird seine von steigendem Luxus umgebene Frau von Tag zu Tag stumpfer und gleichgültiger. Und so wird der Begriff der Weiblichkeit, der bisher einfach nur Gebärfähigkeit und Käuflichkeit bezeichnete, immer mehr zu einem Gütezeichen für Gebärfähigkeit, Käuflichkeit und Schwachsinn. Wenn Marx recht hat und es tatsächlich zutrifft, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt, also zum Beispiel die Antibabypille, die Sexualmoral und das Atompad, die Friedensideologien, dann ist das Bewusstsein der westlichen Frau, deren Lebensbedingungen sich in den letzten 20 Jahren grundlegend gewandelt, verbessert haben, in einem akuten Stadium der Veränderung begriffen. Und diese Veränderung, die nur in der vollständigen Verblödung der Frauen enden kann, ist deshalb so gefährlich, weil niemand sie bemerkt. Denn das Image der Frau wird heute nicht mehr von der Frau selbst gemacht, sondern von der Werbung, vom Mann also. Die Frau ist witzig, geistreich, erfinderisch, fantasievoll, warmherzig, praktisch und immer geschickt, sagt die Werbung. Milde lächelnd wie eine Göttin serviert sie ihrer dankbaren Kinderschar das neueste Instantgetränk. Die Augen ihres Mannes sind anbetend auf sie gerichtet, weil ihm ihr neues Fertiggericht besonders gut schmeckt oder weil sie ihm gerade ein Frottee-Handtuch reicht, das durch ein neues Spülmittel noch weicher ist als gewohnt. Dieses Image, das der Mann für den Verkauf seiner Konsumgüter braucht und aus diesem Grund eigens geschaffen hat, wird auf der ganzen westlichen Hemisphäre über alle Massenmedien pausenlos wiederholt und jeden Tag neu gefestigt. Wie sollte da noch jemand auf die Idee kommen, die Frauen seien in Wirklichkeit dumm, fantasielos und unsensibel? Die Frau kann es nicht und der Mann darf es nicht. Die Frau ist der Kunde, der Mann der Verkäufer. Einen Kunden gewinnt man nicht, indem man sagt, das ist etwas Gutes, das musst du kaufen. Man sagt, du bist großartig, warum solltest du dich mit minderwertigen Dingen umgeben? Du hast Komfort verdient, er steht dir zu. Der Mann muss also die Frau, abgesehen von allem anderen, auch noch deshalb loben, weil er sie als Kundin braucht. Es fällt auf, dass er sich hier eines ähnlichen Tricks bedient wie die Frau bei der Dressur an ihm. Doch leider so, dass er sich gegen ihn selbst kehrt. Sie lobt ihn, damit er für sie arbeitet. Er lobt sie, damit sie sein Geld ausgibt. Wenn er der Frau seines Nachbarn schmeichelt und ihr dabei einen neuen Teppichboden für ihr Wohnzimmer aufschwatzt, muss er damit rechnen, dass der gleiche Nachbar am nächsten Tag seiner eigenen Frau eine beheizbare Badewanne andreht. Denn womit sollte er sonst den Teppichboden bezahlen? Der Mann sitzt in der Falle. Er hat sie sich selbst gebaut. Während draußen der Kampf ums Geld immer härter wird, verblödet ihm zu Hause seine Frau und seine Wohnung füllt sich von Tag zu Tag mehr mit jenem Plunder und Schnickschnack, mit dem sie die Verblödung seiner Konkurrenten finanziert. Der Mann, der eigentlich das Schlichte und Funktionale liebt, findet sich jeden Tag mehr in einem Gestrüpp aus Schnörkeln und allerlei Zierat. In seinem Wohnzimmer häufen sich Porzellankatzen, Barhocker, Glastische, Kerzenständer und seidene Kissen. In seinem Schlafzimmer sind die Wände tapeziert mit Blümchenstoff. In seinen Schränken stehen 12 Sorten verschiedener Gläser. Und wenn er in seinem Badezimmer einen Platz für seinen Rasierapparat sucht, sind alle Borde belegt mit den 1000 Cremes und Schminkutensilien seiner kunstgewerblerisch bemalten Frau. Dabei ist es interessant, dass man ihm selbst fast nur solche Produkte verkaufen kann, die irgendwie der Frau zugutekommen. Sportwagen, um Frauen zu ködern, Luxusartikel für die Frau oder Dinge für den Haushalt. Also auch für die Frau, der dieser Haushalt de facto gehört. Er selbst ist ja ein Heimatloser, der zwischen einem Büro und einem Bungalow hin und her pendelt. Die Frauen selbst würden ihren Männern von deren Geld gern auch etwas kaufen und sie versuchen es auch, wann immer man ihnen dazu Gelegenheit gibt. Sie schenken ihnen Krawatten, bunte Freizeithemden, Aschenbecher, Brieftaschen, so oft es nur geht. Das Problem besteht darin, dass der Mann nur so wenig braucht. Seine Kleidung ist genormt und daher billig. Sein Konsum an Speisen und Getränken ist schon im Interesse seiner Leistungsfähigkeit beschränkt und für den Konsum anderer Güter, außer der Zigarette, die er während der Arbeit raucht, hat er keine Zeit. Alle Anstrengungen der Industrie, Männer zum Konsum von Duftwässern, Haarsprays oder farbenfroher, also modisch kurzlebiger Kleidung zu überreden, waren bisher mehr oder weniger vergeblich. Nur sehr junge Männer, deren Arbeitsproduktivität für die Frauen noch ungenügend ist, Reiche, die ohnehin geliebt werden, Künstler, eine Art Amüsiertruppe der Frauen oder Päderasten gehen nach der jeweils neuesten Dandy-Mode. Es ist zum Beispiel trotz aller Bemühungen der Werbeleute nicht gelungen, den sogenannten Vatertag zu etablieren, während der Muttertag in jedem Jahr für alle Branchen ein glänzendes Geschäft ist. An dem Tag, an dem sie eigentlich gefeiert werden sollten, gehen die Männer bestenfalls für ein paar Stunden in irgendein Lokal und trinken dort in Ruhe ein Glas Bier. Es gibt außer Essen, Trinken und Rauchen nur noch eine Tätigkeit, bei der der Mann selbstständig konsumiert, nämlich dann, wenn es darum geht, seinen Sexualtrieb zu befriedigen. Es ist daher kein Wunder, dass inzwischen ganze Wirtschaftszweige darauf spezialisiert sind, diesen Trieb auszubeuten, das heißt, ihn aufzugeilen und seine ohnehin schon große Lust auf Sex zu vervielfachen. Befriedigen muss er diese Lust dann allerdings zum üblichen Preis bei einer Frau. Da diese Unternehmen selbstverständlich in der Hauptsache von Männern betrieben werden, bedeutet dies, dass der Mann zum Überleben in der peinlichen Lage ist, seine Geschlechtsgenossen selbst aufgeilen zu müssen. Er züchtet deren Lust auf die Frau mit allen irgendwie dazu geeigneten Mitteln und verfährt dabei ebenso gründlich wie Alexander Pawlow bei seiner berühmten Dressur am Hund. So wie dieser die Speichelsekretion des dressierten Hundes nicht nur beim Anblick einer Mahlzeit bewirken konnte, sondern bereits auf ein bestimmtes Klingelzeichen hin, kann der Mann die Erektion seiner Geschlechtsgenossen nicht nur durch die Anwesenheit einer Frau, sondern schon durch das Foto eines halbnackten Busens, einen Seufzer auf einer Schallplatte oder einen bestimmten Satz in einem Buch bedingen. Deshalb produziert er solche Anregungen gleich serienmäßig und stellt sie den anderen Männern gegen bares Geld zur Verfügung. Dieser Mechanismus kommt natürlich nicht nur der Erotikerindustrie zugute, sondern auch noch allen anderen Industriezweigen, die dem Mann für die Frau etwas verkaufen wollen, denn auch Konsumgüter für Frauen werden ihm mittels attraktiver Frauenbusen leichter verkauft. Er erwirbt ein bestimmtes Buch, geht in einen bestimmten Film oder liest ein bestimmtes Magazin, weil er sich dabei einen Kitzel für seinen Sexualtrieb erhofft und, ganz nebenbei, wird so noch seine Lust auf eine Weltreise zu zweit, ein Wochenendhaus in den Bergen oder einen neuen Sportwagen erweckt. Eines der am besten gemachten Zeugnisse dieser Variante männlicher Selbstdressur ist das amerikanische Herrenmagazin Playboy, wo dem Mann zwischen wundervollen Busen, die seine Lust entfachen, und hervorragenden theoretischen Abhandlungen, die ihn unterhalten und ihm Gelegenheit geben, sich vor dem nächsten Busen von seiner Erektion zu erholen, abwechselnd teure Autos, Spirituosen, überflüssige Kleidung und Tabakwaren angeboten werden. Auf Frauen wirken solche Magazine gespenstisch, doch beim Mann scheint sich der Busenkult inzwischen so weit verselbstständigt zu haben, dass ihm jedes Maß für das Groteske seiner Situation abhanden gekommen ist. Die Industrie, die seinen Sexualtrieb ausbeutet, suggeriert ihm so geschickt, dass der weibliche Busen zur Lust des Mannes da ist, dass er darüber ganz vergessen hat, wozu die Frauen ihre Brüste wirklich haben. Die Illusion gelingt hundertprozentig, denn seit der Erfindung des vollwertigen Muttermilchersatzes bekommt er kaum noch ein saugendes Baby zu Gesicht. Kinder als Geiseln. Dass Kinder über alle Maßen liebenswert sind, ist noch lange keine Rechtfertigung dafür, sie auf die Welt zu bringen. Wer Kinder macht, macht Erwachsene, also Männer und Frauen. Die meisten Männer leben aber als Erwachsene in der Hölle. Und das Glück der Frauen ist dermaßen primitiv und geht zudem so sehr auf Kosten anderer, dass es auch keinen Grund dafür geben kann, Frauen zu machen. Es entspräche nicht der Wahrheit, wenn man behaupten wollte, nur Frauen seien an der Zeugung von Kindern interessiert. Auch Männer wünschen sich Kinder, denn diese gehören zu den 2 bis 3 Ausreden, mit denen sie nach außen hin ihrer Unterwerfung unter die Frau rechtfertigen können. Die Frau hingegen rechtfertigt damit ihre Faulheit, Dummheit und Verantwortungslosigkeit. So missbraucht jeder das Kind für seine eigenen Zwecke. Obwohl die Welt voll ist von halb verhungerten Waisen, bekommt jedes Ehepaar immer wieder seinen eigenen Nachwuchs. Denn der Mann muss ja einen Grund dafür haben, dass er sich auch später noch, wenn sein sexuelles Begehren längst nachgelassen hat, einer bestimmten Frau versklavt, der Mutter seiner Kinder und nicht irgendeiner anderen. Da für ihn die Frau vor allem ein Alibi zur Unterwerfung ist, kann er zur gleichen Zeit immer nur eine gebrauchen. In jeder Industriegesellschaft ist der Mann monotheistisch, das heißt monogam veranlagt. Mehrere Götter, Frauen, würden ihn unsicher machen, seine Identifikation mit sich selbst erschweren und ihn in jene Freiheit zurückstoßen, vor der er ständig auf der Flucht ist. Für die Frau zählen solche Gründe nicht. Da sie nicht abstrakt denkt, hat sie auch keine Existenzangst und kein Bedürfnis nach einem Gott, der ihrer Welt einen höheren Sinn gebe. Sie braucht nur eine Ausrede dafür, dass ausgerechnet dieser spezielle Mann für sie arbeiten soll, der längst nicht mehr sonderlich gern mit ihr ins Bett geht, und dafür braucht sie Kinder von eben diesem Mann. Angenommen, auf unserem Planeten würde Männerüberschuss herrschen und auf jede Frau kämen beispielsweise 3 Männer, dann hätte die Frau selbstverständlich keinerlei Hemmungen, sich von jedem der 3 ein Kind machen und ihn für dieses Kind, das heißt für sie selbst, arbeiten zu lassen. Sie könnte dann diese 3 Männer gegeneinander ausspielen und dadurch deren Leistungen und somit ihren eigenen Komfort enorm steigern. Sie wäre, entgegen der landläufigen Auffassung, zu Polygamie viel eher prädestiniert als der Mann. Ein Mann, der mit einer Frau Kinder zeugt, gibt ihr Geiseln in die Hand und hofft, dass sie ihn damit bis in alle Ewigkeit erpressen wird. Nur so hat er in seinem absurden Dasein einen Halt und die sinnlose Sklaverei, auf die er dressiert wurde, eine Rechtfertigung. Wenn er für Frau und Kind arbeitet, arbeitet er nicht nur für zwei Menschen, von denen der eine nichts tun will, weil er weiblich ist, und der andere nichts tun kann, weil er noch zu klein ist. Er arbeitet für etwas, das mehr ist als diese Frau und dieses Kind. Für ein System, das alles umschließt, was arm, hilflos und schutzbedürftig ist auf dieser Welt. Das Arme und das Hilflose und das Schutzbedürftige an sich. Und das, wie er glaubt, seiner Bedarf. Durch Frau und Kind schafft er sich ein Alibi für seine Sklaverei, eine künstliche Rechtfertigung für seine trostlose Existenz, und er nennt dieses System, diese heilige Gruppe, die er sich willkürlich geschaffen hat, seine Familie. Die Frau nimmt seine Dienste im Namen der Familie freudig entgegen. Sie akzeptiert die Geiseln, die er ihr anvertraut, und macht damit, was er sich wünscht, kettet ihn immer fester an sich und erpresst ihn bis an sein Lebensende und zieht daraus den Nutzen. Beide, Mann und Frau, haben also nur Vorteile von ihren Kindern, sonst würden sie ja keine Zeugen. Der Mann hat den Vorteil, dadurch seinem Leben rückwirkend einen höheren Sinn zu geben und sich auf ewig versklaven zu dürfen, und die Frau hat alle übrigen Vorteile. Diese Vorteile müssen für sie enorm sein, denn so gut wie jede von ihnen kann wählen zwischen Berufsleben und Kindern, und so gut wie jede wählt die Kinder. Man könnte hier einwenden, dass die Frauen sich nur deshalb für Kinder entscheiden und nicht für den Beruf, weil sie Kinder lieben. Dagegen ist zu sagen, dass eine Frau so großer Gefühle, wie sie eine reine Liebe zu Kindern erfordern würde, gar nicht fähig ist. Der Beweis ist dadurch gegeben, dass so gut wie alle Frauen sich immer nur um ihre eigenen Kinder kümmern und nie um Fremde. Sie nehmen sich nur dann eines fremden Kindes an, wenn sie aus medizinischen Gründen keine eigenen bekommen können. Und auch dann erst, wenn alle Versuche gescheitert sind, inklusive künstlicher Befruchtung durch den Samen eines fremden Mannes. Obwohl die Waisenhäuser der ganzen Welt voll sind von reizenden, hilfsbedürftigen Kindern und obwohl Fernsehen und Zeitung fast täglich die Zahlen der kleinen Afrikaner, Inder und Südamerikaner veröffentlichen, die den Hungertod gestorben sind, nehmen die Frauen, die doch vorgeben, Kinder zu lieben, eher noch einen streunenden Hund oder Kater in ihrem Heim auf als ein verlassenes Kind. Dass die Frauen Kinder nicht lieben und nur zu ihrem Vorteil missbrauchen, ist deshalb so schwer zu entlarven, weil Schwangerschaft, Geburt und die Betreuung eines sehr kleinen Kindes tatsächlich mit einigen Unannehmlichkeiten verbunden sind. Doch wie gering sind diese Unannehmlichkeiten gegen das, was sie dafür eintauschen? Lebenslange Sicherheit, Komfort und Freiheit von Verantwortung. Was müsste ein Mann auf sich nehmen, um etwas annähernd Gleichwertiges für sich zu erreichen? Dass eine Schwangerschaft nicht so unangenehm ist, wie es scheint, hat sich inzwischen sogar schon bis zu den Männern herumgesprochen. Manche Frauen fühlen sich während dieser Zeit besonders wohl, und es ist neuerdings Mode geworden, das sogar offen zuzugeben. Dass sie alle dadurch hässlich und unansehnlich werden, mit klobiger Figur, aufgedunsenem Gesicht, fleckiger Haut, spröden Haaren und geschwollenen Beinen, braucht sie wenig zu kümmern. Sie suchen ja während dieser Zeit keinen Mann, sie haben schon einen, und wenn der mit ansehen muss, wie seine Frau sich vom Schmetterling zur Raupe wandelt, hat er sich das ja selbst zu verdanken. Es ist ja sein Kind, das sie erwartet, er hat sie dermaßen entstellt, welches Recht hätte er da, sie plump und abstoßend zu finden? Außerdem ist sie ja gerade dabei, ihm ihre Jugend zu schenken. Über den Gebärvorgang selbst grassieren noch Gerüchte, die so furchterregend sind, dass der Mann nie auf die Idee kommen kann, seine Frau bekäme ihre Kinder zu ihrem eigenen Vorteil und nicht zu seinem. Die Redensart, sie schenkte ihm ein Kind, die früher in den Romanen vorkam, gerät zwar in der Literatur allmählich aus dem Gebrauch, im Bewusstsein der Männer ist sie jedoch immer noch stark genug verwurzelt, um bei der Geburt ihrer Nachkommenschaft nichts als Schuldgefühle in ihnen zu erzeugen. Schuldgefühle wohlgemerkt gegenüber der Frau, nicht etwa gegenüber dem Neugeborenen. Ein Mann müsste sich nur einmal vorstellen, dass er sich durch eine 6-stündige Sitzung bei einem Zahnarzt eine kleine Lebensrente verdienen könnte. Würde er das nicht tun? Natürlich gibt es zuweilen auch schwierige Geburten. Sie sind wegen der Narkose weitgehend schmerzlos. Im Allgemeinen jedoch ist die Entbindung von einem Kind für eine Frau nicht schlimmer als eine lange Sitzung beim Zahnarzt. Was die Männer von ihren Frauen über den Geburtsvorgang erfahren, sind meist schamlose Übertreibungen. Die wüsten Schreie, die häufig durch die Türen der Entbindungszimmer zu ihnen dringen, lassen sich am besten durch fehlenden Stolz und mangelnde Selbstbeherrschung erklären. Beides wurde an anderer Stelle ausführlich erläutert. Seit Jahren gibt es die schmerzlose Geburt, bei der Frauen ihre Kinder nach einer Vorbereitungszeit mit Gymnastik und autogenem Training ohne Narkose zur Welt bringen und sich nicht beklagen. Die Frauen täten deshalb gut daran, sich zu verabreden, ob die Entbindung von einem Kind nun wehtut oder nicht. Solange die einen dies erzählen und die anderen jenes, bringen sie sich in Misskredit und schaden so der gemeinsamen Sache. Natürlich hat die Frau für das Erzeugen kleiner Menschen noch ein paar andere Gründe als den, dass sie sich damit einen Anstrich von Hilflosigkeit gibt und so ihre Tage bei leichter Arbeit und ohne Vorgesetzte verbringen kann. Zum Beispiel entdeckt sie eines Tages, dass ihr Körper wie ein Automat funktioniert, indem man nur etwas ganz Unscheinbares hineinstecken muss, damit etwas ganz Tolles herausfällt. Es reizt sie natürlich, dieses wundervolle Spiel einmal auszuprobieren. Und wenn sie es einmal gespielt hat, möchte sie es wieder und wieder spielen. Es klappt fast immer. Nach genau 9 Monaten kommt ein Mensch. Sie ist ganz verrückt vor Begeisterung und findet sich wunderbar. Die Bedienung des Automaten ist natürlich im Grunde so legitim, wie wenn ein Mensch einem anderen den Schädel einschlägt und dieser dann automatisch umfällt, nur weil das biologisch möglich ist. Wenn nicht jedes dieser Spiele mit ihrem Körperautomaten hinterher ein bisschen Mühe für sie bedeuten würde, wäre sie dabei unersättlich. So ist sie gezwungen, sich eine Grenze zu setzen. Dort, wo noch ein Kind mehr nur eine Vergrößerung ihres Arbeitspensums mit sich brächte und keine Steigerung von Sicherheit und Komfort. Diese Grenze ist in der Regel ganz leicht zu fixieren und wird hauptsächlich durch das Stadium der Automatisierung des jeweiligen Haushalts bedingt. In hochindustrialisierten Ländern wünscht sich eine Frau durchschnittlich 2 bis 3 Kinder. Bei den Nordamerikanerinnen, deren Haushalt voll automatisiert ist, liegt das Optimum näher bei 3, bei den Westeuropäerinnen, der noch einige Haushaltsgeräte fehlen, näher bei 2. Ein einziges Kind wird selten gewünscht und mehr als 3 Kinder gelten schon fast als asozial wegen ihres Lärms und des Wäschegeruchs. Ein Einzelkind bringt keinen Vorteil mit sich, nur Nachteile. Eine Frau mit nur einem Kind erscheint nie so schutzlos und ans Haus gefesselt, wie sie sollte. Auch könnte diesem einen Kind etwas zustoßen, womöglich in einem Alter, wenn die Frau nicht mehr gebärfähig ist. Es gäbe dann keine Ausrede mehr für sie, es sich bequemer zu machen als ihr Mann, und er hätte keine Ausrede mehr, ausgerechnet für sie zu arbeiten. Außerdem hätte ein solches Einzelkind ja keine Spielkameraden, die Frau müsste womöglich selbst mit ihm spielen. Und wenn es etwas gibt, was Frauen hassen, dann ist es, mit ihren Kindern zu spielen. Während Kinder sich für alles interessieren, nach allem fragen, interessiert sich ja die Frau prinzipiell für nichts, außer für die schwachsinnigen Amüsiermöglichkeiten, die ihr der Haushalt und ihr eigener Körper bieten. Es fällt der Frau deshalb, selbst wenn sie den besten Willen dazu hat, ausgesprochen schwer, auf die abenteuerliche Welt eines Kindes einzugehen. Sie hat zwar ein Repertoire läppischer Redensarten zur Unterhaltung sehr kleiner Kinder, ei, ei, wer kommt denn da? Doch sobald sie älter sind als 2 Jahre und selbst anfangen zu denken, ist es aus. Das sprichwörtliche Klischee über die gemeinsamen Interessen von Vater und Sohn, der Vater, der nicht von der elektrischen Modelleisenbahn seines Sohnes lassen kann, gibt es in Bezug auf Mutter und Sohn nicht. Ja, nicht einmal in Bezug auf Mutter und Tochter. Wenn sich eine Frau dennoch überwindet und täglich eine 30 Minuten mit ihrem Kind spielt, mehr wäre auch schädlich für seine geistige Entwicklung, erzählt sie es überall herum wie eine Großtat. 2 bis 3 Kinder erst garantieren materielle Sicherheit. Sie lassen die Frau hilflos und erwerbsunfähig erscheinen und das Risiko, im Alter ohne Kinder, ohne Enkelkinder dazusitzen, ohne jemand, der ihr für die mütterliche Fürsorge seine Reverenz erweisen könnte, wird geringer. Außerdem können die Kinder miteinander spielen, während sich die Frau ihren höheren Vergnügungen, zum Beispiel dem Nähen oder dem Kuchenbacken, hingibt. Die mütterliche Fürsorge besteht in diesem Fall darin, die Kinder zusammen in ein Zimmer zu sperren und dieses erst dann wieder zu betreten, wenn sich eines verletzt und laut genug brüllt. Hinzu kommt, dass die Erziehung und Dressur von 2 und mehr Kindern viel leichter zu bewerkstelligen ist als die eines einzigen Kindes. Um den Gehorsam eines einzigen Kindes muss man kompliziert werben. Man muss sich Methoden ausdenken, um es zu übertölpeln, zu überreden, zur Einsicht zu bringen. Oder man muss es züchtigen, was für die Frau nur lästig sein kann, sodass sie es ihrem Mann überlässt. Mehrere Kinder hingegen erzieht man durch Erpressung. Da sie alle auf die Anerkennung ihrer Mutter angewiesen sind, genügt es, eines von ihnen ein klein wenig zu bevorzugen, damit die anderen sofort alles tun, was sie von ihnen verlangt. Jedes Kind lebt in ständiger Furcht, dass ihm die Mutter ihre Liebe entziehen und einem anderen zuwenden könnte, und wenn diese Furcht in der Regel auch keine Zuneigung zwischen Geschwistern entstehen lässt, als ob die Frauen daran interessiert wären, so fördert sie doch den Wettbewerb und somit die Leistung. Und auch später, wenn diese Kinder längst erwachsen sind, werden sie im Grunde nichts anderes wollen, als sich gegenseitig zu übertrumpfen und vor ihrer Mutter auszustechen. Die Söhne befriedigen ihren Ehrgeiz im Beruf, die Töchter überbieten sich gegenseitig in der Anhäufung von Besitztümern. Und von Zeit zu Zeit kehren sie alle immer wieder zu ihrer Mutter zurück, die das für Sympathiekundgebungen hält und das Interesse der Geschwister aneinander Familiensinn nennt, um auf ihre neuesten Errungenschaften aufmerksam zu machen. Alle diese Vorteile gelten jedoch nur für eine Zahl von 2 bis 3 Kindern. Eine Frau mit mehr als 3 Kindern, in unserer heutigen Zeit meistens aus irgendeinem Versehen heraus oder wegen religiöser Bindungen des Mannes, hat ein paar Jahre lang tatsächlich ziemlich viel zu tun, wenn auch bei freier Arbeitseinteilung ohne Verantwortung für den Lebensunterhalt, Verantwortung für Kinder ist den meisten Frauen ohnehin fremd, und ohne Vorgesetzte. Doch diese erhöhte Aktivität dauert nur so lange, bis das jüngste Kind das Kindergartenalter erreicht hat und bietet ihr noch einen kleinen Vorteil. Sie kann sicher sein, dass sie ihr Mann, solange die Kinder nicht erwachsen sind, niemals sitzen lässt. Denn ein Mann, der eine Frau mit 4 und mehr Kindern verlässt, und sei es auch nur deshalb, weil er diese Frau einfach nicht mehr ausstehen kann, gilt in unserer Gesellschaft praktisch als kriminell. Wie dem auch sei, wenn die Kinder das Kindergarten- oder Schulalter erreicht haben, ist auch für die kinderreiche Frau die meiste Arbeit ihres Lebens getan. Sie hat wieder Zeit und oft auch Geld genug, ihr Leben einigermaßen zu genießen. Sie geht zum Friseur, arrangiert Blumen in Vasen, bestreicht Möbel nach den Vorschlägen der Frauenzeitschriften bunt und pflegt ihren kostbaren Körper. In den meisten westlichen Ländern dauert der Schulunterricht fast den ganzen Tag. Und in den wenigen, wo es noch keine Ganztagsschulen gibt, sind die Männer bereits mit dem üblichen Elan dabei, sie zu errichten. Sie haben aufgrund ihrer Untersuchungen festgestellt, dass Kinder, die nicht den halben Tag lang dem Einfluss ihrer Mütter ausgesetzt sind, ihre geistigen Fähigkeiten besser entfalten können und somit später leistungsfähiger sein werden. Die praktische Verwertung dieser Erkenntnis, die sie in keiner Weise als kränkend empfinden, da sie die Ehre des Mannes nicht kennen, kann man sie auf diese Art nicht verletzen, liegt also in doppelter Hinsicht im Interesse der Frauen. Die weiblichen Laster. Wenn ein Stapel gebügelter Leintücher ordentlich in einem Schrankfach liegt, wenn ein Braten schön gleichmäßig von allen Seiten bräunt, wenn ein Löckchen auf die gewünschte Weise in die Stirn fällt, wenn das Rosa eines Nagellacks genau zum Rosa eines Lippenstifts passt, wenn sauber gewaschene Wäschestücke im Wind flattern, wenn 10 Paar Schuhe frisch geputzt in Reihen stehen, wenn Fensterscheiben so blank sind, dass sie die Passanten blenden, wenn der Mann pünktlich zur Arbeit gefahren ist und wenn die Kinder friedlich miteinander in der Sonne spielen, dann ist die Welt der meisten Frauen 100%ig in Ordnung. In solchen Stunden befinden sie sich auf dem Gipfel ihrer Genussfähigkeit. Ihr Glücksgefühl lässt sich durch nichts mehr überbieten. Und damit sie in dieser Hochstimmung bleiben, backen sie rasch noch einen Kuchen, gießen den Gummibaum am Wohnzimmerfenster oder stricken an einem Pullover für ihr Jüngstes. Denn wer nicht arbeitet, hat andere Genüsse als einer, der arbeitet. Eine Frau lümmelt sich nicht mit einer Zeitung auf der Couch herum, ihr Müßiggang ist von dem, was Männer unter Müßiggang verstehen, grundverschieden, und deshalb erscheint sie diesen ja auch so fleißig. Wenn eine Frau nicht arbeiten will, so nicht, weil sie es sich bequem machen und ausruhen möchte, wovon sollte sie sich ausruhen, sondern weil sie unerhört vergnügungssüchtig ist und weil sie für ihre Vergnügungen Zeit braucht. Diese Vergnügungen sind Kuchen backen, Wäsche bügeln, Kleider nähen, Fenster putzen, Löckchen drehen, Fußnägel lackieren und zuweilen bei sehr hochentwickelten Frauen, wir werden später noch auf sie zu sprechen kommen, auch Maschine schreiben und stenografieren. Und damit es nicht auffällt, nennt sie ihre Amüsements im Haus Hausarbeit. Körperpflege betreibt sie ohnehin nur zur Freude ihres Partners und ihre läppischen Vergnügungen in den Vorzimmern der berufstätigen Männer, die darin bestehen, dass sie in voller Maskerade am Schreibtisch sitzend deren fertig formulierten Gedanken in ein optisches Medium überträgt, bezeichnet sie als anregende geistige Tätigkeit. Auf diese Weise schwelgt sie mit ihrer Clique in einem großen permanenten Fest, lebt sie in einer Welt der Freiheit, Verantwortungslosigkeit und des rationalen Glücks, von der ein Mann für sich selbst nicht einmal zu träumen wagt und die er allenfalls bei Hippies oder Südsee-Insulanern vermuten würde, aber nie in seiner eigenen Umgebung. Es gäbe natürlich gegen diese unschuldigen Orgien nichts einzuwenden, wenn die Männer wüssten, dass es solche sind. Wenn sie nicht ihr ganzes Leben ruinierten in dem Glauben, die Frauen hätten es noch viel schlechter als sie. Denn auf den Gedanken, dass dies alles die Vergnügungen ihrer Frauen sind, können Männer von allein nicht kommen. Dazu müssten sie begreifen, wie abgrundtief dumm diese Frauen sind, so dumm, dass sie sich nur auf dem allerniedrigsten Niveau und auf ewig gleichbleibende Weise amüsieren können. Und ein solches Maß an Dummheit liegt für einen Mann außerhalb jedes Vorstellungsvermögens. Nicht einmal die Psychologen, die sich doch ständig mit der weiblichen Intelligenz befassen, als Männer interessieren sie sich nun einmal mehr für Frauen als für sich selbst, sind bisher auf die Idee verfallen, dass ihnen die weibliche Psyche möglicherweise nur deshalb so sonderbar vorkommt, weil Frauen so blöde sind. Dass ihnen die weiblichen Tätigkeiten nur deshalb so unattraktiv erscheinen, weil es ihnen an der zum Verständnis notwendigen Dummheit mangelt. Wenn diese Fachleute mit ihren Untersuchungen etwa feststellen, dass Schulmädchen fast ausschließlich in jenen Fächern reüssieren, in denen man nicht zu denken braucht, wo man also wie beim Sprachenstudium auswendig lernen kann, dabei kann ein gutes Gedächtnis bekanntlich ebenso gut ein Symptom für Schwachsinn sein, oder wo wie in der Mathematik alles nach strengen Regeln verläuft, die man wiederum auswendig lernt, und dass sie in gewissen anderen, Physik, Chemie, Biologie, weitgehend versagen, dann folgern sie daraus etwa nicht, dass es diesen Mädchen an Intelligenz mangelt, sondern sie sprechen von einer typisch weiblichen Intelligenz. Dass diese Art von Intelligenz eine erworbene, also nicht angeborene Art von Dummheit ist, die daher rührt, dass eine Frau durchschnittlich im Alter von 5 Jahren zum letzten Mal einen originellen Gedanken äußert und sich dann unter Anleitung einer total verblödeten Mutter darum bemüht, jede Form von Intelligenzentfaltung abzubremsen, würden diese Psychologen nie begreifen. Und auch die übrigen Männer mögen sich die grenzenlose Dummheit ihrer Partnerinnen nicht recht eingestehen. Sie seien zwar nicht besonders gescheit, meinen sie, dafür hätten sie jedoch Instinkt. Und sie nennen diesen Instinkt im Unterschied zum tierischen den weiblichen. Aber leider ist dieser vielgerühmte Instinkt nur ein anderes Wort für statistische Wahrscheinlichkeit. Weil Frauen sich in alles einmischen und zu allem ihre Meinung äußern, da sie dumm sind, merken sie nicht, wie sie sich blamieren, kann es natürlich nicht ausbleiben, dass sie mit ihren Prognosen zuweilen Recht behalten. Die meisten Prognosen sind ohnehin negativ und nie sehr exakt formuliert. Das kann nur eine Katastrophe geben, sagen sie. Von dieser Sache würde ich lieber die Finger lassen. Oder mit deinen sogenannten Freunden wirst du nichts als Enttäuschungen erleben. Solche Prophezeiungen könnte jeder bei jeder Gelegenheit wagen. Und wenn Frauen manchmal tatsächlich klarer sehen als Männer, so deshalb, weil sie im Unterschied zu den Männern ohne Gefühle urteilen. Dabei ist die Dummheit der Frauen nur eine allzu logische Konsequenz ihrer ganzen Einstellung zum Leben. Was könnte eine Frau, die sich schon als Kind dafür entscheidet, später auf Kosten eines Mannes zu leben, alle 5-jährigen Mädchen wollen später heiraten, einen Haushalt führen und Kinder zur Welt bringen und die 10-, 15- und 20-Jährigen wollen es immer noch, mit Intelligenz und den dadurch bedingten Einsichten wohl anfangen? Sie muss sich doch dafür bereithalten, später ganz auf die Neigungen und Interessen jenes Menschen einzugehen, der für sie sorgt. Sie muss ihn ja wegen dieser Neigungen und Interessen sogar noch loben. Und sie hat doch im Voraus keine Ahnung, was das für einer sein wird. Was könnte es ihr schon nützen, sich beispielsweise frühzeitig für den Sozialismus zu engagieren? Demonstrierende Studentinnen sind immer mit einem demonstrierenden Studenten liiert, wenn sie später womöglich einen wohlhabenden Fabrikanten heiraten wird. Was käme denn dabei heraus, wenn sie aus lauter Sensibilität zur Vegetarierin würde und dann womöglich einem Viehzüchter nach Australien folgen müsste? Und wozu sollte sie sich zum Atheismus bekehren, wenn sie dann vielleicht doch ihr Leben in einem rosenumsponnenen Pfarrhaus verbringt? Was hätte es Jacqueline Bouvier genutzt, wenn sie in ihrer Jugend irgendwelche ideologischen Konzepte entwickelt hätte? Ein Faible für Demokratie jedenfalls wäre ihr nur bei ihrer ersten Heirat mit John F. Kennedy zustatten gekommen, ein Faible für Faschismus nur bei der zweiten. Und da sie eine der weiblichsten Frauen überhaupt ist, legt sie vermutlich auf die Achtung der Männer ohnehin keinen Wert. Im Grunde kommt es ihr nur darauf an, den Frauen zu gefallen und sie zu beeindrucken. Es ist also besser, wenn eine Frau der Gesellschaft in ihrer Jugend nur ein bisschen über Kunst, ein bisschen Tischsitten und ein bisschen Sprachen lernt, wenn sie tatsächlich einmal in die Verlegenheit kommen sollte, eine Rolle im öffentlichen Leben zu spielen, als Frau eines Mannes, der im öffentlichen Leben eine Rolle spielt, genügt es vollkommen, wenn sie beteuert, dass eine echte Frau vor allem für ihren Mann und für ihre Kinder da sein sollte, und alle Welt wird dies als ein Zeichen größter Bescheidenheit werten und ihr dafür Beifall zollen. Die Dummheit der Frauen ist so überwältigend, dass alles, womit sie in Berührung kommen, gleichsam wie von ihr durchtränkt wird. Sie fällt nur deshalb nicht mehr auf, weil ihr jeder von der ersten Sekunde seines Lebens an ausgeliefert war und sich so unmerklich an sie gewöhnen konnte. Bisher wurde sie daher von den Männern auch entweder ignoriert oder als typisch weibliche Eigenschaft betrachtet, die niemand störte. Doch mit dem Zuwachs an Zeit und Geld ist auch das Unterhaltungsbedürfnis der Frauen gestiegen, was bedeutet, dass diese Dummheit sich nun auch im öffentlichen Leben immer mehr breit macht. Nicht nur jede Bodenvase, jedes Schlafzimmerbild und jeder Brokatvorhang eines Haushalts, jede Cocktailparty und jede Sonntagspredigt spiegelt sie jetzt wieder, auch in den sogenannten Massenmedien beansprucht sie inzwischen immer mehr Platz. Die Frauensendungen in Hörfunk und Fernsehen nehmen Überhand. Die Spalten mit Gesellschaftsklatsch, Verbrechen, Mode, Horoskop, Kochrezepten werden auch in seriösen Tageszeitungen immer länger. Und die speziellen Publikationsorgane der Frauen kommen jeden Tag zahlreicher und üppiger auf den Markt. Und ganz allmählich wird so nicht nur die Privatsphäre der Männer, sondern auch das gesamte öffentliche Leben von dieser Dummheit verseucht. Es gibt zum Beispiel Publikationen über Politik, Philosophie, Naturwissenschaften, Wirtschaft, Psychologie und solche über Kleidung, Kosmetik, Wohnkultur, Gesellschaftsklatsch, Kochen, Verbrechen, Liebesaffären. Die ersten werden fast ausschließlich von Männern gelesen, die letzten ausschließlich von Frauen. Und beiden, Männern sowohl als auch Frauen, erscheint die Lektüre des anderen so abstoßend und öde, dass sie sich lieber zu Tode langweilen, ehe sie sich daran vergreifen. Tatsache ist, dass die Männer sich wirklich dafür interessieren, ob es auf dem Mars primitive Lebensformen gibt oder ob die Argumente der Chinesen im russisch-chinesischen Grenzkonflikt stichhaltiger sind als die der Russen und dass solche Probleme die Frauen absolut kalt lassen. Sie interessieren sich dafür, wie man braune Häschen stickt, Kleider häkelt und ob sich eine bestimmte Filmschauspielerin scheiden lässt oder nicht. So leben beide schön voneinander getrennt, jeder mit seinem eigenen Horizont und ohne jemals mit dem anderen in wirkliche Berührung zu kommen. Das einzige Thema, das sie beide interessiert, ist die Frau. Natürlich bleiben einige Männer trotzdem nicht davor verschont, sich mit den speziellen Frauenpublikationen zu befassen, denn so wie auch die weibliche Mode, die ja die meisten Männer nicht im geringsten interessiert, von männlichen Sklaven gemacht wird, die Frauen sagen dann seelenruhig, sie beugten sich dem Diktat der großen Couturiers, werden auch die Unterhaltungsorgane für Frauen von solchen hergestellt und vertrieben. Und diese Bemühungen können erst dann erfolgreich sein, wenn die Männer sich ganz auf die geistige Ebene der Frau hinabbegeben und herauszubekommen versuchen, was ihr gefällt. Da dies für einen Mann ein beinahe hoffnungsloses Unterfangen ist, lässt er sich dabei von einem Stab weiblicher Redakteure beraten, der ihm sagt, was eine Frau gut unterhält. Die Verantwortung für Gestaltung, Verkauf und Auflagensteigerung dieser Organe bleibt ihm jedoch auf alle Fälle. Diese Blätter unterhalten die Frau, zum Beispiel Ladies Home Journal, McCall's, befriedigen ihre Klatschsucht, Jaunt, Movie Life, beraten sie bei der Auswahl ihrer Maskerade, Vogue, Bazaar und vereinen manchmal auch diese verschiedenen Elemente in einer einzigen Publikation, Elle, Brigitte, Grazia. Und ihnen allen ist gemein, dass sie den Mann völlig ignorieren. Das Hauptthema der Herrenjournale dagegen ist die Frau. Wenn sie ihn erwähnen, so prinzipiell nur in Zusammenhang mit seinen Vorlieben in Bezug auf Frau, Heim oder Speisen. Tragen Sie in diesem Sommer hautfarbene Unterwäsche, Männer mögen das. Ein natürliches Make-up für das erste Rendezvous. Stellen Sie Kerzen auf, das stimmt ihn romantisch. Drei Gerichte, für die er sie lieben wird und so weiter. Und weil eine solche pauschale Kenntnis seiner Vorlieben nur dem Zweck dienen kann, mit ihrer Hilfe irgendeinen Mann leichter zu ködern oder länger zu fesseln, Die Leserinnen dieser Blätter sind allesamt entweder ledig und somit auf der Suche nach einer Arbeitskraft oder verheiratet, also darauf angewiesen, die bereits eroberte Kraft zu halten, sind sie letzten Endes doch nichts weiter als Gebrauchsanweisungen. Gebrauchsanweisungen für den immer noch zuverlässigsten Arbeitsroboter der Welt, als den sie sich den Mann betrachten. Häufig heißen die Überschriften auch dann ganz offen: So angeln Sie sich den Mann fürs Leben. 10 Dinge, die ihn bei Laune halten. Oder Ratschläge für die ersten 3 Ehejahre. Und diese Anweisungen lesen sich so klar und übersichtlich, als handle es sich um Tipps zum Erwerb eines Wagens oder um Pflegeanleitungen für einen Kaschmirpullover. Wegen der Begrenztheit der weiblichen Interessen kommt es in den Redaktionen solcher Blätter natürlich häufig zu Stoffmangel. Dann müssen die Redakteure auf sogenannte Männerthemen zurückgreifen, von denen es ja, da die Männer sich für alles interessieren, genug gibt, und diese durch ein kompliziertes Umwandlungsverfahren auf das Niveau ihrer Leserinnen zurechttrimmen. Dabei lautet das oberste Gesetz, jeder Artikel muss den Eindruck erwecken, als handle es sich um einen Bericht über Frauen. Nur unter einer Überschrift wie »Frauen waren mein Ruin« könnte über einen gealterten Boxer berichtet werden. Ein Komponist muss während des Interviews zumindest einmal sagen, dass ihn Frauen inspiriert haben und dass ja auch ein schönes Mädchen wie eine Melodie sei, nur noch schöner. Wenn diese Tarnung gut gelingt, ist es durchaus möglich, die entferntesten Themen an die Frauen heranzutragen. Es hat sich herausgestellt, dass man sogar über die Aufgaben eines Verteidigungsministeriums etwas für Frauen schreiben kann, wenn man das Ganze als einen Bericht über das Familienleben des betreffenden Ministers aufzieht. Dabei darf natürlich der Platz für die Fotos von Frau und Kindern des Ministers nicht zu knapp bemessen sein. Und sogar über fremde Länder lässt sich etwas bringen, wenn man die Reportagen als Artikel tarnt, die das Leben einer Frau aus dem Milieu der Leserinnen schildert, die einen Mann aus einem solchen fernen Land geheiratet hat. Mein Mann ist Japaner, mein Mann ist Ägypter, mein Mann ist Chilene, mein Mann ist Israeli. Dieses Prinzip trifft eigentlich auf alle Sparten zu und gilt ganz besonders für die Politik. Da Frauen sich nur für Frauen interessieren und nicht für Männer, kann man ihnen auch aktuelle politische Ereignisse nur dann nahebringen, wenn diese den Eindruck erwecken, als hätten sie eine Frau zum Mittelpunkt. Der Vietnamkrieg etwa wurde erst populär, als die ersten Fotos jener sagenhaften Madame Nu in der Presse erschienen. Die Probleme der nordirischen Katholiken sind erst seit Bernadette Devlin aktuell und das Drama um die unfruchtbare Soraya hat wahrscheinlich zum Verständnis der Probleme des Iran mehr beigetragen als alle anderen Publikationen über dieses Land zusammengenommen. Die erste politische Tat eines Machthabers sollte daher seine Heirat mit einer möglichst fotogenen Frau sein. Man kann nur ahnen, welch ein Gewinn es für Länder wie Israel oder Indien bedeutet hätte, wenn Golda Meir oder Indira Gandhi nach den strengen Maßstäben der Frauen schön gewesen wären. Wenn ihre Fotos anstelle der Gracias von Monaco, Sirikits von Thailand oder Farah Dibas von Persien die Titelseiten der Illustrierten geschmückt hätten. Die entsprechenden Reportagen hätten dann Überschriften gehabt wie »Die Juwelen der Golda Meir« oder »Was den Männern an Indira Gandhi so gefällt«. Und ganz nebenbei hätte man auch der anderen Hälfte der Weltbevölkerung, der wohlhabenderen Hälfte, immer wieder klarmachen können, dass beispielsweise in Israel der Teufel los ist und in Indien jedes Jahr so und so viel 100.000 Kinder den Hungertod sterben, die man von dem Geld leicht ernähren könnte, das Frauen für Nagellack und Nagellackentferner ausgeben. Die Weiblichkeitsmaske. Zwischen einer ungeschminkten, kahlen und nackten Frau und einem ungeschminkten, kahlen und nackten Mann gibt es kaum einen Unterschied. Mit Ausnahme jener Organe, die der Fortpflanzung dienen, wird alles, was Mann und Frau voneinander unterscheidet, künstlich erzeugt. Der Mann wird zum Mann durch die Entwicklung seiner Intelligenz und die dadurch mögliche Produktivität. Seine Erscheinung bleibt dabei fast unverändert. Die Frau wird zur Frau durch graduelle Verdummung und durch die Verwandlung ihres Äußeren und diese Differenzierung der Geschlechter geschieht ausschließlich auf Veranlassung der Frau. Ein Mann gilt erst nach einer Reihe weiblicher Dressurakte als männlich, die Frau selbst jedoch verwandelt sich in eigener Regie und macht sich weiblich mit Hilfe der Kosmetik, Frisierkunst und Garderobe. Diese artifiziell hergestellte Weiblichkeit besteht aus 2 Komponenten: der Betonung der sekundären Geschlechtsmerkmale und der Verfremdung durch den Maskeneffekt. Denn mit ihren vielfältigen Masken verfolgt die Frau immer nur den Zweck, den Unterschied zwischen sich und einem beliebigen Mann so auffällig wie möglich zu gestalten. Durch die Betonung ihrer Geschlechtsmerkmale wird sie für den Mann begehrenswert. Durch die übrige Maskerade wird sie geheimnisvoll für ihn. Sie wird das Fremde, das Schillernde, das andere Geschlecht. Und dass sie das wird, erleichtert ihm seine Unterwerfung. Mit Hilfe der weiten Skala von Verwandlungsmöglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen, eine richtige Frau sieht jeden Tag ein wenig anders aus, frappiert und überrascht sie den Mann jedes Mal aufs Neue. Außerdem gewinnt sie Zeit. Während er hinter ihrem veränderten Äußeren mühsam die Frau vom Tage zuvor wiederfinden muss, kann sie in Ruhe ihre eigenen Pläne realisieren, die darin bestehen, diesen Mann in eine möglichst ausweglose Position zu manövrieren und ihn dabei geschickt von jenem Verwesungsgeruch ablenken, den ihr unter der gefälligen Maskerade dahinfaulender Geist überall verströmt. Eine Frau betrachtet sich daher immer nur als Rohstoff für eine Frau. Nicht das Material wird beurteilt, sondern was daraus entsteht. Ohne Make-up, Locken, Frisur und Kettchen sind Frauen praktisch noch nicht vorhanden. Das erklärt auch, weshalb so viele von ihnen völlig ungeniert mit Lockenwicklern und eingefettetem Gesicht herumlaufen. Das sind ja noch nicht sie. Sie werden erst noch gemacht. Und diese Fiktion gelingt ihnen umso leichter, als ihnen dabei ihre Intelligenz nicht im Weg steht. Damit diese Metamorphose zur Frau gelingt, haben sie von jeher keine Mühe gescheut. Keine kosmetische Prozedur war einer Frau je zu zeitraubend oder kostspielig, wenn es darum ging, jenes Endprodukt herzustellen, das sich vom Mann in so auffälliger Weise unterscheidet. Indem sie ihre Haut einfettete, wurde diese immer glatter und immer verschiedener von der des Mannes. Indem sie ihre Haare lang trug oder lockig, unterschied sie sich ebenfalls von ihm. Und indem sie ihre Augen mit schwarzer Schminke umrahmte, wurden sie zwar nicht schöner, aber ganz und gar anders als Männeraugen. Fremd, geheimnisvoll, beunruhigend. Das alles war der ursprüngliche Sinn der weiblichen Maskerade, doch er ist inzwischen fast in Vergessenheit geraten. Da die bürgerliche Frau in den letzten Jahrzehnten durch den von Männern geschaffenen Wohlstand von einer vielbeschäftigten Hausangestellten zu einer Art Kokotte avanciert ist, konnte es nicht ausbleiben, dass sich ihre frühe zweckgebundenen Spiele mit ihrer äußeren Erscheinung verselbstständigten. Sie hat jetzt Zeit und Geld und möchte sich mehr denn je unterhalten wissen. Und weil das Spiel mit ihrem Körper zu ihren bevorzugten Unterhaltungen zählt, häufig ist es sogar ihr einziges Vergnügen, denn besonders wohlhabenden Frauen muss es ja auch noch die Hausarbeit ersetzen, wird es auch von allen Seiten forciert. Von den Männern, die ihre Schminkutensilien produzieren, von denen, die ihre Kleider und Frisuren entwerfen und produzieren und von denen, die davon leben, für dieses Spiel immer neue Varianten vorzuschlagen, den Redakteuren von Frauenfunk und Frauenzeitschriften. Dabei hat sich inzwischen tatsächlich so etwas wie eine ganz eigene Kultur unter den Frauen entwickelt, eine Art Kunstgewerbe, in dessen Schutz sie völlig ungestört und unter sich leben können und das sie in Höhen, vielmehr Tiefen führt, wohin ihnen der Mann, mit Ausnahme der darauf spezialisierten Arbeitssklaven, nicht mehr folgen kann. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Lippenhaut geschmeidig bleibt, rät beispielsweise eine renommierte Frauenzeitschrift einer Leserin, die über zu tiefe Lippenfalten klagt. Bürsten Sie Ihre Lippen täglich vorsichtig mit einer nassen Zahnbürste und benutzen Sie mehrmals am Tag Lippenpomade. Nehmen Sie Lippenstifte ohne Perlmutschimmer. Sie setzen sich nicht so leicht in den Falten fest. Messen Sie nach, befiehlt sie allen Frauen. Ihr Beckenumfang darf ihre Taillenweite um 25, den Brustumfang höchstens um 8 cm übersteigen. Bürsten Sie Ihre Brauen immer erst in Form, bevor Sie sie nachstricheln. Malen Sie nie einen glatten Bogen, sondern stricheln Sie sorgfältig Härchen für Härchen. Ganz natürlich sieht es aus, wenn Sie direkt neben der Nasenwurzel fast senkrechte Striche malen und wenn Sie zwei Farben mischen, zum Beispiel Grau und Braun. Hängen Sie einen Spiegel in Ihre Küche. Er hilft Ihnen kontrollieren, ob Sie beim Kochen unbewusst Grimassen schneiden oder Ihre Stirn in Falten legen. Und er erinnert Sie auch, wenn Ihre Frisur sich aufgelöst hat. Und die Frauen für jede neue Spielregel dankbar, denn sie haben ja nicht genug Fantasie, selbst solche zu erfinden, führen alles gewissenhaft aus, messen ihren Beckenumfang, bürsten ihre Lippen, stricheln ihre Augenbrauen und hängen sich, zur Vermeidung von Denkfalten, kleine Spiegel in die Küche. Und wenn sie das getan haben, warten schon wieder neue Spielvorschläge. Es gibt heute tatsächlich Frauen, die ihre Brüste täglich 10 Minuten lang in kaltem Wasser baden. Das macht sie straff. die sich, ohne krank zu sein, jeden Morgen von Kopf bis Fuß einölen, ihre Haare alle paar Tage auf mindestens 30 Lockenwickler drehen und die allein für das Make-up ihrer Augen über eine halbe Stunde benötigen. Und da sie dank all dieser in seinen Augen absurden Tätigkeiten dem Mann immer fremder, immer unberechenbarer, immer weiblicher erscheinen, sind es häufig gerade diese Frauen, denen er sich am willigsten versklavt. Inzwischen geht das Spiel immer weiter. Wer mitspielen will, wer den Anschluss an die Clique nicht verlieren möchte, muss immer neue Regeln beachten, denn die Anforderungen, die die Frauen gegenseitig an sich stellen, die Männer sind aus dem Spiel längst ausgeschieden, werden enorm. Die Unterhaltungsmöglichkeiten mit dem eigenen Körper sind ins Unendliche gewachsen und nehmen von Tag zu Tag weiter zu. Dabei ist es natürlich unvermeidbar, dass viele Frauen halbwegs auf der Strecke bleiben und sich wieder vornehmlich den Amüsements des Haushalts zuwenden. Es entstehen, durch das unterschiedliche Einkommen der Männer bedingt, Klassenunterschiede zwischen sehr gut, gut und weniger gut maskierten Frauen, wobei die Ersteren als Idole dienen und ihnen durch ihre perfekte Maskerade, die sie über ihre speziellen Publikationsorgane ständig überwachen, eine Art Ersatzbefriedigung bieten. Doch auch für die nur mittelmäßig maskierte Frau werden die Spielregeln immer komplizierter. Zum Schwimmen beispielsweise geht sie nur noch mit wasserfestem Spezial-Make-up, sorgfältig entharten Beinen und Achselhöhlen, eingefettetem Körper und mitunter der von Gummiblüten übersäten Bademütze aufgedrehten Haaren. Vor der Fahrt zum Supermarkt pflegt sie sich zumindest mit mattschimmernder Tagescreme, einem Tupferrouge und hellbrauner Wimperntusche. Bei Beerdigungen nimmt sie zur schwarzen Mantille eine besonders helle Teintgrundierung und fast unsichtbaren Lippenstift. Und das Schminken und Ankleiden für eine ganz gewöhnliche Cocktailparty, die sie vielleicht nach ein paar Minuten schon wieder verlässt, beansprucht inzwischen Stunden. Wo sie früher einen einzigen Lidschatten auftragen musste, nimmt sie jetzt drei, etwa Weiß, Gold und Grün. Ihre Lippen pflegt sie mit Lippenpomade, Konturenstift, Perlmuttstift und Puder. Ihre falschen Wimpern werden nicht mehr en bloc aufgeklebt, sondern Wimper für Wimper. Das wirkt natürlicher. Und in die eigene Frisur wird immer häufiger ein falsches Haarteil eingeflochten, das selbstverständlich, genau wie das eigene Haar, immer frisch gereinigt und gelockt sein muss. Allein für das Make-up von Augen und Augenbrauen braucht eine Frau Folgendes: ein Band falscher Wimpern, Spezialkleber und Pinzette für das Befestigen dieser Wimpern, Mascara, Stift, Wimperntusche, Eyeliner, Lidschatten, drei Farben, Brauenstifte, zwei Farben, Brauenpuder mit abgeschrägtem Pinsel, Brauenbürstchen, ölhaltige Pads für das Abschminken und Spezialaugencreme. Und den Männern, die ihre Göttinnen zwar göttlich mögen, fremd, schillernd, das heißt weiblich, aber nicht mit zusehen wollen, wie sie Stunden um Stunden sklavisch vor dem Spiegel verbringen, wird es bei dieser Entwicklung immer unbehaglicher. Denn genau wie bei der Hausarbeit, die in ihren Augen gegen die menschliche Würde verstößt und von der sie nicht glauben können, dass sie ihren Frauen Vergnügen verschafft, können sie dies auch von der Kosmetik nicht annehmen. Jeder Mann weiß zwar von sich selbst, dass er keinen Wert darauf legt, dass seine Frau zur Pflege ihrer Augenlider drei verschiedene Puderfarben verwendet, genauso wie er weiß, dass er keine Zimmerpflanzen und keine Spitzenvorhänge an seinem Fenster bräuchte, doch er denkt, genau wie bei der Hausarbeit, dass die anderen Männer oder die Gesellschaft dies von einer Frau verlangen. Und er bedauert sie deswegen und fühlt sich für diese Entwicklung persönlich verantwortlich. Da er weiß, dass er und seine Geschlechtsgenossen nur auf das Äußere einer Frau Wert legen, auf Sexsymbole und eine gewisse Verfremdung durch Schminke, die sich jedoch in Grenzen hält, worauf sollen sie bei der Dummheit und Gefühlsarmut der Frau eigentlich sonst Wert legen, folgert er, dass deren unermüdliche Beschäftigung mit ihrem Körper sich nur mit einem Übereifer bei der Erfüllung der männlichen Ansprüche erklären lässt und fühlt sich schuldbewusst und gerührt. Durch seine primitiven Bedürfnisse mache er die Frau zum Objekt, meint er. Zum Lustobjekt, unterdrücke ihre wertvollen Eigenschaften, die ja tatsächlich nirgends zu finden sind, und geht damit natürlich wieder einmal haarscharf an der Wahrheit vorbei. Denn dass diese ganze Entwicklung die bisher höchste Stufe weiblicher Kultur ist, dass Frauen sich durch Mode und Kosmetik nicht zu Objekten machen, sondern dass ihre fortwährende Beschäftigung mit diesen Dingen der geistigen Aktivität unendlich primitiver Subjekte entspricht, mag er in seinem eigenen Interesse nicht denken. Und noch etwas kann er nicht wissen. Dass nämlich die Art, wie eine Frau sich sozusagen Tag für Tag völlig neu erschafft, wie sie sich durch ihre vielfältigen Maskeraden immer wieder vor sich selbst verfremdet, sie nicht nur amüsiert, sondern auch noch ihr ohnehin sehr schwaches Religionsbedürfnis befriedigt. Jeder Schritt zu einer solchen Verwandlung erfordert ja ganz neutrale, kritische Selbstbeobachtung von ihr und zwingt sie praktisch dazu, sich ständig mit den Augen einer fremden Zuschauerin zu sehen und ihr Werk mit deren Maßstäben im Laufe eines Tages tausendmal zu überprüfen. Folglich kann sie sich, wenn die Verwandlung gelingt, wenn die Maskerade den Anforderungen der Fremden entspricht oder diese sogar noch übertrifft, mit deren Augen hemmungslos bewundern. Sie ist durch diesen Trick sozusagen in der Lage, sich selbst zu verherrlichen und bleibt damit vor jedem System, das dazu dient, die menschliche Lust an der Unfreiheit zu befriedigen, Ideologien, Religionen, Verherrlichung eines anderen, weitgehend verschont. Aus allem, was die Frauen mit sich anstellen und was immer ihrer Verschönerung dient, ergibt sich für die Männer eine logische Konsequenz. Dass Frauen nämlich Männer, selbst wenn sie sie beachten würden, auf keinen Fall schön finden könnten. Es heißt zwar, ein Mann muss nicht schön sein, und viele Männer zitieren diese Weisheit ganz ohne Hintergedanken sogar noch selbst, aber offensichtlich ist es doch so, dass er nicht nur nicht schön sein muss, sondern dass er, selbst wenn er es wünschte, in den Augen der Frauen nicht einmal schön sein könnte. Wenn die Frauen sich in ihrer albernen Maskerade selbst schön finden, und nichts deutet das Gegenteil an, können sie nicht zugleich die weitgehend ungeschminkten, uniformierten Männer schön finden. Diese wären in ihren Augen ja bestenfalls Vorstufen zu Menschen, Rohmaterial, Entwürfe. Ein Mann ist daher für die Frau in gewissem Sinn sowieso immer hässlich und folglich kann sie bei ihrer Wahl sein Äußeres auch völlig ignorieren und sich ganz frei, das heißt nur nach dem Lebensstandard, den er ihr bieten könnte, entscheiden. Besonders sensible Männer müssen dies in jüngster Zeit auch selbst empfunden haben und versuchen daher nach den Maßstäben der Frau schön zu werden und diese endlich auch einmal durch ihr Äußeres zu beeindrucken. Doch dieser Ausbruchsversuch ist inzwischen so gut wie gescheitert. Erstens konnten alle diese Männer unmöglich von heute auf morgen das erreichen, was Frauen in Generationen kultiviert haben. Das lange Haar eines Mannes ist nie so seidig, seine Haut nie so zart und seine Garderobe nie so erlesen extravagant wie die einer Frau. Zweitens haben die Legionen versklavter Männer diese Verräter sofort aus ihrer Gemeinschaft ausgestoßen und ihnen weitgehend die Verdienstmöglichkeiten gesperrt. Heute maskieren sich fast nur noch jene Dichter, Maler, Musiker in Beatbands, Hippies, Schauspieler, Journalisten, Fotografen, die gerade mit dieser Maskerade als eine Art Hofnarren der Bourgeoisie ihr Geld verdienen und fast jeder von ihnen hat auch eine Frau, die dieses Geld sofort wieder verwertet. Beim Dichter ist es die Muse, beim Maler das Modell und bei den Musikern das Groupie, das auf ihre Kosten lebt. Und sollten sich wirklich einmal lange Haare oder Halsketten für Männer allgemein durchsetzen, was durchaus möglich ist, denn alle 100 Jahre gibt es, meist wegen der inzwischen veränderten Arbeitsbedingungen, auch in der Herrenmode kleine Varianten, dann werden diese langen Haare bei allen genau gleich lang sein und die Ketten, die sie anstelle der Krawatten tragen, werden ebenso diskret und unauffällig sein wie diese. Berufswelt als Jagdrevier. Die vielen berufstätigen Frauen, Sekretärinnen, Fabrikarbeiterinnen, Verkäuferinnen, Stewardessen, denen man überall begegnet, die sportlichen jungen Mädchen, die in immer größerer Zahl Colleges und Hochschulen bevölkern, könnten einen fast auf die Idee bringen, die Frau habe sich in den letzten 20 Jahren grundlegend verändert. Sie könnten einen Glauben machen, das moderne junge Mädchen sei fairer als seiner Mutter und habe sich, vielleicht von einem großen Mitleid mit seinem Opfer überwältigt, entschlossen, nicht mehr die Ausbeuterin des Mannes zu sein, sondern seine Partnerin. Dieser Eindruck täuscht. Die einzige wichtige Tat im Leben einer Frau ist die Wahl des richtigen Mannes. Sie darf sich sonst überall irren, hier nicht. Und deshalb trifft sie diese Wahl meist dort, wo sie die männlichen Qualitäten, auf die es ihr ankommt, am besten beurteilen kann, beim Studium und bei der Arbeit. Büros, Fabriken, Colleges und Universitäten sind für sie nichts weiter als gigantische Heiratsmärkte. Welches Milieu sie zum Ködern ihres künftigen Arbeitssklaven tatsächlich wählt, hängt weitgehend vom Einkommen des Mannes ab, der sich vorher für sie versklavt hatte, ihres Vaters. Die Töchter gut verdienender Männer suchen sich den Mann zum Heiraten vorzugsweise auf Hochschulen und Universitäten, denn dort bestehen die größten Chancen, einen mindestens ebenso gut verdienenden Mann zu finden. Außerdem ist ein Proforma-Studium bequemer als eine, wenn auch vorläufige, Berufstätigkeit. Mädchen aus weniger gutem Hause müssen sich zum gleichen Zweck vorübergehend in einer Fabrik, einem Laden, Büro oder Krankenhaus verdingen. Beide Formen des Engagements sind provisorisch. Sie dauern bis zur Hochzeit, in Härtefällen bis zur Schwangerschaft und haben einen großen Vorteil. Jede Frau, die heute heiratet, hat dem Mann ihrer Wahl zuliebe entweder einen Beruf oder ein Studium aufgegeben. Und solche Opfer verpflichten. Berufstätigkeit und Studium der Frau verfälschen also nur die Statistik und dienen außerdem dazu, den Mann noch hoffnungsloser zu versklaven. Denn sowohl Beruf als auch Ausbildung sind für Mann und Frau etwas völlig Verschiedenes. Für den Mann geht es im Beruf immer um Leben und Tod. Gerade die ersten Jahre sind meist für seine ganze Zukunft entscheidend. Ein Mann, der mit 25 noch nicht auf dem Weg nach oben ist, gilt als hoffnungsloser Fall. In dieser Zeit entfaltet er all seine Fähigkeiten. Der Kampf mit seinen Konkurrenten ist ein Kampf bis aufs Messer. Hinter einer Maske großzügiger Kollegialität liegt er ständig auf der Lauer. Jedes Zeichen von Überlegenheit eines anderen wird ängstlich registriert. Jedes Zeichen von dessen Schwäche muss er sofort zu seinen Gunsten ausnützen. Und bei alledem ist er immer nur ein Rädchen in einem gigantischen Wirtschaftsgetriebe, das ihn nach allen Regeln der Kunst auswertet. Wenn er andere schindet, schindet er sich selbst am meisten. Die Befehle, die er gibt, sind Befehle anderer über ihm. Wird er gelegentlich von seinen Vorgesetzten gelobt, geschieht das nie, um ihm eine Freude zu machen, sondern immer mit dem Ziel, ihn noch weiter anzuspornen. Für ihn, der darauf dressiert wurde, stolz und ehrenhaft zu sein, ist jeder Tag im Berufsleben eine endlose Kette von Demütigungen. Er begeistert sich für Markenartikel, die ihn nicht interessieren, lacht über Witze, die er geschmacklos findet, vertritt Meinungen, die nicht die seinen sind. Und bei alledem darf er sich nicht eine Sekunde lang vergessen. Die kleinste Nachlässigkeit kann Degradierung bedeuten, ein einziges falsches Wort kann das Ende der Karriere sein. Die Frau, um die es bei diesen Kämpfen in erster Linie geht und unter deren Augen sich das alles abspielt, sieht dem gelassen zu. Für sie ist die Zeit ihrer Berufstätigkeit eine Zeit der Flirts, Rendezvous, Neckereien, in der als Vorwand auch noch ein bisschen Arbeit erledigt wird, mit der meist keinerlei Verantwortung verbunden ist. Sie weiß, dass das alles vorübergeht, und falls nicht, dann hat sie wenigstens jahrelang in dieser Illusion gelebt. Die Kämpfe der Männer beobachtet sie deshalb aus sicherer Distanz. Gelegentlich applaudiert sie einem der Kämpfer, tadelt oder ermutigt ihn. Und während sie ihnen Kaffee kocht, ihre Post öffnet und ihre Telefongespräche abhört, trifft sie kaltblütig ihre Wahl. Sobald sie den Mann fürs Leben gefunden hat, zieht sie sich zurück und überlässt das Terrain dem Nachwuchs. Beim Studium ist es nicht anders. In den USA findet man auf Colleges und Hochschulen mehr Frauen denn je, doch die Zahl derer, die fertig studieren, ist geringer als vor dem Zweiten Weltkrieg. Während die Studentinnen in den Vorlesungen ihre Frühjahrsgarderobe entwerfen, in den Pausen kokettieren und mit unter durchsichtigen Gummihandschuhen blutrot lackierten Fingernägeln an Leichen herumsezieren, geht es bei ihren männlichen Partnern immer um alles oder nichts. Einer Frau genügt es, College oder Universität mit einem Verlobungsring abzuschließen, beim Mann reicht nicht einmal ein Diplom. Diplome kann man leicht durch Auswendiglernen erwerben. Es gibt wenig Prüfer, die zwischen Wissen und Bluff unterscheiden können. Der Mann aber muss auch begreifen, worum es geht. Von der Fundiertheit seiner Kenntnisse wird später sein materieller Erfolg abhängen, sein Prestige und häufig sogar das Leben von Menschen. Die Frau kennt keinen Kampf. Wenn sie ihr Studium abbricht und einen Universitätsdozenten heiratet, hat sie ohne Anstrengung das Gleiche erreicht wie er. Als Ehefrau eines Fabrikanten wird man sie mit noch größerer Ehrerbietung behandeln als diesen und nicht wie jemand, den man in der gleichen Fabrik bestenfalls am Fließband beschäftigen könnte. Als Frau hat sie immer den Lebensstandard und das Sozialprestige ihres Mannes und muss nichts tun, um diesen Standard und dieses Prestige zu erhalten. Das tut er. Der kürzeste Weg zum Erfolg ist deshalb für sie immer noch die Heirat mit einem erfolgreichen Mann. Und den bekommt sie weder durch Fleiß noch durch Strebsamkeit oder Ausdauer, sondern einzig und allein durch eine attraktive Erscheinung. Man hat gesehen, welche Anforderungen die gut dressierten Männer an das Aussehen der Frau stellen. Die besten Domteusen bekommen automatisch, also ohne sich im geringsten bemühen zu müssen, die erfolgreichsten Kämpfer unter ihnen. Da diese sogenannten schönen Frauen auch meist die sind, die es seit ihren Kindertagen am leichtesten hatten und somit noch weniger als die anderen einen Grund zur Entwicklung ihrer geistigen Anlagen fanden, Intelligenz entfaltet sich nur im Wettbewerb, ergibt sich die logische Konsequenz, dass sehr erfolgreiche Männer meist abgrundtief blöde Frauen haben, Es sei denn, man bewertet das Geschick einer Frau, sich als Köder herauszuputzen, als Intelligenzleistung. Es ist fast schon ein Klischee, dass ein Mann, der es besonders weit gebracht hat, als Wirtschaftsboss, Finanzmakler, Großreder, Dirigent, auf dem Gipfel seines Erfolgs, also meist in zweiter oder dritter Ehe, ein Fotomodell heimführt. Männer, die durch Erbschaft reich sind, leisten sich meist schon in erster Ehe ein solches Supervibe, das sie dann freilich im Laufe der Jahre von Zeit zu Zeit auswechseln. Fotomodelle aber sind meist Frauen, die nicht einmal eine abgeschlossene Schulbildung haben und die bis zu ihrer Heirat nichts anderes tun, als graziös vor Kameras zu posieren. Doch da sie schön sind, sind sie potenzielle Reiche. Und alle diese Frauen geben aus Liebe eine Karriere auf. Jedenfalls erzählen sie das dem Mann und der glaubt es. Der Gedanke, dass er durch seinen Antrag die Frau im letzten Augenblick vor der Mühe eines Abiturs oder Staatsexamens gerettet hat, wäre nicht so schmeichelhaft für ihn, deshalb schiebt er ihn weit von sich und berauscht sich stattdessen an der kompromisslosen Liebe, die diese Frau nach ihren eigenen Angaben für ihn empfindet. Wer weiß, denkt er, immer seinen eigenen Wertmaßstäben folgend, vielleicht wäre eines Tages aus ihr eine berühmte Chirurgin, gefeierte Prima-Ballerina, brillante Journalistin geworden. Und das alles hat sie aufgegeben für ihn. Die naheliegende Idee, dass sie lieber die Frau eines berühmten Chirurgen, mit dessen Einkommen, dessen Prestige und ohne dessen Arbeit und Verantwortung ist, kommt ihm nicht. Er nimmt sich vor, ihr das Leben an seiner Seite so angenehm wie möglich zu gestalten, damit sie ihr großes Opfer nie bereuen muss. Ein geringer Prozentsatz der Studentinnen westlicher Industrienationen, 10-20%, schafft dennoch vor der Heirat ein Hochschuldiplom. Trotz gelegentlicher Ausnahmen sind es meist die weniger attraktiven Frauen, denen es nicht gelungen ist, während ihrer Studienzeit eine brauchbare Arbeitskraft zu engagieren. Dieses Diplom erhöht dann automatisch ihren Marktwert, denn eine gewisse Sorte Mann fühlt sich, vorausgesetzt er hat selbst ein Diplom, durch den Titel seiner Frau persönlich geschmeichelt. Wie gescheit muss er sein, dass diese hochgebildete Frau sich für ihn interessiert. Und wenn seine Koryphäe dann noch einigermaßen sexy ist, fühlt er sich im siebten Himmel. Doch nicht lang. Denn auch die Ärztin, Juristin oder Soziologin wird ihre Karriere für die seine opfern oder zumindest zurückstellen. Sie wird in eine Vorortvilla ziehen, Kinder gebären, Blumenbeete anlegen und sein Heim mit dem üblichen Kitsch anfüllen. Nach ein paar Jahren hat sie über diesen Amüsements ihr bisschen auswendig gelerntes Fachwissen vollkommen vergessen und wird im Grunde genauso sein wie ihre Nachbarinnen. Die emanzipierte Frau. Es gibt aber auch Frauen über 25, die berufstätig sind. Das kann verschiedene Gründe haben. A. Die Frau ist mit einem Versager verheiratet. Mit einem Mann, der nicht genug Geld verdient, um ihre Kitschorgien zu finanzieren. B. Die Frau ist aus biologischen Gründen kinderlos. Einige Männer sehen dann nach dem Abklingen ihrer Leidenschaft keine Veranlassung mehr, sie zu versorgen. C. Die Frau ist hässlich. D. Die Frau ist emanzipiert. E. Die Frau hat Interesse an einem bestimmten Beruf und verzichtet daher von vornherein auf den eigenen Sklaven und die eigenen Kinder. Die Motive für die Berufstätigkeit von A und B liegen nahe. Wichtig sind die beiden nächsten Gruppen, denn die hässliche Frau gilt oft als emanzipiert und das ist falsch. Die Chancen, einem Exemplar der letzten Kategorie zu begegnen, einer Frau, die geistigen Interessen zuliebe oder gar aus Fairness auf Komfort und Leibeigene verzichtet, sind fast aussichtslos. Die hässliche Frau, die Frau, die nach dem Geschmack der Männer hässlich ist, weil ihre sekundären Geschlechtsmerkmale entweder unvollkommen entwickelt oder ungenügend zur Schau gestellt sind und weil ihren Gesichtszügen jeglicher Babylook fehlt, arbeitet aus dem gleichen Grund wie der Mann. Weil es sonst niemand für sie tut. Doch während der Mann mit seinem Gehalt Frau und Kind ernährt, arbeitet sie immer nur für sich selbst und nie, um mit dem verdienten Geld das Leben eines schönen jungen Mannes zu finanzieren. Diese Frau ist oft ziemlich intelligent. Anfangs lässt sie zwar wie alle Frauen dem Beispiel ihrer Mutter folgend und im Vertrauen auf die künftigen Arbeitssklaven ihre geistigen Anlagen verkümmern, doch je älter sie wird, desto mehr sieht sie ihre Chancen auf einen solchen Sklaven dahinschwinden. Und eines Tages bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich der letzten Überbleibsel ihrer Intelligenz zu erinnern und daraus das Beste zu machen. Manche Frauen aus dieser Gruppe bringen es damit sogar sehr weit. Als Schriftstellerinnen, Politikerinnen, Journalistinnen, Ärztinnen, Juristinnen kommen sie nicht selten, und gerade weil sie als intelligente Frauen so sehr aus den Rahmen fallen, zu großen Ehren. Damit erweisen sie natürlich der Ausbeuterin in der Vorortvilla unschätzbare Dienste. Seht ihr, sagt diese, wir Frauen könnten auch so manches, wir verzichten nur immer zugunsten der Männer. Und anhand der abschreckenden Beispiele dieser Intelligenzbestien kann sie dem Sklaven an ihrer Seite immer wieder klarmachen, wie hässlich, hart und uncharmant, wie unweiblich eine große Leistung die Frau macht. Und er wird selbstverständlich die Gehirnamputierte in seinem Bett jener anderen immer noch tausendmal vorziehen. Reden kann er ja notfalls auch mit Männern. Auch die Hässliche verzichtet trotz ihres Erfolgs nie ganz auf ihren weiblichen Sonderstatus und erwartet mit größter Selbstverständlichkeit, dass ihre Umwelt sie, als Frau, die erfolgreich war, wie eine Art Weltwunder betrachtet. Es ist fast obszön, wie sehr gerade diese Frau immer ihre Weiblichkeit herausstreicht. Sie produziert sich vor Presse und Fernsehen, wann immer es geht, lässt ihren schwabbligen Busen über ihre große Schreibtischplatte hängen und klagt, wie schwer gerade sie als Frau es in ihrer hohen Position habe. Wie dem auch sei, im Vergleich zur landläufigen Ausbeuterin ist sie einigermaßen respektabel. Dass sie zu ihrer Respektabilität gezwungen wird, man braucht ihr nur ins Gesicht zu sehen, um zu wissen, warum sie so gescheit ist, ist eine andere Sache. Denn Hässlichkeit ist natürlich kein persönlicher Verdienst. Kompliziert wird es bei der sogenannten emanzipierten Frau. Denn während man die ersten drei Kategorien der berufstätigen Frauen, die hässliche allerdings nur bevor sie Erfolg hat, durch entsprechende Geldangebote ohne weiteres von ihren beruflichen Plänen abbringen könnte, arbeitet die emanzipierte Frau nie für Geld. Sie war per Definitionem in ihrer Jugend immer attraktiv und hat daher immer einen gut verdienenden Sklaven zur Hand. Emanzipieren kann sich nur die schöne Frau. Die hässliche hat, genauso wie der Mann, nichts, wovon sie sich emanzipieren könnte. Niemand hat sie je zu korrumpieren versucht, sie hatte nie die Wahl. Die Emanzipierte hat auch Kinder, allerdings oft nur ein bis zwei, eine komfortable Wohnung und alle Statussymbole ihrer Clique. Doch sie findet ihre Vergnügungen nicht nur im Heim und auf den von ihren Geschlechtsgenossinnen organisierten Maskenbällen. Am besten amüsiert sie sich mit untergeordneten Handlangerdiensten, bei denen sie viel Publikum hat. Man findet sie ätherisch durch Korridore von Verlagen und Zeitungsredaktionen schwebend, im Vorzimmer der Film-, Fernseh- und Theaterbosse, in der Rolle der Regieassistentin, der Dolmetscherin, an den Schaltern der Reisebüros, in Juwelier- und Antiquitätengeschäften, in Boutiquen. Kurz, überall dort, wo sich reiche und interessante Leute treffen. Das Geld, das sie verdient, verbraucht sie meist restlos für ihre aufwendigen Maskeraden, mit deren Hilfe sie sich an ihrem Arbeitsplatz jeden Tag von Neuem wieder in Szene setzt. Die emanzipierte Frau ist genauso dumm wie die anderen, aber sie möchte nicht für so dumm gehalten werden. Von Hausfrauen spricht sie nur auf die abfälligste Art. Sie glaubt allein die Tatsache, dass sie eine Arbeit ausführt, die auch eines Mannes nicht unwürdig wäre, mache sie intelligent. Sie verwechselt dabei Ursache mit Wirkung. Die Männer arbeiten ja nicht, weil sie so intelligent sind, sondern weil sie müssen. Ihre Intelligenz könnten die meisten von ihnen erst dann sinnvoll gebrauchen, wenn sie frei von finanziellen Verpflichtungen wären. So frei wie die Hausfrauen zum Beispiel. In der Regel hätte eine Frau in ihrer Vorortvilla viel bessere Voraussetzungen für ein reges Geistesleben als zwischen Schreibmaschine und Diktiergerät. Die Arbeit der Emanzipierten ist selten schwierig oder verantwortungsvoll, doch sie lebt in dem Wahn, sie sei sowohl das eine als auch das andere. Diese Arbeit füllt sie aus, regt sie an. Sie könnte ohne sie nicht existieren. Doch wirklich angewiesen ist sie auf diese Arbeit nie. Sie kann sie jederzeit aufgeben, denn die Emanzipierte arbeitet, im Unterschied zur Hässlichen, nie ohne Rettungsautomatik. Immer gibt es einen Mann, der irgendwo im Hintergrund bereitsteht und bei der ersten Schwierigkeit zu Hilfe eilt. Dass sie langsamer aufsteigt als ihre männlichen Kollegen, findet sie zwar unfair, doch an deren mörderischen Kämpfen nimmt sie deshalb noch lange nicht teil. Das sei ebenso als Frau. Selbst wenn man emanzipiert sei, habe man nicht die gleichen Chancen. Anstatt an Ort und Stelle für eine Veränderung der Tatsachen zu sorgen, rennt sie, geschminkt wie ein Clown und über mit Lametta behängt, auf die Versammlungen ihrer Clique und schreit nach Gleichberechtigung. Dass die Frauen selbst und nicht die Männer wegen ihrer Interesselosigkeit, ihrer Dummheit, ihrer Unzuverlässigkeit, ihrer Käuflichkeit, ihren albernen Maskeraden, ihren ewigen Schwangerschaften und vor allem wegen ihrer erbarmungslosen Dressur am Mann die Schuld an diesen Zuständen trifft, kommt ihr nicht in den Sinn. Man könnte nun annehmen, die Männer der Emanzipierten hätten es besser als die anderen, weil sie die Verantwortung nicht allein tragen. Das Gegenteil ist der Fall. Die sogenannte emanzipierte Frau macht ihren Mann unglücklich. Denn dieser Mann wurde natürlich, wie alle seines Geschlechts, nach dem Leistungsprinzip dressiert und muss ihr deshalb immer ein paar Schritte voraus sein. Die Übersetzerin hat einen Schriftsteller zum Mann, die Sekretärin einen Abteilungsleiter, die Kunstgewerblerin einen Bildhauer, die Feuilletonistin einen Chefredakteur. Die emanzipierte Frau ist deshalb nie eine Entlastung für ihren Mann. Sie beutet ihn noch mehr aus als die anderen. Je höher sie hinaufkommt, desto unbarmherziger treibt sie ihn an. Und manchmal kommt eine solche Frau durch Zufall oder die Protektion eines Mannes, denn sie ist ja attraktiv, tatsächlich in eine wichtige Stellung. Wenn er nicht selbst eine hohe Position hat, wird jede ihrer Gehaltserhöhungen für ihn zum Trauma. Jede ihrer beruflichen Anerkennungen kann ihn in Panik versetzen. Er lebt ständig in Angst, sie könnte ihn eines Tages doch noch überrunden und findet keinen Augenblick Ruhe. Die fremden Männer, die sie täglich trifft, stürzen ihn in wilde Eifersucht. Er fühlt sich überflüssig, sein ganzes Dasein scheint ihm sinnlos, denn er glaubt, dass sie ihn nicht mehr braucht. Das Glück des Sklaven, das einzige Glück, das den Männern nach ihrer Dressur noch erreichbar ist, bleibt ihm versagt. Und auch ihre Kinder macht die Emanzipierte unglücklich. Denn sie ist ja nicht besser als der Rest, nur anders. Sie vergnügt sich mehr bei einer stupiden Büroarbeit als bei der Versorgung ihrer intelligenten Kinder. Doch auf das Gebären wird sie deshalb noch lange nicht verzichten. Als Frau, sagt sie, brauche man ein Kind, sonst bliebe man sein Leben lang unerfüllt. Die Emanzipierte verzichtet prinzipiell auf nichts. Sie isst die Torte und den Kuchen auch noch. Damit sie ihrer anregenden geistigen Tätigkeit nicht entsagen muss, gibt sie ihre Kinder in Tagesheime und Internate oder lässt sie von jenen Hausfrauen erziehen, die sie so sehr verachtet. Und auch die Hausarbeit macht sie natürlich nicht allein. Sie erledigt sie mit ihrem Mann gemeinsam nach Büroschluss. Dafür darf er sich auch beim Parkettbohnern, Blümchengießen und Silberputzen mit seiner geistig regen Frau anregend unterhalten. Denn auf den traditionellen Plunder ihrer Sippschaft verzichtet die Emanzipierte natürlich genauso wenig wie auf den Arbeitssklaven und die Kinder. Um ihrem Anspruch auf die männlichen Privilegien Nachdruck zu verleihen, ihren Anspruch auf die gut dotierten Stellungen der Männer, nicht etwa auf die Privilegien des Soldaten, organisiert die Emanzipierte von Zeit zu Zeit sogenannte Emanzipationsbewegungen. Bei solchen Gelegenheiten lenkt sie dann mit viel Gezeter die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich, steckt sich Kampfabzeichen an den jeweils neuesten Suffragettenlook, stellt zur Demonstration ihrer politischen Interessen etwa Kerzen an ihr Wohnzimmerfenster, kneift unter den Augen des Fernsehpublikums Bauarbeitern in die Hinterbacken und macht dergleichen Mätzchen mehr. Regelmäßig befreit sie sich dabei auch von irgendwelchen Fesseln. Und diese Fesseln versteht sie, da ihr geistige Fesseln fremd sind, immer ganz wörtlich. Zu Beginn dieses Jahrhunderts war es das Korsett, von dem sie sich befreite. In den 70er Jahren war es der Büstenhalter. Damit diese Sensation auch niemandem entgehen konnte, ließ sie ihre Sklaven die durchsichtige Bluse erfinden. Und bei der nächsten Emanzipationswelle wird es vielleicht der unbequeme lange Rock sein, den sie gerade gegen den Willen der Männer mit viel Koketterie in ihren Maskenfundus aufnimmt. Nur ihre Dummheit, ihre Albernheit, ihre Lächerlichkeit, ihre Verlogenheit, ihre Gefühlskälte und ihr abgrundtief blödes Geschwätz, das hat sie bei einer solchen Gelegenheit noch nie abgelegt. Und selbstverständlich wird sie dem Mann an ihrer Seite, auch wenn sie noch so gut verdient, nie die häusliche Domäne überlassen und an seiner Stelle die Verantwortung für Lebensunterhalt und Sozialprestige auf sich nehmen. Obwohl es möglich ist, dass sie sich im Berufsleben tatsächlich erfüllt und glücklich vorkommt, sie ist ja viel unsensibler als der Mann und kann deshalb bei einer stumpfsinnigen Arbeit auch nicht so sehr leiden, wird sie ihm mit ihrem Geld niemals die Möglichkeit für ein besseres Leben schaffen. Sie wird ihm weder Feuer geben, noch Türen für ihn öffnen, sie wird weder Lebensversicherungen zu seinen Gunsten abschließen, noch bei der Scheidung eine Rente für ihn aussetzen. Das wäre denn gar zu unweiblich. Und auch dem Mann würde eine solche Regelung nicht in den Sinn kommen, dazu ist er zu gut dressiert. Der Mann der Emanzipierten wird sich nach einem Kuss die Creme-, Puder- und Lippenstiftspuren aus dem Gesicht wischen und sich wieder in den Kampf stürzen. Women's Liberation. Die Ausbeutung des Amerikaners durch die Amerikanerin wäre eine rein amerikanische Angelegenheit, diente sie nicht Frauen in aller Welt zum Vorbild. Denn die ökonomische Vormachtstellung der USA beeinflusst leider nicht nur Politik, Wissenschaft, Forschung und Kultur der übrigen kapitalistischen Länder, sondern auch einen großen Bereich des sozialen Verhaltens ihrer Bewohner. Dank immer perfekterer Massenmedien macht sich dieser Einfluss auf alle Lebensbereiche immer rascher bemerkbar. Die alte Regel, wonach das Bewusstsein Amerikas jeweils 5 Jahre später das Bewusstsein der ganzen westlichen Welt wird, gilt heute nicht mehr. Die modernen Kommunikationstechniken haben die Dämme überflutet, die früher Orte und Zeiten trennten. Entwickelt heute ein US-Team eine neue Infarkttherapie, dann wird diese Therapie schon Wochen später an südamerikanischen Kliniken praktiziert. Wird die Leistung amerikanischer Schüler mit Lernmaschinen gesteigert, dann stehen solche Maschinen kurze Zeit darauf in den Klassenzimmern Japans. Kaum ist am Broadway ein Hit wie Jesus Christ Superstar aus der Taufe gehoben, schon beginnen Westdeutschlands Abiturienten zu beten. Mag auf manchem Gebiet, zum Beispiel Forschung, der amerikanische Einfluss für die restlichen Länder nützlich sein, im sozialen Bereich, in Bezug auf die soziale Stellung der Männer dieser Länder, ist er es mit Sicherheit nicht. Denn es gibt wohl auf der ganzen Welt kein Land, in dem es dem Mann schlechter geht als in den USA. Schlechter in Bezug auf seine Partnerin. Und allein darum geht es hier. Um die unterschiedlichen Lebensbedingungen von Mann und Frau innerhalb ein und derselben sozialen Schicht eines bestimmten Landes, innerhalb ein und derselben Familie. Allein schon der hohe amerikanische Lebensstandard mit permanenter Gefahr von Arbeitslosigkeit gekoppelt, würde genügen, das Leben eines jeden Mannes zur Hölle zu machen. In keinem anderen Land mit vergleichbaren Lebensstandards sind die Arbeitsplätze so gefährdet. In keinem anderen Land mit vergleichbarer Arbeitslosigkeit sind die Ansprüche an den Lebensstandard so hoch. Der Unterschied zwischen einem Mann, der etwas erreicht hat, und einem Versager wird nirgendwo deutlicher als in den Vereinigten Staaten. Zu diesen äußeren Schwierigkeiten kommt hinzu, dass wohl kein Mann der Welt so gründlich manipuliert wird wie der US-Amerikaner. Der erwachsene amerikanische Mann ist so hervorragend dressiert, dass es wohl nichts gibt, was er nicht gutwillig mit sich machen ließe. Und es gibt ja auch tatsächlich nichts, was man nicht bedenkenlos mit ihm macht. Es liegt auf der Hand, dass in keinem Land der Welt männlicher Nachwuchs von Müttern so mitleidslos zur Leistung abgerichtet wird wie in Amerika. Dass Sexualtrieb in keiner Gesellschaft so skrupellos in Geld umgemünzt wird wie in Amerika. Dass weibliches Profitdenken von niemand so ungeniert für Liebe ausgegeben wird wie von der Amerikanerin. Das soll nicht etwa heißen, die Amerikanerin sei grausam zu ihrem Mann. Frauen sind überhaupt nicht grausam zu Männern, sind sie ihnen doch meist gar nicht wichtig genug, um sie zu quälen. Nur in Filmen werden Männer von Frauen absichtlich zugrunde gerichtet. Es bedeutet lediglich, dass die Amerikanerin noch weniger als jede andere Frau gelernt hat, im Mann ein menschliches Wesen zu sehen. Vielleicht ist die noch nicht lang zurückliegende Pionierzeit mit ihren vielen Gefahren daran schuld, dass man in Amerika mehr als irgendwo sonst den Wert eines Mannes nach seiner Nützlichkeit für die Frau beurteilt. Und auch der Amerikaner selbst sieht sich so am liebsten. Sein Gehalt ist der Maßstab für das, was er taugt. Amerika ist der einzige Ort der Welt, wo ein schlecht bezahlter Professor ein schlechter Professor ist und ein erfolgloser Schriftsteller ein schlechter Schriftsteller. Beim Lateinamerikaner wird Männlichkeit noch mit sexueller Potenz assoziiert, beim US-Amerikaner direkt mit Geld. Der Amerikaner weiß, Glück kann nur von Frauen kommen und Frauen kosten Geld. Er ist bereit, den Preis zu zahlen. Als Jugendlicher zahlt er ihn voraus, als Erwachsener zahlt er ihn ab, als Toter zahlt er ihn nach. Anderswo würde einem Mann vielleicht ein Licht aufgehen, wenn es in seinem Land gut frequentierte Scheidungsparadiese von der Sorte Reno gäbe oder wenn Tausende seiner Geschlechtsgenossen wegen versäumter Alimentenzahlung im Gefängnis säßen. Der Amerikaner sieht auch darin nur eine Bestätigung seiner Überlegenheit. Ist er nicht der Bevorzugte, da er doch das Geld hat, um zu bezahlen? Ist er nicht der Tüchtige, da er doch zur Arbeit geht? Noch kürzlich ergab eine Meinungsumfrage, dass mehr Amerikaner als Amerikanerinnen denken, Frauen würden unterdrückt und dass 51% der amerikanischen Männer glauben, der weißen Frau in ihrem Land ginge es genauso schlecht wie dem schwarzen Mann. Der Amerikaner ist seiner Frau dankbar dafür, dass er zur Arbeit gehen darf, denn Arbeit ist für ihn ein männliches Privileg. Die Frau, für die er es tut, hat dafür gesorgt, dass er daran niemals zweifelt, dass er, trotz des himmelschreienden Unterschieds zwischen seiner Situation und ihrer, sie bemitleidet und dass er in ihrem Verzicht auf Arbeit ein Opfer sieht. Noch mehr als jeder andere Mann verwechselt er den fehlenden intellektuellen Ehrgeiz seiner Frau mit Bescheidenheit. Ihre Dummheit mit exorbitanter Weiblichkeit, ihren Verzicht auf Verantwortung mit Liebe. Dass in den Fernsehserien seiner Kinder der Vater der Trottel ist und die Mutter der Star, erscheint ihm angemessen, denn auch seine Mutter war ja die Beste. Dass die Mafia der Frauenverbände das gesamte kulturelle Leben kontrolliert, findet er unumgänglich, denn einer muss sich ja um die Kultur kümmern. Dass die Frauen seines Landes in der Öffentlichkeit mit Lockenwicklern herumlaufen und die anderer Länder nicht, hält er für liebenswerte Folklore. Dass die Mehrzahl der Patienten von Psychiatern Frauen sind, während Männer die weitaus höhere Selbstmörderrate stellen, interpretiert er als Beweis für den Wert der Psychoanalyse. Dass bei ihm seit Generationen Männer zu Kriegskrüppeln werden, während Generationen Frauen nicht wissen, was eine Handgranate ist, findet er nur gerecht, denn der Mann ist ja nun einmal der Stärkere und der Stärkere zieht in den Krieg. Selbstverständlich will er auch nicht sehen, dass er für seine Sklavendienste, die aufreibender und demütigender sind als die der Männer irgendwo sonst, am wenigsten einhandelt. Sein Lohn ist die am grellsten geschminkte, am häufigsten gefärbte, am auffallendsten maskierte, also die unechteste Frau der Welt. Doch auch davor verschließt er die Augen. Denn die Amerikanerin ist die höchstbezahlte Ehefrau der Welt. Und natürlich will sie für ihr Geld etwas haben. Ihr Kosmetikkonsum steht an der Spitze. Sie schminkt sich mehr, salbt sich mehr, pudert sich mehr, färbt sich mehr als alle anderen Frauen. Und obwohl sie im Ruf steht, besonders unelegant zu sein, braucht sie auch mehr Geld für Kleider und sonstige Maskerade. Von allen Frauen der Welt führt sie das komfortabelste Leben. Doch obwohl ihr Haushalt vollautomatisch ist, ihre Kinder in Schulbussen zum Unterricht fahren und der Unterricht fast den ganzen Tag dauert, obwohl sie also jede Gelegenheit zur Berufstätigkeit hätte, ist der Prozentsatz der verheirateten, berufstätigen Frauen niedriger als in vielen anderen Industrieländern. Obwohl mehr Frauen als anderswo die höheren Schulen besuchen, obwohl ihnen die 2 Jahre Militärdienst ihrer männlichen Kollegen erspart bleiben, liegt der Prozentsatz derer, die ein Universitätsdiplom erreichen, bei ganzen 13%. Amerika hat die höchste Scheidungsquote der Welt. Die Chancen eines Neugeborenen mit Mutter und Vater aufzuwachsen sind geringer als irgendwo sonst. Doch das stört die Amerikanerin nicht. Von allen Frauen hochindustrialisierter Länder ist sie die bei weitem gebärfreudigste. Kein Wunder, denn Kinder sind hier eine wirkliche Lebensversicherung. Der amerikanische Vater zahlt die höchste Alimente. Und da auf versäumte Zahlungen Gefängnis steht, zahlt er sie auch pünktlich. Auch seine Witwenrenten sind die höchsten. Zwar ist der amerikanische Ehemann durchschnittlich 4 Jahre älter als seine Frau und seine mittlere Lebenserwartung 7 Jahre geringer, doch da die 11 Jahre, die sie ihn voraussichtlich überleben wird, für die Amerikanerin kein Risiko bedeuten, bevorzugt sie nach wie vor den älteren Mann als Lebenspartner. Hochgeachtet und ob ihres Reichtums von aller Welt hofiert, verbringt sie später die Zeit ohne ihn noch komfortabler als die mit ihm. Man könnte nun vermuten, dass die hohe Rendite, die eine amerikanische Frau aus ihrer Weiblichkeit erzielt, Höchstleistungen auf anderen Gebieten von ihr fordert. Doch unter Kennern gilt sie weder als gute Köchin noch als versierte Liebespartnerin. Trotz der guten Bezahlung werden an ihre Verführungskünste die niedrigsten Ansprüche gestellt. Ihr Mann, von Hollywood längst auf allergröbste Sexsymbole abgerichtet, auf große Busen und voluminöse Gesäße, hat kaum noch einen Sinn für die Nuancen. Daher ist alles, was sie braucht, ein paar Kurven und die Nerven, lang genug Nein zu sagen. Und darin ist sie nun wirklich Meisterin. Necking und Petting sind amerikanische Erfindungen. Frauen anderer Länder tragen auch falsche Busen, um Männer zu ködern. Falsche Gesäßteile tragen sie wohl nur in Amerika. Doch obwohl Frigidität die logische Konsequenz dieser von Generation zu Generation perfektionierten Geschäftstaktik ist, hat die Amerikanerin es fertiggebracht, dass die Nation in ihrer Frigidität eine Krankheit sieht, mit der man sich ernsthaft zu befassen hat. Denn da ist schließlich ein Unterschied. Die Prostituierte verzichtet auf ihren Orgasmus, die Ehefrau nicht. Anstatt dass man sich fragt, was eine frigide Frau im Bett eines Mannes überhaupt zu suchen hat, im Bett eines Mannes, den sie nicht begehrt, versucht man sie in kostspieligen Prozeduren und mit immer neuen Rezepten von ihrem Leiden zu befreien. Selbstverständlich erst dann, wenn sie standesgemäß verheiratet ist. Vorher hätte sie weder das Geld für die Therapie noch Interesse an der Heilung. Doch, wie gesagt, die Amerikanerin ist nicht schlechter als andere Frauen, sie ist ihnen nur voraus. Ihre skrupellosen Ausbeuterpraktiken wären auch nicht so gefährlich, wenn sie nicht von einer enorm entwickelten Film- und Fernsehindustrie pausenlos idealisiert werden würden. Sie macht das Image der westlichen Frau, ihre Verhaltensweise wird kopiert. Das Schicksal ihres Mannes wird bei steigendem Lebensstandard automatisch das Schicksal der anderen. Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund, sich mit der Amerikanerin besonders zu befassen, und dieser Grund heißt Women's Liberation. Denn den amerikanischen Frauen geht es gut, besser als anderen. Doch nicht allen. Gerade weil der soziale Unterschied zwischen einer Frau mit einem Mann und einer, die ihr Geld selbst verdient, so enorm ist, gerade weil in diesem Land mehr als in jedem anderen eine berufstätige Frau von der Masse der Ausbeuterinnen, die ihre Interessen gefährdet sieht, wie eine Verräterin, wie eine Aussätzige behandelt wird, gerade deshalb musste diese Bewegung dort beginnen und nirgends sonst. Als weiterer Grund kommt hinzu, dass wegen der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt diese Minderheit, sobald sie sich um die besser dotierten Stellungen bewerben, tatsächlich in einer etwas schwierigeren Situation sind als ihre europäischen Schwestern. Zwar sehen sie sicher viele Schwierigkeiten aus einer besonderen Perspektive und nehmen viele der Unannehmlichkeiten des Berufslebens für Diskriminierungen ihres Geschlechts, doch es trifft sicher zu, dass ein amerikanischer Arbeitgeber vor die Wahl gestellt, eine Stellung mit einem Mann oder eine Frau zu besetzen, sich tatsächlich lieber für den Mann entscheidet. Und er kann diese Entscheidung sogar rechtfertigen. Wenn die Frau heiratet und Kinder bekommt, gibt sie ihren Job fast immer auf. Wenn der Mann heiratet und Kinder bekommt, ist er für die Firma eine noch zuverlässigere Arbeitskraft als zuvor. Handelt es sich um bereits verheiratete Bewerber, dann fällt ihm die Wahl sogar noch leichter, weiß er doch mit fast 100%iger Sicherheit, dass der Mann mit seinem Gehalt mehrere Menschen ernähren wird, die Frau aber bestenfalls sich selbst. Er entscheidet sich also von seiner Warte aus sogar humaner, wenn er den Mann bevorzugt. Die Frau mit Familie, die Frau, die ein ganzes Leben lang einen gesunden Mann und dessen Kinder ernährt, kommt im Erwerbsleben praktisch nicht vor. Soll man die Arbeitgeber dafür verantwortlich machen oder die Frauen? Es ist traurig und komisch zugleich, wie die Frauen der amerikanischen Women's Lib, die nun wirklich einigen Grund zum Kämpfen haben, ihre ganze Macht, ihre ganze Publizität, ihre ganze Zeit und ihre ganze Arbeit darauf verschwenden, gegen den falschen Feind anzugehen. Wie sie ihre einzig möglichen Verbündeten, die Männer, durch pausenlose Diffamierung in die Enge treiben und die wirklich Schuldigen an ihrem Dilemma durch maßlose Komplimente verhätscheln. Wie alle Frauenbefreiungsbewegungen der Geschichte ist auch Women's Lib von der falschen Plattform ausgestartet. Wie alle hatte sie daher ihr Ziel verfehlt. Die Verantwortung dafür trifft die Intellektuellen. Es ist verständlich und vielleicht sogar entschuldbar, dass die Männer, eingedenk aller Dressurmethoden, denen sie von frühester Kindheit an ausgesetzt sind, sobald sie über die Frauen nachdenken, zu dem Ergebnis kommen: A. Der Mann hat die Macht und B. Er benutzt diese Macht dazu, die Frau zu unterdrücken. Unverständlich und unentschuldbar ist jedoch, dass die intellektuellen Frauen, die ja die Möglichkeit hatten, die Sache von der weiblichen, also von einer ganz anderen Warte aus zu beurteilen, sich dieser Meinung so kritiklos anschlossen. Anstatt zu sagen, das ist ja schön, dass ihr so gut von uns denkt, aber in Wirklichkeit sind wir ganz anders, als ihr uns seht, wir haben euer Mitleid und eure Komplimente überhaupt nicht verdient, sagen sie, eure Einsicht in Ehren, aber wir sind nicht nur so bemitleidenswert, unterdrückt und ausgebeutet, wie ihr denkt, wir sind noch viel bemitleidenswerter, noch viel unterdrückter, noch viel mehr ausgebeutet, als ihr es euch in euren männlichen Gehirnen überhaupt vorstellen könnt. Die intellektuellen Frauen, die immerhin für ihr Geschlecht den zweifelhaften Ruhm in Anspruch hätten nehmen können, die raffiniertesten Sklavenhalterinnen der Menschheitsgeschichte zu sein, verkauften die Frau unter ihrem eigentlichen Niveau und machten sie zu einem Objekt männlicher Wohltätigkeit. Der Mann als Tyrann, die Frau als sein Opfer. Selbstverständlich waren die Männer geschmeichelt, denn aufgrund ihrer Dressur halten sie die Bezeichnung Tyrann für ein Kompliment und akzeptierten freudig diese weibliche Definition der Frau, die sich so gut mit ihrer eigenen deckte. Auch Simone de Beauvoir, die mit ihrem 1949 erschienenen Werk »Das andere Geschlecht« Gelegenheit hatte, das erste Buch über die Frau überhaupt zu schreiben, ließ diese Gelegenheit vorübergehen und erstellte stattdessen mit viel Fleiß ein Kompendium der Ideen Freuds, Marx, Kants und so weiter über die Frau. Anstatt sich die Frauen einmal anzusehen, durchforstete sie die Bücher der Männer und fand natürlich überall Zeichen für weibliche Benachteiligung. Die Neuigkeit ihres Elaborats bestand lediglich darin, dass diesmal die männliche Meinung über die Frau die Unterschrift einer Frau trug. Doch die Weichen für die anderen Schriftstellerinnen waren damit gestellt. Betty Friedan, Kate Millett, Germaine Greer. Eine kopierte die andere. Sie überschlugen sich in ihrem Eifer, Beweise für männliche Infamie zu erbringen, doch über ihr wirkliches Sujet, die Frau, schrieben sie nichts, was der Rede wert gewesen wäre. So ist es leider bis heute geblieben. Obwohl Frauen mehr als je zuvor in eigenen Magazinen, auf eigenen Zeitungsseiten, in eigenen Rundfunk- und Fernsehprogrammen Gelegenheit haben, jede, aber auch jede Meinung über sich zu äußern, tun sie nichts weiter, als immer und immer wieder die alten Ideen aus der Mottenkiste wiederzukäuen und mit frischen Details zu versehen. Statt ihrer Gefolgschaft klarzumachen, was für ein jämmerliches Pack sie sind, besteht der Gipfel weiblicher Würde für sie darin, Reklame für Büstenhalter oder Vaginalspray abzulehnen. Deshalb ist wieder einmal eine Women's Liberation Bewegung gescheitert. Die Feinde, die sie bekämpfte, waren Freunde und der wirkliche Feind wurde nicht entdeckt. Wieder einmal hat die fixe Idee von der Solidarität der Geschlechter Frauen zur falschen Strategie verleitet. Doch gemerkt haben sie es nicht. Die Hilfe in ihrem Kampf kam zwar fast ausschließlich von Männern, doch da sie in dem wahren Leben von Männern verfolgt zu sein, hielten sie deren Nachgiebigkeit für ein Zeichen ihrer eigenen Stärke und schrien umso lauter gegen sie an. Trotzdem war ihnen niemand böse. Von der New York Times bis zum Christian Science Monitor, von Playboy bis Newsweek, von Kissinger bis McGovern, alle waren sie für Women's Liberation. Kein Mann hat gegen sie demonstriert, keiner hat sie am Demonstrieren gehindert. Und obwohl ihre Mitglieder vor keiner Verleumdung des Mannes zurückschreckten, blieb der McCarthy der Women's Lib verschollen und beim FBI rührte niemand einen Finger. So wie ihre Vorgängerinnen, die Suffragetten, den Frauen innerhalb kürzester Zeit das Wahlrecht verschafften, von dem sie dann allerdings keinen Gebrauch machten, denn sie haben damit weder Frauen in politische Ämter gehievt noch Kriege verhindert, bekamen auch die Frauen von Women's Lib augenblicklich alle Forderungen erfüllt. Innerhalb von Monaten war alles erreicht. Das Recht der Kellnerin auf Nachtarbeit, das Recht der Handwerkerin auf das Tragen schwerer Berufsausrüstung, das Recht auf Telefonmasten zu klettern, das Recht Männern Alimente zu zahlen, das Recht auf den eigenen Namen und somit auf Behandlung der Ehefrau als allein verantwortliche juristische Person, das Recht auf Militärdienst, das Recht in den Krieg zu ziehen und so weiter. Von der Welle allgemeiner Großzügigkeit angesteckt, wollte auch die Regierung nicht zurückstecken. Regierungsaufträge, ließ sie verlauten, sollten in Zukunft nur noch an solche Firmen gehen, die arbeitswillige Frauen nicht diskriminieren. Doch das Heer der unterdrückten Frauen, die nur auf diesen Augenblick gewartet hatten, kam nicht. Nachdem die erste Amerikanerin auf einem Telefonmasten, die erste Klempnerin, die erste Bauarbeiterin und die erste Möbelpackerin fotografiert und ihre Bilder in allen Zeitungen der Welt nachgedruckt waren, war der Rummel zu Ende. Warum hätte er auch weitergehen sollen? Es ist schließlich kein Vergnügen, Steine zu klopfen, Möbel zu schleppen oder Wasserleitungen zu reparieren. Anders als Männer können Frauen wählen, ob sie sich so abquälen wollen oder nicht. Logisch, dass sich die meisten dagegen entscheiden. Dermaßen von ihrem eigenen Geschlecht im Stich gelassen, begannen die Theoretikerinnen von Women's Lib, sich immer weiter in Details zu verstricken. Ob jeder Geschlechtsverkehr mit einem Mann eine Vergewaltigung der Frau sei, ob man den vaginalen Orgasmus überhaupt akzeptieren dürfe, ob nur die Lesbierin wirklich emanzipiert sei, ob die Frauenfrage akuter sei als das Rassenproblem und so weiter. Angelockt von der großen Publizität, die sie dort erwartete, war mittlerweile eine ganze Reihe attraktiver, emanzipierter Frauen zur Organisation gestoßen. Und obwohl diese Frauen keine Ahnung von den Problemen haben konnten, von denen sie redeten, eine attraktive Frau wird weder im Beruf noch im Privatleben diskriminiert, übernahmen sie doch bald Starrollen in der Organisation und machten sie immer mehr zu einer Branche des amerikanischen Showbusiness und zu einer echten Emanzipationsbewegung. Doch mittlerweile formierten sich auch die Ausbeuterinnen in den Vorortvillen, denn durch die lautstarke Forderung nach Arbeit und die Bereitschaft der Männer, diese Forderungen zu akzeptieren, hatte man sie, freilich ohne es zu wollen, tatsächlich in eine peinliche Lage gebracht. In Organisationen wie Men Are Masters und Pussycat League versicherten sie der Welt, wie falsch die Ziele der Women's Lib seien und wie glücklich es eine Frau mache, ihrem Mann und ihren Kindern zu dienen. Die kurioseste Form der Gegenbewegung kam freilich aus einer Fraktion der Women's Lib selbst. Wir wollen gar nicht die Stellungen der Männer, beteuern diese Frauen. Das gäbe ja ein ökonomisches Chaos, wenn jetzt alle Frauen plötzlich zu arbeiten beginnen. Was wir wünschen ist, dass man uns endlich nicht mehr zu Eunuchen degradiert, dass wir uns frei entfalten dürfen und unsere geistige Entwicklung und unser Sexualtrieb vom Mann nicht mehr unterdrückt werden. Diese Argumentation ist nicht nur deshalb kurios, weil sie den Mann sogar noch für den verstümmelten Sexualtrieb der Frau verantwortlich macht, ihn, dem nichts lieber ist als eine Frau, die Spaß am Sex hat, sondern weil hier zum ersten Mal zutage tritt, wie fremd der Frau der Gedanke ist, dass sie ihre Familie ernähren könnte, wie sie überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass weibliche Berufstätigkeit nicht unbedingt ein ökonomisches Chaos bedingen müsste, weil ja die absolute Zahl der Berufstätigen innerhalb einer Gemeinschaft durch Frauenarbeit nicht ansteigen muss. Dass man nicht erst Kinderkrippen braucht, bevor die Frauen zu arbeiten beginnen, weil ja die Qualität der Säuglingspflege nicht abhängig ist vom Geschlecht des Pflegers und diese auch vom Vater ausgeführt werden kann. Für die Frau muss Arbeit immer ein Vergnügen bleiben und damit es so ist, braucht eine berufstätige Frau einen berufstätigen Mann. Wenn sie schon etwas tut, dann stellt sie auch Bedingungen und eine davon ist, dass sie sich die Arbeit aussuchen kann und dass sie sie jederzeit wieder aufgeben darf. Deshalb steckt sie lieber ihr Neugeborenes in eine Kinderkrippe, als dass sie auf den berufstätigen Partner verzichtet. Deshalb bleibt sie lieber selbst zu Hause, bevor sie ihren Mann zu Hause lässt und ihre Berufstätigkeit zu Zwang und Verantwortung werden könnte. Women's Liberation ist gescheitert. Die Geschichte von der unterprivilegierten Frau war eine Fiktion, und mit einer Fiktion lässt sich kein Aufstand inszenieren. Die Leidtragenden sind wieder einmal die Männer. In einem Land, in dem der Mann von der Frau so skrupellos ausgebeutet wird wie in den USA, ist eine Bewegung, die für noch mehr Frauenrechte kämpft, eine reaktionäre Bewegung. Solange das Geschrei nach weiblicher Gleichberechtigung nicht aufhört, kann der Mann niemals auf den Gedanken kommen, dass eigentlich er das Opfer ist. Auch die Mündigkeit der Frau wurde wieder einmal nicht erreicht. Denn die Befreiung der Frau wäre die Befreiung der Frau von ihren Privilegien. Doch dafür, dass das nicht passieren konnte, sorgte ausgerechnet Women's Lib. Man lässt die Männer besser in dem Glauben, schrieb eine Leserin an Psychology Today, dass sie Herr im Hause sind, man schmiegt sich an, ist abhängig und kontrolliert und manipuliert sie wie immer. Was ist Liebe? Der Mann wird von der Frau so dressiert, dass er ohne sie nicht leben kann und deshalb alles tut, was sie von ihm verlangt. Er kämpft um sein Leben und nennt das Liebe. Es gibt Männer, die drohen ihrer Angebeteten mit Selbstmord, wenn sie nicht erhört werden. Das ist für sie kein Risiko. Sie haben nichts zu verlieren. Aber auch die Frau kann ohne den Mann nicht existieren. Sie ist für sich allein so lebensuntüchtig wie eine Bienenkönigin. Auch sie kämpft um ihr Leben und auch sie nennt das Liebe. Einer braucht den anderen und es sieht so aus, als gäbe es doch wenigstens ein gemeinsames Gefühl zwischen ihnen. Aber die Ursachen und das Wesen dieses Gefühls und ihre Konsequenzen sind für Mann und Frau völlig verschieden. Für die Frau bedeutet Liebe Macht, für den Mann Unterwerfung. Für die Frau ist Liebe ein Vorwand für kommerzielle Ausbeutung, für den Mann ein emotionsgetränktes Alibi für seine Sklavenexistenz. Aus Liebe tut die Frau Dinge, die ihr nützen, der Mann solche, die ihm schaden. Die Frau arbeitet aus Liebe nicht mehr, wenn sie heiratet. Der Mann arbeitet, wenn er heiratet, aus Liebe für zwei. Die Liebe ist für beide Teile ein Kampf ums Überleben. Aber der eine überlebt nur durch Sieg, der andere nur durch Niederlage. Es ist eine Ironie, dass die Frauen auch ihre größten Gewinne im Augenblick ihrer größten Passivität ernten und dass ihnen das Wort Liebe auch bei ihrem erbarmungslosesten Betrug am Mann den Glorienschein der Selbstlosigkeit gibt. Der Mann vernebelt sich mit Liebe seinen feigen Selbstbetrug und macht sich glauben, seine sinnlose Sklaverei für die Frau und deren Geiseln sei ehrenhaft und habe einen höheren Sinn. Er ist zufrieden mit seiner Rolle, als Sklave ist er am Ziel seiner Wünsche. Und wenn die Frau ohnehin nur Vorteile aus diesem System zieht, wird sich nichts ändern. Das System zwingt sie zwar zu Korruption, aber niemand findet etwas dabei. Man darf von einer Frau nichts anderes erwarten als Liebe, solange sie damit alles andere eintauschen kann. Und den zum Sklaven dressierten Mann werden seine Anstrengungen immer nur im Sinn der Dressur weiterbringen, nie zu seinem Vorteil. Er wird immer noch mehr leisten, und je mehr er leistet, desto weiter wird die Frau sich von ihm entfernen. Je mehr er sich ihr anbiedert, desto anspruchsvoller wird sie werden. Je mehr er sie begehrt, desto weniger wird er selbst für sie begehrenswert sein. Je mehr er sie mit Komfort umgibt, desto bequemer, desto dümmer, desto unmenschlicher wird sie werden und desto einsamer er selbst. Nur die Frauen könnten den Teufelskreis von Dressur und Ausbeutung brechen. Sie werden es nicht tun. Es gibt dafür keinen rationalen Grund. Auf ihre Gefühle darf man schon gar nicht hoffen. Frauen sind gefühlskalt und ohne jedes Mitleid. Die Welt wird also immer weiter in diesem Kitsch, in dieser Barbarei, in diesem Schwachsinn, Weiblichkeit versinken. Und die Männer, diese wunderbaren Träumer, werden niemals aus ihren Träumen erwachen.